redet, ist nicht tot. Hier ist der 18. Der 18. Versuch, mit fast allen von euch mal gesprochen zu haben. Das Ganze heißt Ferngespräche, weil wir Fernsprecher benutzen auf die eine oder andere Weise, um miteinander zu sprechen. Ich heiße Holger Klein und ihr seid eingeladen, hier mitzumachen. Und zwar, indem ihr euch beim halbautomatischen Einbeinigen eintragt. Das ist der halbautomatische Einbeinige, weil das hier ja kein richtiges Radio ist und der Einbeinige ja immer nur die Anrufe annimmt, wenn ich im Radio eine Sendung mache. Hier bin ich auf einen halbautomatischen Einbeinigen angewiesen. Wer sich jetzt gerade wundert, was das denn sein könnte, guckt einfach mal auf der Webseite zur Sendung nach. Die heißt wrint.de. Ein Akronym zu Wer redet, ist nicht tot. Wenn alles einigermaßen geklappt hat, ich glaube ja immer noch nicht daran, weil, wie gesagt, hier wieder alles kaputt ist. Aber falls es irgendwie halbwegs geklappt hat, ist jetzt der Luis dran. Hallo Luis. Hallo. Ich weiß es nicht. Wenigstens das funktioniert. Ja, es ist unglaublich. Ich habe gerade auch gezögert. Das kann eigentlich auch nur ein Fake sein, was hier gerade ankommt, meinst du? Piep. Ja. Hat's gepiept. Achso. Okay, nee, das darfst du nicht machen. Das verwirrt mich doch nur zusätzlich dann irgendwie über Gebühr und alle Maßen. Hat doch geklappt. In der Tat. Jetzt habe ich komplett den Überblick verloren. Weswegen hast du angerufen, beziehungsweise ich dich? Ich hatte vor 2 Wochen oder vor Ostern noch schon mal eine DM auf Twitter geschickt, dass ich bei einer Polizeivereidigung war. Und seitdem mir einbilde, einen klitzekleinen Überblick darüber zu haben, warum in diesem Laden so viel schief geht, wie es das teilweise tut. Warum warst du auf einer Polizeivereidigung? Weil meine Freundin die Polizeilaufbahn eingeschlagen hat. Ach je. Und da jetzt dann halt diese zentrale Feierlichkeit wahrnehmen durfte. An welchem Punkt der Laufbahn wird denn diese Vereidigung vorgenommen? Am Ende oder am Anfang? Nee, das ist relativ am Anfang. Also es fängt so an, dass das über ein Auswahlverfahren geht, also so eine Art Assessment Center von der Polizei intern, was dann halt über Sportprüfungen und Wissensprüfungen geht. Dann fängt die Ausbildung an sich schon an, aber weil das irgendwie zentral gemacht wird, also es werden immer direkt alle Ausbildungsanwärter aus gesamt NRW, beziehungsweise der Bundesländer jeweils vereidigt, ist das dann ein bisschen versetzt. Also bei ihr hat jetzt die Ausbildung schon angefangen. Sie hat da jetzt ein halbes oder dreiviertel Jahr schon hinter sich, aber wurde dann jetzt vereidigt. Das ist dann, glaube ich, so der Punkt, ab dem man Beamte auf Widerruf ist, falls ich das richtig verstanden habe. Ach so, ich dachte, das wäre man erst, wenn man dann da rauskommt irgendwie. Nee, dann ist man voll verbeamtet. Ach, das heißt, wenn man die Ausbildung dann hat, dann ist das, ach so, ich dachte, da könnte man dann nochmal irgendwie, müsste man sich nochmal auf irgendeine Weise auf der Straße bewähren oder sowas. Ja, das gibt's auch noch. Also das gehört aber noch zur Ausbildung selbst. Also man ist kein, also man schließt die Polizeiausbildung selbst ab, muss dann aber noch, ich glaube, 5 Jahre Dienst ableiten, wovon mindestens 2 in der Hundertschaft sein müssen oder so. Ah, der Hundertschaft ist Prügelpolizei, ne? Hundertschaft ist der schwarze Block, richtig. Wie kommt deine Freundin damit klar? Ich meine, das ist natürlich, ich habe eine Kollegin, deren Freund ist auch Polizist, und zwar auch in der Hundertschaft, und da sage ich ja auch mal, der ist Prügelpolizist. Und ja. Also sie geht damit einigermaßen entspannt um, weil sie sagt halt, naja, nee, er halt nicht, aber. Ja, also ich habe mich mit ihr darüber auch mal unterhalten, so ob sie sich da drüber auch im Klaren ist und so weiter. Mhm. Was sie dann da alles auch ableisten muss. Sie ist da auch ein bisschen, ich will nicht sagen ängstlich vor, aber ist nicht unbedingt scharf auf die Erfahrung. Klar. Es ist aber durchaus so, dass diese Praktik, dass die Leute mindestens 2 Jahre in der Hundertschaft sein müssen, einen ähnlichen Effekt aus meinen Augen hat wie früher der Pflichtwehrdienst. Dass man halt so eine staatliche Truppe, dadurch, dass man, also bei der Polizei ist es natürlich nicht so, das sind halt das Polizisten in Ausbildung, aber dass man immer wieder frische Leute darunter spült. Ja. Dass es halt nicht so eine eingeschworene Gemeinde wird, wo geklüngelt wird und alles unter den Tisch gekehrt wird. Also nicht so ein Staat im Staat. Dann, Ja, genau, quasi. Was ja bei der Bundeswehr sehr hilfreich war, dass da auch dass da auch Wehrdienstleistende waren, die das Ganze dann ein bisschen transparenter gemacht haben. Ja, stimmt. Das ist eigentlich was, wovor man sich auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob man sich fürchten muss, aber das ist eigentlich immer so das gewesen, wo ich gedacht habe, dass das das Coole an der Bundeswehr wäre. Ja, dass da immer mal wieder frische Leute reinkommen, die den Laden, ja. Ja, wie eben. Du schon sagtest. Ja. Und das sorgt halt auch dafür, dass das Ganze nicht so ein undurchsichtiger Haufen wird. Genau. Dadurch, dass halt jeder jemanden kennt, der da ist und so ein bisschen erzählt. Dann kann man sich da auch nicht alles erlauben. Wobei das Problem bei der Polizei dann natürlich auch ist, dass hinterher im Alltag, also sagt jedenfalls die Kollegin, also das Problem ist, als Polizist hast du irgendwann auch nur noch Freunde, die bei der Polizei sind. Weil ja, du, Schichtdienst. Ja, nicht nur das, sondern auch, weil du mit, ich sag mal, Zivilisten gar nicht reden kannst. Also weil bestimmte Dinge kannst du mit denen nicht besprechen, darfst du mit denen nicht besprechen. Und das ist halt auch so ein völlig anderes Soziotop, in dem du da existierst. Ja, ja, klar. Bei der Polizei bestimmt nochmal. Das geht jetzt auch schon, also bei meiner Freundin geht das, ich will nicht sagen, geht los oder so, aber die, also da baut man sich sehr schnell einen Freundeskreis auf. Man ist dann ja auch wirklich die ganze Zeit zusammen seit der Ausbildung. Also das ist da in Gruppen eingeteilt, in der Fachhochschule. Es ist dann nicht irgendwie mit Kurswahl, dass man mal so ein bisschen gemischt wird, sondern die Leute hängen da eigentlich die ganze Zeit zusammen. Also die Freundschaften knüpfen die dann auch schon. Und ich denke mal, dass der Schichtdienst dann sein Übriges tut. Hm. Dass man halt auch nicht die Möglichkeit hat, sich so aus jeder Berufsgruppe irgendwie ein paar Freunde zu suchen. Und ja, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man dann ziemlich schnell in der Filterblase endet. Glaubst du, dass die, oder weißt du, dass sie darauf vorbereitet werden, eben keine Prügelpolizisten zu werden? Weil was auch die Kollegin sagt, ist, das sind die Älteren, die draufhauen. Die Neuen, die Jüngeren machen das nicht. Nee, das ist, also, wo soll ich da anfangen? Ich wollte mich eigentlich so an diese Veranstaltung abhangeln, aber das... Ja, dann hangel dich an, ja, Entschuldigung, aber ich bin da... Ich hab's auch nicht mehr hingekriegt bis zur Sendung, also ich habe nochmal meine Freundin angerufen, ob sie noch so ein Programmheftchen hat, das wäre dann natürlich praktisch gewesen, aber, also das generelle Problem, das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, ist, dass die Leute, die in der Hundertschaft sind, auch in der Hundertschaft sein wollen. Ach. Und sobald die da einmal drin sind, kann man sie da mehr oder weniger auch nicht rauskriegen. Das ist auch intern, also was meine Freundin so aus der FH berichtet, da ein großes Thema, dass sie da aber mehr oder weniger machtlos sind, wenn sie dann wirklich solche Fälle haben, was dann halt häufig in den Zeitungen landet oder halt auch nicht landet, dass es da halt diese sogenannten Prügelpolizisten gibt. Genau. Und es ist halt so, dass man sich in der Polizei, wenn man diese Laufbahn durchlaufen hat, sich mehr oder weniger entscheiden muss, wo will man jetzt hin? Also möchte man der Streifenpolizist sein, blöd gesagt, oder möchte man jetzt hier irgendwie in die Hubschrauberstaffel oder möchte man irgendwie in die, weiß ich nicht, Autobahnpolizei oder Kriminalpolizei. Und da gibt es halt eben auch die Möglichkeit, dass man sich entscheidet für die Hundertschaft. Und das heißt, genau die Leute, die da drauf Bock haben, landen dann auch da. Was sind das für Leute, die dann ausgerechnet darauf Bock haben? Das ist ja schon irgendwie. Das war ganz lustig. Also sie haben dann während dieser Veranstaltung, da wurden natürlich ganz viele Laudatios gehalten. Und ganz am Anfang ging diese Veranstaltung so los, dass die Polizei so ein bisschen über sich selbst berichtet hat, also ihre Fachbereiche vorstellen wollte. Ja. Und der Einzige, der aus meinen Augen nicht komplett Panne und verrückt im Kopf war, war der Leiter von der Hundestaffel. Der war ein einigermaßen normaler Mensch. Und die anderen Leute, das hat dann gegipfelt in tatsächlich auch dem vom Schwarzen Block dann halt, der halt vor Publikum verkündete, wie geil es wäre, dass man jetzt ab diesem Jahr in NRW 3 neue Wasserwerfer hätte, die jetzt aus 3 Rohren gleich stark feuern können. Und das wäre ja immer so ein Problem gewesen, dass man immer nur mit regulierter Feuerkraft aus den verschiedenen Rohren hätte Wasser pumpen können. Das so eigentlich ist doch, aber eigentlich dürfte so jemand das doch irgendwie gar nicht durch irgendeine psychologische Prüfung schaffen, oder? Ich weiß es nicht, ob es da großartige psychologische Prüfungen gibt. Ja, weiß ich nicht, haben die nicht? Was musst du dann im Zweifel? Im Zweifelsfall, es ist so, wie ich das verstanden habe, dass wenn man sich zum Beispiel für die Hundertschaft bewirbt, man irgendwie so und so viele Jahre dann halt in der Hundertschaft abgeleistet haben muss, wenn man da fest sein will, was die meisten dann ja natürlich auch haben, weil das halt Teil von der Grundausbildung ist. Mhm. Und dass man dann halt noch bestimmt irgendwie auch ein paar Tests machen muss und so weiter und so fort. Aber diese Tests werden ja natürlich auch von den Leuten, die in der Hundertschaft machen, gemacht. Also das ist ungefähr so, wie das gerade gewählte Parlament darüber abstimmt, ob die Wahl, unter der es zustande gekommen ist, rechtens war. Ja, ganz genau so. Ganz genau so. Wie bei dem Herrn Sonneborn, als dann die im Bundestag vertretenen Parteien darüber entschieden haben, ob das Wahlrecht so in Ordnung ist. Ja, aber so muss das oder so ähnlich muss das ablaufen. Deswegen landen dann halt auch genau die Leute, die Bock auf sowas haben, in genau diesen Ecken. Mhm. Das war dann bei den anderen nicht viel besser. Also es ist teilweise völlig absurd gewesen, wie fernab von der Realität die waren. Also ich weiß es gar nicht, ob die da überhaupt noch ein Gespür für hatten, dass sie da über Gerät reden, was im Zweifelsfall Menschen verletzt. Ja. Also das hat man gar nicht mehr irgendwie gespürt, ob da noch irgendein Realitätsbezug da ist. Ne, die werden sich wahrscheinlich auch sagen, naja, ist ja niemand gezwungen, sich in einer solchen Weise an einer Demonstration zu beteiligen, dass der Wasserwerfer nötig wird. Ne? Ja, genau. Also ich hatte mal eine Diskussion mit der Tochter eines Stasi-Offiziers. Und die sagt auch, ja, wieso? Es wusste doch jeder, dass ihm mit Erschießung. Das ist nicht Margot, oder? Nee, die hieß nicht Margot, nee. Aber die sagte auch, nö, also, weil ich habe dann irgendwann mal gefragt, wie seid ihr damit klargekommen, irgendwie, dass dein Vater so beim Geheimdienst war? Meinst du, wieso? Es war doch jedem klar, dass er erschossen wird, wenn er über die Mauer will. Also es ist jeder selber schuld. Und ich könnte mir vorstellen, dass die das so ähnlich rechtfertigen dann vor sich. Das wird definitiv eine ähnliche Mentalität sein. Ja. Auf der anderen Seite sind die auch geil drauf, die Leute damit wegzuschießen. Also diese Leute hatten ein Leuchten in den Augen. Mhm. Wirklich, als sie davon geredet haben, was für geiles neues Kriegsgerät sie dieses Jahr bewilligt bekommen haben, dass man sich echt geekelt hat. Dann wurden da auch noch Laudatios von Politikern gehalten. Mhm. Die Frau Kraft stand da, hat sich einen sehr geilen freudschen Versprecher geleistet. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, aber auf jeden Fall hat sie dann irgendwann die Worte Partei und Polizei vertauscht. Sehr schön. Was dann irgendwie so rumkam von wegen, so nach dem Motto, kurz mal durchschauen lassen, was hier eigentlich los ist. Parteioffizier. Ja, genau, sowas in der Richtung war es. Ja. Aber herrlich. Hat mich sehr gefreut. Und dann kam noch der nordrhein-westfälische Minister für Inneres und Kommunales, wenn ich mich nicht komplett vertue. Ich habe da eben noch ein bisschen rumgegoogelt, aber da gibt's nicht mehr so viel drüber. Ich glaube, Jäger heißt der. Mhm. Und der hat dann den kompletten Vogel auf dieser Veranstaltung abgeschossen, als er dann mit billigster Rhetorik angefangen hat. Also er hat tatsächlich auch die Kinderpornokeule geschwungen. Ach nee. Ja, komplett, dass er es nicht nachvollziehen könnte, wenn wegen Leuten, die Angst davor haben und angeblich nicht zu verbergen hätten, sich gegen Vorratsdatenspeicherungen wehren würden, wenn es im letzten Jahr alleine 4 Fälle gegeben hätte von Kinderpornografie, wo man damit hätte, ne, die Täter und bumm. Das ist so zum Kotzen. Das ist wirklich so zum Kotzen. Und das Publikum hat gejubelt. Das ist noch viel schlimmer. Stimmt, das ist eigentlich viel schlimmer, ne? Das hat nicht Obi-Wan Kenobi schon gesagt, der größere Tor ist der, der dem Toren folgt? Ja. Irgendwie also, sowas, ne? Ja. Ich weiß es ja nicht, ob man da irgendwie ein bisschen selbst reflektieren muss. Jetzt zitiere ich hier eine Figur aus Star Wars, als wäre das irgendwie ein buddhistischer Dalai Lama-Charakter, obwohl irgendwie war er das ja auch. Ja, war er doch auch. Und vor allen Dingen, also im Zweifelsfall hat ein Drehbuchautor noch mehr Gehirnschmalz in solche Zeilen gesteckt, als der Dalai Lama in die Binsenweisheiten, die er verbreitet, ne? Eben. Ist nie schlimm, woher was kommt, wenn das stimmt. Das Publikum da, wer war das? Das waren Eltern, Angehörige der Rekruten oder was? Richtig. Das war auch das ist in der Längstes Arena gewesen, in Köln. Das ist, ja. Ja, also ehemalige Kölner Arena. Neue Müngersdorfer Stadion, ja. Ja, also das Riesending da direkt neben mir. Also als ich noch in Köln gewohnt habe, war das Müngersdorfer Stadion und da ist man zum FC gegangen. Ist aber, glaube ich, neu gebaut, oder? Das ist komplett neu gemacht worden. Deswegen auch Längstes. Längstes ist ja das ehemalige Bayer. Ah ja. Da, Gedöns. Stimmt, wo ja, also wo da ja waren, auch so, auch so wo ja die ARD versucht, musst du mal drauf achten. Ich weiß nicht, ob das ZDF das auch macht und ich glaube, den Privatsendern ist es relativ egal. Aber wenn immer so Fußballberichterstattung ist, hörst du total selten, dass das Spiel gerade in der Längstes Arena stattfindet, sondern du hörst meistens in Köln oder sowas. Also sie vermeiden ständig diese subliminale Werbung über den Stadiennamen zu verbreiten. Das ist mal ganz lustig, dabei zuzuhören und zuzugucken, wie sie sich teilweise auch echt verkrampfen, um nicht Längstes Arena sagen zu müssen oder was auch sonst auf dem Betzenberg jetzt heißt, keine Ahnung. Das stimmt doch. Und die Arena auf Schalke immer. Genau. Das ist immer sehr lustig. Da gibt's ein paar süße Floskeln. Das war auf jeden Fall eine riesenvolle Halle. Also es waren, glaube ich, 1400 Rekruten. Zwischendurch gab's dann auch noch Gesangseinlagen. da gab es eine sehr lustige Band, von der einer wohl irgendwie ein Polizeimensch war. Daneben ihm stand irgendwie so ein aus dem Reservoir vertriebener Indianer. Und dann waren da noch zwei gräuslich schief singende Frauen, ja, die dann aber auch abgefeiert wurden. Und es wurde halt immer so, dieses Grund, wie soll man das sagen? Die Grundpropaganda war halt immer, ihr habt den wichtigsten Job, ihr setzt euer Leben aufs Spiel und ohne euch ist das Volk verloren. So, und das wurde dann halt quasi immer vorgestellt, um hintenrum irgendwelche Methoden zu begründen. Also wirklich, wirklich ganz schwach. Und wenn es nicht so wäre, dann würdet ihr das nicht tun können. Was ja im Prinzip, also der erste Teil ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Also das ist sollte das ja die Motivation eines jeden Polizisten sein, Recht und Gesetz durchzusetzen und das Ganze natürlich auch im Sinne des Souveräns, also der Bevölkerung. Ja, nee, das ist ja auch nicht falsch, aber es wurde halt immer vorangestellt, um irgendwelchen anderen Blödsinn publikumswirksam zu verkaufen. Ja, Straßenbauen. Also mit dieser ekligen Mentalität von wegen, ja, und wenn du jetzt nicht klatscht, dann nimmst du wohl die Polizei nicht ernst. Ja. Oder wertschätzt das nicht, was die Polizei für dich tut. Ja, ist halt so, ich, da gibt's, also für diese Rhetorik gibt's auch garantiert auch ein Fachwort. Das ist halt so dieses Strohmann-Ding, ne? Also irgendwie, also wenn du einmal Ja sagst, dann musst du jetzt natürlich in dem zweiten Teil meiner Behauptung auch Ja sagen. Ja, genau. Und so lief das halt dann die ganze Zeit. Also da kamen dann auch noch diverse andere Leute, die da Lobgesänge gesprochen haben. Das Ganze war furchtbar scheußlich organisiert. Also ich habe keine Ahnung, wie man so eine Großveranstaltung so dramatisch verkacken kann. Das sind Behörden, also das Eben. Aber sie machen das zum dritten Jahr. Ist egal, die können das nicht. Man meint das immer nicht so, aber es gibt tatsächlich institutionelles Know-how. Ja. Das ist, weißt du, man denkt sich ja immer so, das kann ja nicht sein, da wird ja wohl irgendwo einer arbeiten, der in der Lage ist, eine Veranstaltung zu organisieren. Ja, tut er aber nicht. Der arbeitet da, wo er Geld dafür bekommt. Das ist irgendwie, ich kenne das von da, wo ich arbeite, genauso. Also es gibt einfach Dinge, die können wir nicht. Ja, aber immer wenn wir es versuchen, scheitern wir kläglich. Dudelfunk. Können wir nicht. Können die Privaten super, die Öffentlich-Rechtlichen, wenn die versuchen, Dudelfunk zu machen, klingt es immer scheiße. Also es klingt falsch. Also Dudelfunk per se klingt scheiße. Aber wenn die Öffentlich-Rechtlichen das machen, klingt es halt auch noch falsch. So wie gewollt und nicht gekonnt. Das kommt zu mir jedenfalls mal vor. Aber so dramatisch kann man keine Veranstaltung verkacken, bin ich der Meinung. Das hat damit angefangen. Also meine Freundin hat auch eine Wohnung in Köln. Ja. Sie musste aber morgens um 6:40 in Bonn sein, weil sich da zentral getroffen wurde, um dann gemeinsam mit dem Bus nach Köln zu fahren. Ja, muss ja alles seine Richtigkeit haben. Gezählt wird nämlich bei Abfahrt. In Dreierreihen, genau. Ja. Dann mussten sie wohl am Polizeipräsidium vorbei, um da sich in Uniform zu werfen. Also das ist wohl irgendwie gesetzlich so, dass sie die Uniform in der Öffentlichkeit nicht tragen dürfen, bis sie blablabla. Okay, weil sie sonst im Dienst wären und ja noch nicht im Dienst sein können, weil sie noch keine Polizisten sind wahrscheinlich. Richtig, im Zweifelsfall wendet sich dann auch jemand in Not an die und sie dürfen halt nicht. Dann ging das aber so weiter, dass die dann alle in dieser Arena waren. Ja. Aufgrund von Hannelore, die sich verspätet hat, hat das Ganze dann auch erstmal eine Stunde später angefangen. Während die aber schon seit 9 Uhr morgens in den Gängen gestanden haben. Ach scheiße. Wegen dem Einmarsch. Ich meine, da kannst du ja eigentlich auch nur aggressiv werden, ne? Ja. Hat mir nämlich auch mal ein Polizist erzählt, der meinte auch, weißt du sitzt einen halben Tag in der geschlossenen Wanne, die ganze Zeit mit Steinen beschmissen wird. Und irgendwann kommt das Kommando so raus, macht mal hier Ordnung. Und dann hast du keinen Blick mehr dafür, was eine Kamera und was ein Knüppel ist. Ja, ist auch so. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also bei aller Kritik an der Hundertschaft, die garantiert gerechtfertigt ist. Aber man sollte verbale Gewalt und so weiter nicht unterschätzen. Also wenn man da in einer Linie steht, in einer heißen Uniform, so Castor-Transport zum Beispiel. Im Zweifelsfall scheint noch die Sonne, die sind da gut eingepackt, ihnen wird immer wärmer und vor ihnen steht eine riesige Meute, die schreit, verpisst euch. Das ist auch Gewalt. Das ist ja meine alte These. Also wenn 50 Leute vor dir stehen, die schreien, ich bin friedlich, was bist du? Ja? Mhm. Dann ist diese Meute halt nicht mehr friedlich. Also ja, das, eben. Das soll nichts rechtfertigen aber das soll man auch nicht unterschätzen. Ja. Lustiger Hinweis an der Seite. Es gibt ja immer diese Bilder von wegen, dass die Leute gepfeffersprayt werden. Ja. Und laut meiner Freundin muss ein Polizist, bevor er das Pfefferspray einsetzt, den folgenden Satz sagen, irgendwie Stopp, Polizei, nicht bewegen oder ich bin befugt, meinen Pfefferspray einzusetzen. Was sie realistischerweise nicht tun. Also nicht, dass sie nicht einsetzen, sondern dass sie das sagen. Sie müssen es aber wirklich sagen. Das muss man sich mal vorstellen. Kann man das irgendwie zentralisieren, so über einen Lautsprecherwagen? Alle stillhalten, sonst gibt es Pfefferspray? Nee, soweit ich weiß nicht. Also das ist wohl Regelung. Bevor man einen pfeffersprayt, muss man ihn davor warnen und dafür gibt es einen standardisierten Satz. Das ist alles so absurd. Das ist vollkommen absurd. Das muss aber doch dann wiederum auch für Polizisten, also für den einzelnen Polizisten, muss es doch auch unglaublich frustrierend sein, sich mit so einem Scheiß zu befassen. Ja? Ist es auch. Wenn da einer kommt, dann haust du dem eben Pfefferspray in die Fresse und nicht stehen bleiben. Polizei, wie Sie ja sicherlich sehen können, denn ich bin gekleidet wie Robocop und auch darüber hinaus ziemlich schwer bewaffnet. Das ist ja, aber genau so läuft es. Also es ist absurd, aber es ist Realität. Ja. Das ist halt auch sehr traurig. Eine andere Seite war, was mich sehr gefreut hat, die diesjährigen Ausbildungsanwärter waren wohl zu 40% Frauen. Oh, cool. Was ich nicht schlecht finde. Ich bin immer der Meinung, Frauen sollen sich gleich qualifizieren müssen, aber Quote ist gut, weil ansonsten die perversen Männer schnell auf schlechte Gedanken kommen. Also ja, Frauen haben regulierendes Element. Genau, Frauen stecken nicht ihre Schwänze in die Schädel von toten Afghanen. Ja, richtig. Ne? Richtig. Mhm. Das fängt schon bei elementaren Problemen an, dass sie keine haben, aber die Frau wird es auch erzählen. So, wenn man sich die Ergo-Truppe anguckt, da war kein Mädchen dabei. So, und da bin ich sehr froh drüber. Die Ergo-Truppe? Daran erinnert man sich doch noch. Hier. Ach, du meinst die Fickversicherung hier? Ja, richtig. Ja, okay. Ja, richtig. Wäre da eine Frau dabei gewesen, wäre das nicht passiert. Stimmt. Und Männer unter sich sind da immer sehr schwierig. Ja. Aber deswegen freut mich das sehr. Man versucht auch mittlerweile bei der Polizei, zumindest so im Streifendienst, Männer und Frauen zu mischen. Mhm. Dass man immer einen älteren und einen jüngeren in einem Einsatzwagen zum Beispiel hat und dass möglichst einer männlich und weiblich ist. Was ich sehr klug finde. Stimmt, habe ich auch schon oft erlebt hier in Berlin. Ja. Was immer sehr lustig ist, weil bisher war es immer so, das war immer ein alter Mann und eine junge Frau. Und eine junge Frau. Und die jungen Frauen waren immer super beflissen und korrekt und ernst und verkrampft und die alten Jungs standen dann da immer so rum. Ja, ja, komm. Das ist das Beste, was mir passiert ist. Genau, das Beste, was mir jemals passiert ist, da bin ich nachts um 2:30 oder so, also nach der Sendung, über die AWUS nach Berlin statt einwärts gefahren, montags nachts war das, da ist nichts los und habe telefoniert, Handy am Ohr. Mhm. Rausgewunken, direkt auf den, also es gab noch nicht mal einen Standstreifen, sondern es gibt so einen sehr langen Beschleunigungsverzögerungsstreifen. Auf dem haben sie mich dann angehalten und ich auch dachte, Alter, ey, ist irgendwie, hier ist doch immer noch Autobahn. Und dann kam eben auch die Frau an und meinte, wir haben sie dabei beobachtet, wie sie wie sie mit dem Handy am Ohr telefoniert haben und Auto gefahren sind. Sag ich, ja, stimmt. Sie geben es also auch noch zu! Ja, Sie haben mich gesehen, was soll ich denn, ne? Also, ich kann Sie auch noch anlügen, wenn genau. Ich bin. Dann sagt sie, dann geben Sie mir Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis. Ich habe Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis habe ich nicht dabei. Dann stapft sie weg zum Auto und sage ich zu ihrem Kollegen, der war bestimmt Mitte 50 oder so, sage ich, muss man neuerdings auch immer einen Personalausweis dabei haben? Und der meinte nur, nee, das nehmen Sie jetzt mal nicht so ernst. Die Kollegin ist ganz neu hier. Die ist noch ein bisschen angespannt. Das war sehr lustig. Hat mich trotzdem einen Punkt und 80 Euro gekostet. Ist auch teuer. Ja. Ein Freund von mir wurde in München in der Innenstadt dreimal hintereinander auf dem Fahrrad kontrolliert. Mhm. Mit ordentlich einem Tee, aber hat dann sich damit verteidigen können, dass er halt Fahrrad fährt, um nicht Auto fahren zu müssen. Ja. Was ja dann auch sinnvoll ist. Und da war wohl auch irgendwie so eine Situation, dass dann ein relativ junges Mädel dann den komplett korrekten gemacht hat. Ja. Wohl auch völlig hochgegangen ist. Er war halt auch schon genervt. Ich meine, 3 Mal irgendwie auf 1,5 Kilometern oder ach so. Ach so, zum 3. Mal auf hintereinander. Okay, alles klar. Ja. Okay, ja. Und dieser Polizei, also der ältere Polizist, der dabei war, hat ihn dann irgendwie zur Seite genommen, hat seiner Kollegin gesagt, sie soll mal was im Wagen notieren, hat dann wohl irgendwie auf dem tiefsten Niederbayerisch angefangen, irgendwie so einen zu schwätzen von wegen, ja, hör mal, Jung, 3 Bier und so, das geht noch klar und jetzt mach dich mal vom Acker hier, ne? Ich sagte, ich hab dich weggeschickt. So, also die scheinen dann da irgendwie so ein bisschen noch zu reglementieren. Ja, man wird wahrscheinlich entspannter, wenn man länger im Dienst ist. Ich habe dafür ich hab mal ganz eine Menge Karte gekriegt, das ist auch so geil. Ich bin erst ein einziges Mal, ich wohne seit 15 Jahren in Berlin. Ja? Hier ist alles voller Polizei. Ja? Also manchmal denke ich wirklich, krass, wie viele Bullen hier unterwegs sind. Und ich bin noch ein einziges Mal angehalten worden mit der Begründung allgemeine Verkehrskontrolle. Mhm. Normalerweise passiert das ja ständig, in Berlin anscheinend nicht. Nö, und nie. Die haben mich nur rausgezogen, weil mein rechter Scheinwerfer kaputt war. Sie, ja, klar. Allgemeine Verkehrskontrolle, blablabla. Ihr rechter Scheinwerfer ist gut. Sag ich, ach Mensch, vielen Dank. Habe ich gar nicht gemerkt. Wollte weiterfahren, sagt die, ja, Moment mal, Führerschein, Fahrzeugschein. Ich hab gedacht, was? Und dann haben die mir eine Mängelkarte geschrieben, wie früher beim Mofa, weißt du? Mhm, da musst du das reparieren und es dann vorzeigen, dass du es repariert hast. Das ist ja, beim Mofa kann ich das ja noch nachvollziehen, was ist, das macht Scherereien und das ist eine super Erziehungsmaßnahme für junge Leute. Ne? Mhm. So, beim nächsten Mal kannst du dir dann überlegen, ob du nochmal 30 Kilometer mit dem Mofa fährst. Und ich mach das neue Birnchen da rein, fahr zur Polizei, geh da rein und sag, guten Tag, ich habe eine Mängelkarte gekriegt. Der, ja, zeigen Sie mal her. Guckt auf die Mängelkarte und sagt, was ist denn das? Ich, rechter Scheinwerfer, guckt, zerreißt die Mängelkarte und sagt, ja, schönen Tag noch. Ja, aber wollen Sie nicht, nee, komm, das war Polizeischule, die müssen das machen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Dann mussten die mal eine Mängelkarte ausfüllen. Ja. Ich habe auch, als die Bußgeldbescheide ausgedruckt haben. Ja. Also die haben immer ein paar Monate Fachhochschule. Ja. Und dann sind wieder ein paar Monate in Brühl in so einem Ausbildungslager quasi, wo dann halt der ganze sportliche Teil und so weiter stattfindet. Wo ist denn die FH? Ich dachte, die wäre auch in Brühl da draußen bei der Polizeischule. Nee, die ist relativ zentral in Köln, auch irgendwo 5 Minuten von Nippes weg. Ach so, auch. Hm? Ich wusste auch mal die Straße, irgendwas mit Maximilian Bums. Auf jeden Fall habe ich dann da ein original Knöllchen ausgedrückt bekommen, wie man es halt so bei der mobilen Blitze bekommt. Ja. Für einen Flachwitz. Über 20 Euro. Geil, hast du es noch? Ja, ich habe das auch irgendwann mal vertwittert, ich glaube. Sehr geil. Ich habe das Foto irgendwann noch. Das ist sehr schön, ja. Knolle für einen Flachwitz, finde ich gut. Ja. Nee, aber was die da auch hatten bei dieser Vereidigung, wurde auch gesagt, dass man jetzt wohl 15% Migrantenanteil hat. Es war auch sehr schön zu sehen, wie die ganzen Politiker sich um diese Phrase Bürger mit Migrationshintergrund rumscherwenzelt haben. Wir brauchen dafür aber auch irgendein anderes Wort. Es ist auch ein Scheißwort, aber ja. Das, was sie sich ausdenken, ist meistens noch beschissener. Das stimmt. Ich glaube, den Vogel abgeschossen hat Frau Kraft, als sie dann irgendwie ankam mit irgendwas mit Einwanderungshintergrund. Aha. Das klingt halt noch beschissener. Ja. Also, ich verstehe es auch nicht. Ja, vielleicht sollte man einfach, weißt du, ich finde ja, also ich habe oft denke ich, eigentlich sollte man es einfach so machen, wie die Leute das selber machen. Ja, also mein Nachbar Serdar, der hat einen deutschen Pass, das ist dritte Generation. Mhm. Der sagt, ich bin Türke. Und vielleicht sollte man einfach sagen, ich finde es gut, dass wir jetzt auch türkische Polizisten haben und fertig. Also ja, manchmal denke ich wirklich, man sollte diese ganze Krampferei lassen. Ich finde diese Phrase mit türkischstämmig und so, finde ich zum Beispiel total in Ordnung. Ja, aber weißt du, dann steht da ein Araber daneben und regt der sich wieder auf. Ich bin kein Türke. Das ist halt auch schwer. Ich habe neulich einen afghanischen Freund Araber genannt. Das hat er blöd gefunden. Echt? Ja. Oh. Das ist auch noch eine ganz nette Geschichte. Da wollte ich am Ende mal noch drauf kommen. Aber mal zurück. Dann ist mir auch mal aufgefallen, dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken über diesen ganzen Beamtenapparat gemacht. Meine Mutter ist auch Lehrerin, dann ist mir aufgefallen, da gibt es komplett keine Ausländer. Also das ist eine komplett abgeschottete Geschichte. National befreite Zone, ja. Aber richtig heftig. Ja. Und wenn man dann so Sachen sieht, wie mit diesem Polizeikalender aus Bayern, was da irgendwie vor ein paar Monaten mal hochgekommen ist, wo dann da irgendwie der stilisierte Neger war mit den dicken Lippen und den Knochen. Alter, ja. Dann braucht man sich auch gar nicht wundern. Also da ist ja, also ich bin immer der Meinung, genau wie Frauen hat sowas auch eine Kontrollgruppe dann einfach. Ja sicher, das ist immer so ein Realitätsabgleich. Ja eben. Und dann habe ich gedacht, 10% ist noch viel zu wenig. Ja, aber absolut, viel zu wenig. Das müsste mindestens so viel sein, wie wir einen Bevölkerungsanteil haben, wo ich gar nicht weiß, wie hoch der ist. Aber auch nicht mehr als 20%, glaube ich. Ne? Ja, aber das wäre ja schon mal ein Anfang. 8 Millionen Türken, das wären dann schon 10%. Ne? Ja. Da, also das muss dringend ja, mehr werden. 40% Frauen sind aber schon mal ein sehr toller Schritt. Ja. Ich habe mich auch gewundert, wie viele Mädels da dabei waren. Kollege Jürgen Kuttner hat mal gesagt, da ging es dann darum, dass Berlin eine Metropole wäre. Da hat sich kaputt gelacht und meinte nix. Mhm. Berlin ist genau dann eine Metropole, wenn du auf einer Demo von türkischen Bullen verprügelt wirst. Das fand ich das stimmt. Sehr schön irgendwie. Und dann sind wir angekommen, wenn ich türkische Polizisten zusammenschlagen. Das stimmt. Nee, und dann war nach dieser ganzen Veranstaltung, die war dann irgendwann so gegen 13:30 fertig, war dann vorne vor der Arena noch Polizei-Kriegsgeräte-Rundschau. Also die haben dann da auch alles hingestellt. Also haben wir den geilen neuen Helikopter gezeigt, der Wasserwerfer war auch da, irgendwelche Kampfpanzer, Fahrzeuge, was weiß ich noch alles war da. Und dann gab es auch noch so eine Simulation von der Hundertschaft, die sich dann echt so ein Gelände abgesteckt haben und mal gezeigt haben, wie sie so mit randalierenden Fußballfans umgehen. Wow. Das heißt, ein paar arme Jungs mussten dann da irgendwie die Störer und Gefährder spielen. Haben dann da irgendwie Klatschpappen, eine Tröte und irgendwie einen Apfel in die Hand bekommen, mit dem sie werfen sollten. Dann haben sie mal gezeigt, wie sie so einen Demonstranten in einer Sekunde auf den Boden kriegen. Da habe ich echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Also wirklich so abgrundtief geschämt habe ich mich selten. Echt? Meine Freundin stand halt auch nur daneben und dachte so, oh mein Gott, was für Chaoten. Ja. Und das war wohl auch so der allgemeine Tenor. Also die Leute haben dann davor gestanden und dann hat irgendeiner mal gerufen, meint ihr das eigentlich ernst? Und dann sind aber irgendwie auch alle geschlossen gegangen von dieser Vorführung. Das fand ich cool. Ja, also es ist ja nur weil sie eine Uniform anhaben, werden sie ja nicht automatisch doof, ne? Ja, eben. Nee, es waren ja auch ganz viele Zivilbesucher da, ja. Wie gesagt. Also jeder von diesen Kadetten hatte schon mal 3 Freikarten für Familie und Angehörige. Das heißt, da waren schon mindestens mal knappe 6.000 Besucher noch aus der Zivilbevölkerung da. Also da war schon richtig was los. Deswegen, also die waren ja dann auch eingeladen, sich das danach alles anzugucken und haben das dann zum Glück auch mit einer durchaus vernünftigen Reaktion quittiert. Das fand ich ganz toll. Aber ich habe mit meiner Freundin da auch nochmal drüber geredet und sie ist sich halt auch wirklich sehr unsicher. Sie hat das auch mal in der Fachhochschule angesprochen bei sich und wie das denn wäre. Und wie gesagt, also die sind innerhalb von der Polizei anscheinend auch komplett ratlos, wie sie mit diesem Programm, mit diesem Problem vor allem der Hundertschaft überhaupt umgehen sollen. Weil die Leute, die da Bock drauf haben, sind die prügeln wollen. Ja. Und die Leute, die da Bock drauf haben und drin sind, kriegen sie nicht mehr raus. Also es gibt wohl keine Funktionsweise, um da Leute irgendwie ausreichend zu sanktionieren. Wenn du da einmal genug drin hast von den Leuten, deckt einer den anderen, du bist komplett machtlos. Krass. Ja. Das heißt, man bräuchte eigentlich eine Polizei, die Polizei beobachtet. Ja, die gibt es ja eigentlich auch. Das ist ja dann der Innenausschuss von der Polizei. Aber ja gut, dann muss der aber halt aufgerüstet werden, ne? Irgendwie personell und technisch. Ja, der braucht Befugnisse, ganz klar. Ja. Und halt die Beamten müssen gekennzeichnet werden, ne? Damit man sie überhaupt mal erkennen kann auch. Ja, das hat mich neulich auch gewundert. Mir ist das neulich mal wieder klar geworden, als ich gesehen habe, dass ist eine etwas längere Geschichte. Ich bin mal ausgestiegen, weil mich ein Taxifahrer von hinten gelichthupt und gedrängelt hat. Ja. Dann standen wir an der Ampel, dann bin ich ausgestiegen und ich habe ihn mal vorne ans Fensterchen geklopft und habe ihn gefragt, ob bei ihm alles dicht wäre. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht nochmal sehen möchte, ansonsten würde ich mal die Zentrale von ihm informieren. Ja. Ich meine, kann ja auch eine leere Drohung sein, was weiß ich, aber dann bin ich da hinten ums Auto rumgegangen und habe mich gewundert, dass da doch tatsächlich ein Nümmerchen auf dem Taxi steht. Und jedes Taxi in Deutschland hat wohl so ein Nümmerchen. Da frage ich mich immer, wo das Problem ist bei den Polizisten. Ich meine, das einzige Argument, was ich nochmal einigermaßen nachvollziehen kann, ist, dass die halt in gewissen Ermittlungsgeschichten vielleicht auch unkenntlich sein sollten, ja, aus privaten Gründen. Ja, aber man muss ja nicht draufschreiben, Holger Klein wohnt in Tempelhof, sondern nimmst halt random Nummer sein, keine Visitenkarte. Nimmst halt einfach random Nummern. Eben, da habe ich dann auch gedacht, also da verstehe ich nicht, warum die sich dagegen so vehement wehren. Naja, weil sie dann identifizierbar sind. Ne? Ja, eben. Also die Leute, die sich dagegen wehren, sind die, die da was zu befürchten hätten, wahrscheinlich. Ja, davon muss man halt ausgehen, ne? Ja. Weil mittlerweile sind wir halt selber in der Lage zu dokumentieren, was die Polizei so macht, während sie arbeitet. Das war früher halt nicht so. Aber, ich tue mich mit der Argumentation auch immer ein bisschen schwer, weil das halt so ein bisschen was von, wenn du nichts zu verbergen hast. Genau. Das ist halt das Problem, ja. Aber was könnte es sonst für einen Grund geben? Ich kann mir keinen überlegen. Aber es scheint wohl wirklich tief zu gehen, dass die Polizei Probleme hat. Also meine Freundin hat mir dann auch erzählt von einem Kurs, in dem sie sitzt, wo ein Türke drin ist auch. Mhm. Und der Lehrer den richtig, richtig offensiv also versucht abzuwatschen. halt mit Hintergrund auf seine Abstammung her. Krass. Also dieser Lehrer hat wohl allgemeinen Knall. Also der lässt dann dauernd irgendwelche Sprüche los von wegen, jetzt wird gelernt bis zur Vergasung und solche Kaliber. Und da fällt es denen dann auf die Füße, dass das alles Beamte sind, ne? Ja, wirklich, wirklich. Ja. Der bringt auch noch, also das hat sie mir gestern erzählt, da hat der sich wohl gemeldet, als irgendeine Frage gestellt wurde. Hat dann halt irgendeine Antwort gegeben, die auch richtig war, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat. Hat das Ganze aber mit dem Satz quittiert, der Osmane hat es wieder verkackt. Das fand ich auch. Wahnsinn. Ja, ja. Und also die haben wohl auch sich jetzt intern, haben sie sich schon bei der Studienberatung informiert, was man da machen kann und so. Und gehen wohl auch dagegen vor, so halt als Gruppe der Auszubildenden. Das ist wohl auch relativ gut gelöst, wie die Auszubildenden selbst betreut werden. Also da hat auch ein Mensch auf dieser Vereidigung gesprochen, der mir sehr sympathisch vorkam tatsächlich. Das war der Studienvertreter von denen. Der war auch selbst da noch in der Ausbildung. Und das ist wohl schon ganz gut gelöst. Also mit Vertrauenspersonen und Möglichkeiten, sich dann halt schriftlich oder über Mittelsmänner an die Leitung zu wenden. Da kommt dann aber wieder das Beamtenschwert dazu, weil es gibt da irgendwie so eine Faustregel, wer 15 Jahre arbeitet und über 40 ist, ist mehr oder weniger unkündbar. Und das ist dann halt genau so eine Type, die man halt außer rausekeln nicht da wegbekommt. Ja, die haben anscheinend wirklich Probleme. Ich habe vor ein paar Jahren im Zug mal auf der Fahrt von Frankfurt nach Berlin den stellvertretenden Dienststellenleiter eines großen Bundespolizeiabschnittes kennengelernt. Mhm. Und der sagte auch, also der war vorher, was war der vorher? Der war Jurist und ist als Seiteneinsteiger ist der zur Polizei gekommen. Sagte eben auch, er wäre Polizist geworden, weil A, er das spannend findet und B, wegen staatsbürgerlicher, also so Patriotismus halt. Ne? Mhm. Und der erzählte eben auch, das Problem ist, dass praktisch alle, die da nachkommen, alle Rekruten, wollen überhaupt nicht mehr auf die Straße, sondern wollen sofort so einen 9-to-5-Job im Büro haben. Schön verbeamtet und schön gemütlich, also wo es nicht regnet und wo auch keine Gewalt stattfindet und sowas. Mhm. Innendienst halt. Genau, schön Innendienst. Und die ganzen Vorgesetzten wären halt nur noch zweitklassig. Und würden darum dann eben die Drittklassigen bevorzugen, sodass die Erstklassigen keine Chance haben, befördert zu werden, weil es natürlich nicht genug Stellen gibt weiter oben, sodass sie dann da unten halt mehr oder weniger festsitzen und frustriert werden. Ja. Das fand ich auch irgendwie sehr erschütternd, das von dem zu hören. Und der sagte, was wir jetzt erleben, also die Probleme, die wir jetzt so erleben mit der Polizei, das ist erst der Anfang, das wird noch viel, viel schlimmer werden. Ja, das wird auch sehr viel schlimmer. Also ich habe einen relativ nahen Verwandten, der hat früher, als Bonn noch Regierungssitz war, den Kanzlerschutz geleitet. Ja. War dann auch, ich kann mich jetzt nur vertun, wenn ich sage, welchen Dienstrang der hatte, aber der war wirklich sehr hohes Tier in diesem Gesamtladen drin. Und der hat irgendwann dermaßen die Schnauze voll gehabt von diesem Apparat, weil er halt auch genau die Sachen gesagt hat, weil es unmöglich ist und weil sich da Pest und Cholera treffen. Ja. Steigst nicht durch Leistung auf, sondern durch Arschkriechen. Ja, noch nicht mal auch durch Arschkriechen, sondern es gibt gar keine Möglichkeit, durch eins von beiden aufzu... Ach so. Weil halt genau das passiert, dass sich mit Dumm der Rücken freigehalten wird. Ja. Weil die werden auch dafür sorgen, dass unter ihnen jemand arbeitet, der noch blöder ist. Ja. Weil das kriegen sie immer noch hin. Und der hat das dann so gelöst, dass der jetzt 2 Jahre in Afghanistan war und da Polizisten ausgebildet hat. Ja. Was halt auch noch immer wieder Möglichkeiten sind, dass man halt flüchtet quasi, in eine komplett andere Geschichte geht. Und da dann was in Anführungszeichen Anständiges macht. Ja, richtig. Das war wohl auch ziemlich anständig, was da so getan wurde. Also das ist ein Projekt von der Polizei, was da irgendwie vor 500 Jahren mal angeklüngelt wurde, um da für eine vernünftige Polizei zu sorgen. Und das ist dann halt Know-how-Export vor allem. Ja. Bevor ich das jetzt aber wieder vergesse, ich habe mit dem afghanischen Freund gestern mal geredet und habe ihn mal so gefragt, also ich kenne ihn schon sehr lange, und habe ihn mal gefragt, ob er eigentlich überhaupt noch Verwandte in Afghanistan hat. Und darauf hat er dann geantwortet, bis vor 2 Jahren, ja. Und dann ist mir, habe ich halt überlegt, ne, habe ich gemeint, und sind die nachgezogen und so, meint er, nee, die sind tot. Und dann ist mir eingefallen, dass es vor 2 Jahren ja doch mal diesen Skandal gab mit diesem Oberst, der da irgendeinen Angriffsbefehl gegeben hat. Auf den Tanklastzug? Ich weiß es nicht, ob es auf den Tanklastzug war. Auf jeden Fall hat er irgendwie Befehl gegeben, da einen Angriff zu starten, wo er sich dann nachher auch rausgewunden hat, er wäre falsch informiert gewesen. Und das scheint genau dieser Angriff gewesen zu sein, bei dem die halbe afghanische Familie von meinem Freund ausgelöscht wurde. Krass. Ich meine, war das nicht die Nummer, wo sie irgendwie etliche Zivilisten, ja, genau. Wo dann auch hinterher Guttenberg war damals noch Verteidigungsminister und der dann irgendwie seinen Staatssekretär oder irgendwen gefeuert hat. Ich bin schwer am Überlegen, ob das schon Guttenberg war. Ich glaube nicht. Die Kundus-Affäre lese ich gerade im Chat. Genau. Kundus kann auch sein, aber das war's, meine ich nicht. Ich meine, das wäre ein anderer Oberst gewesen, der dann schwer in der Kritik stand. Aha. Ich komme aber auch nicht mehr auf den Namen. Aber da habe ich überlegt. Der Chat wird's richten und in die Shownotes schreiben. Schreibt überhaupt gerade jemand Shownotes? Ich weiß es gar nicht. Falls ich sag mal, für wer gerade live zuhört und nichts Besseres zu tun hat, kommt im Chat vorbei. Freenote, der Channel heißt K-Leitung und wir freuen uns immer über Leute und Hände und Tipper für die Shownotes, weil ich das ja immer verkacke, hier mir überhaupt nur ansatzweise Notizen zu machen. Eben. Aber dann ist mir auch aufgefallen, dass man eigentlich merkt, dass so in so einer schnelllebigen Zeit eigentlich nichts mehr Konsequenz hat, wenn man es lang genug aussitzt. Ja, das ja sowieso. Das hat ja auch Wulff, das hat der Wulff ja auch versucht. Der Wulff war aber so blöd wie der Grass jetzt. Der hat gegen die Medien gepöbelt und dann fühlen die sich persönlich angegriffen. Ja, meinst du, das war so ein Problem? Glaube ich, meinst du? Ich glaube, die haben sich angefangen, mit dem Grass ist nochmal was anderes. Mit dem Diekmann hat es ja angefangen. Ja. Und dann haben sich ja diese ganzen Journalisten mehr oder weniger in ihrer Berufsehre gekränkt gefühlt, als er dann behauptet hat, die Medien würden gegen ihn anschreiben. Und dann haben sie es, glaube ich, auch wirklich gemacht. Und was anderes macht der Grass ja im Moment auch nicht wirklich. Na, der Unterschied beim Grass ist einfach, der Grass ist alt. Ja, der Grass ist alt. Dem kann es egal sein. Genau, ja, ist alt und stur. Ne? Ja, ich würde nicht sagen, dass ihm das egal sein kann. Der Mann hat ja nichts als seine Reputation. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Reputation unter der Nummer allzu arg leidet. Also das was ich ganz witzig finde bei der Grass-Geschichte ist, das beobachte ich vor allen Dingen bei mir gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt so ein großes Thema würde. Ich dachte, das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen was fürs Feuilleton, weißt du so. Keine Ahnung. Natürlich regt sich der Axel Springer Verlag lässt da mal wieder seine drittklassigen Kläffer los. Der Schirmacher hat sowieso noch eine alte Rechnung mit Grass offen und disst ihn dann mal in der FAZ. Und dann ist das Ding auch schnell wieder gegessen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass das auch sehr große und sehr weite Kreise zu ziehen scheint. Das finde ich witzig. Das scheint unglaublich viele Leute zu empören. Auf der anderen Seite kenne ich niemanden, der dieses Pamphlet überhaupt mal gelesen hat. Echt? Ich habe das gelesen. Und das Erste, was mich gewundert hat, war... Es reimt sich nicht. Das habe ich raus. Es reimt sich nicht. Das darf's ja. Aber ich habe da keinen Antisemitismus. Also daraus einen Antisemitismusvorwurf zu drehen, ist mir nicht gelungen. Dann ist wohl wirklich jemand persönlich angepisst auf ihn. Also ja, also das finde ich, also das Problem ist halt, hatte ich auch geschrieben, ich habe Grass nie so eine große geistige Tiefe unterstellt, wie man unterstellen muss, um es gibt so den Vorwurf, dass er sich antisemitischer Klischees bedienen würde. Mhm. Ja, so Auslöschung von eines Volkes und solche Sachen. Ich habe Grass nie so viel Tiefgang unterstellt, dass ich ihm jetzt unterstellt hätte, dass er das wirklich absichtlich gemacht hat. Sondern ich hatte eher das Gefühl, als hätte er einfach mal irgendwie sein Unbehagen daraus gerotzt und gar nicht viel großartig drüber nachgedacht. Ja, aber er hat halt eine Riesendiskussion losgetreten. Das ist schon mal echt interessant. Ja, das finde ich aber auch allgemein. Also das ist, finde ich, das Einzige, was daran nützlich ist. Also ich fühle mich da von dieser ganzen Diskussion überhaupt absurd genervt. Genauso wie es der Wulff am Ende geschafft hat. Ja, klar. Also irgendwann kommt der Punkt, wo man Angst hat, den Kühlschrank aufzumachen. Aber ich finde es nett, dass jetzt wenigstens mal dieser Diskurs angestoßen ist. Na, ich hoffe, dass er angestoßen ist und dass das nicht sofort wieder versickert. Nee, tut's ja anscheinend wirklich nicht, weil es gibt halt wirklich Probleme. Da wird man wahrscheinlich mir jetzt auch irgendwas Antisemitisches drauf drehen. Aber ich finde schon, dass der Diskurs um jüdische Mitbürger anders geführt wird als um alle anderen. Das ist richtig, ja. Und das geht nicht, finde ich. Man muss natürlich auch die Vergangenheit beachten. Schwierig. Man muss sagen, was Deutschland da wirklich zu verantworten hat, und dafür muss man sich auch verantworten. Aber nichtsdestotrotz bleiben es die gleichen Menschen. Klar, das sage ich ja auch immer. Das sind genau dieselben Pfeifen wie alle anderen auch. Ja, und ja. Dass die jüdische Gemeinde da relativ gut aufgestellt ist und sowas wie den Zentralrat der Juden hat, der relativ laut schreien kann, wenn etwas Unrecht ist. Die haben schon ist halt immer die Aufmerksamkeit. Frage, ja, das ist aber das ist dann aber eben nicht das Problem des Zentralrates, sondern das ist eigentlich eher das Problem derer, die ihm Aufmerksamkeit schenken. Nein, das meine ich ja auch nicht. Also, aber das ist ja genau das, was man sich fragen sollte. Ja. Also ich will dem Zentralrat da gar nicht unterstellen, dass er irgendwie großartig schlecht wäre, oder das ist schon richtig, dass es sowas gibt und dass sie das tun, was sie tun. Aber ich finde es trotzdem, dass man sich vielleicht darum kümmern müsste, dass man die anderen Migrantengruppen in Deutschland besser aufstellt. Na, dass man zumindest alle, die irgendwelche Interessen vertreten, gleichrangig behandelt. Ne? Ja, richtig. Und das ist eben das große Problem. Und da fürchte ich übrigens, dass Grass genau diese Diskussion nicht angestoßen hat, weil er hat sich eben explizit an Israel gerichtet und nicht explizit an die deutsche Öffentlichkeit, also die institutionalisierte deutsche Öffentlichkeit, die möglicherweise bestimmten Interessenvertretungen mehr Aufmerksamkeit schenkt, als es ihnen zusteht, beziehungsweise zu viel im Vergleich zu anderen. Und da, ich glaube nicht, dass die Medien zu so viel Selbstreflexion in der Lage sind. Das glaube ich, wird nicht funktionieren. Ich glaube aber, hätte er es allgemein geschrieben, wäre es auch darauf ausgelegt worden. Also ich glaube, dann wäre die Diskussion die gleiche. Also die Geschichte mit dem Iran und so weiter ist so ein aktuelles Thema. Ja. Auch mit dem Ahmadinejad-Interview und was haben wir doch die letzten 4 Monate vor der Atombombe aus dem Iran gezittert. Und ich glaube, das wäre auch sofort darauf ausgelegt worden. Also das hätte er auch genauso allgemein schreiben können. Glaubst du, er hätte das allgemein schreiben wollen? Glaubst du, er wollte darauf aufmerksam machen, dass wir in unserem Land auch ein Problem Das will ich mir nicht anmaßen, ob er das wollte. Also ich habe mich mit dem Mann auch in meinem Leben nicht wirklich beschäftigt. Ich habe von ihm nie viel gehalten. Aber, ja, also ein Nervensäger halt. Ne? Ja, also er ist ein alter Mann mit Pfeife. Ja. Und deswegen. Naja, aber ich wollte noch über was ganz anderes reden. Was ich noch mal gerne fragen wollte ist, ja. Warum wird deine Freundin Polizistin? Das habe ich sie auch mal gefragt. Ihr gefällt diese Geschichte vom Bürgerhelfen? Ja, der Chat weist übrigens gerade zu Recht darauf hin, Juden sind keine Migranten, das ist einfach nur eine Religionsgemeinschaft. Ja, das stimmt. Sollte man vielleicht auch erwähnen. Nee, ich habe sie das auch mal gefragt und ihr gefällt tatsächlich diese ganze kriminalpolizistische Geschichte? Ja. Sprich Verbrechensaufklärung. Ist sie sehr interessiert dran? Also ich würde sagen, das ist so die ganz klischeehafte, warum willst du zur Polizei, also diese Fernsehserien und so weiter. Sie weiß halt auch, also ihr ist natürlich auch klar, dass das alles nicht so abläuft, aber so prinzipiell diese Geschichte von der Verbrechensaufklärung und so weiter gefällt ihr seit ewigen Jahren so gut, dass sie sich da relativ früh entschlossen hat. Also ich bin auch immer sehr kritisch damit umgegangen. Ich habe ihr auch gesagt, überleg dir das gut. Auf der anderen Seite, also wüsste ich jetzt auch nicht, was so gut großartig mit ihr schiefgehen soll. Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, was will ich denn eigentlich? Und eigentlich kann man das auch so rumsehen, dass ich froh bin, dass so ein Mensch wie sie bei der Polizei ist, als dass ich Angst drum habe, was die Polizei mit ihr macht. Also von den Leuten, die ich aus ihren Kursen mal kennengelernt habe, sind das durch die Bank eigentlich nette Jungs und Mädels. Okay. Deswegen bin ich eher froh, dass bei der Polizei auch solche Leute auftauchen. Es besteht also noch Hoffnung. Ja, eben. Jetzt geht die Religionsgemeinschaftsdiskussion im Chat los. Ist auch immer sehr, sehr interessant. Von wegen einfach nur eine Religionsgemeinschaft. Eine Religionsgemeinschaft kann man austreten. Ja, mein Gott, ey. Als Jude wird man geboren. Ja, aber was natürlich wird man das, aber man muss da auch nicht mitspielen. Einer meiner besten Freunde ist Jude und der rennt auch nicht den ganzen Tag in die Moschee und isst auch kein koscheres Essen und hat mit dem ganzen Klimbim, also diesem ganzen Religionsklimbim halt nichts am Hut. Ich bin auch, also ich habe auch jüdische Vorfahren. Von daher, ich bin da auch Also ja, ich habe da auch gar kein Interesse dran. Also es ist, das ist halt auch anstrengend. Ich finde Religion halt auch echt anstrengend. Also, ist es auch. Weil man also muss sich immer an so unheimlich viel Zeug halten. Ein paar sinnvolle Sachen kommen rum. Also zum Beispiel die koschere Küche. Jetzt habe ich Arschloch gerade allen Ernstes Moschee statt Synagoge gesagt. Ne? Super. Völlig egal. Völlig ja, egal. Religion einfach ist Leute halt aufregen lassen. Religion ist halt Religion, ja. Nee, aber es gibt ein paar sinnvolle Sachen. Zum Beispiel die koschere Küche. Ich bin der Meinung, dass Schweinefleisch sehr fettig ist. Und man sich da vielleicht immer ein bisschen überlegen sollte, wie man damit haushält. Ich habe eine Pubertät ohne Pickel gehabt, wahrscheinlich auch deswegen. Ach was. Und, ja. Also von mir gibt es keine Fotos, wie ich irgendwie großartig verpickelt bin. Ja gut, die gibt es von niemandem, weil alle die aus dem Verkehr ziehen. Da kannst du jetzt viel erzählen. Ne? Ja gut. Ey, hör mal gut, auf gut. Zu essen. Moment. War kein Essen. Was war denn das dann? Ich habe mich verschluckt gehabt beim Trinken. Ach so. Okay. Dann habe ich so ein bisschen so. So, jetzt geht's wieder. Nee, aber was ich auch noch ansprechen wollte, ich hatte ja schon mal bei dir angerufen. Bin ja quasi Stammkunde hier in der Sendung. Stammgast. Mittlerweile. Und da wurde mir empfohlen, dass ich ja mal Twitter benutzen muss. Und dann habe ich gedacht, wenn da irgendwie so 100 Tage Rot-Grün stattfindet, dann kann ich ja auch mal irgendwie 365 Tage Twitter oder so machen. Ja. Also es ist schon cool. Ich glaube, man muss sich mal drauf einlassen und irgendwie verstehen, dass es eine komplett andere Art der Kommunikation ist. Aber dann ist es wirklich sehr gut. Was ich nur nicht verstehe, ist, was da alle gegen Facebook haben. Ich weiß nicht. Ich vermute mal, das ist, keine Ahnung, was haben alle gegen Facebook? Alle sagen immer, sie könnten damit nichts anfangen. Ich weiß, aber mit verstehen, Facebook beispielsweise nichts anzufangen. Ja, aber also das liegt, glaube ich, an genau dem Grund, warum ich mit Twitter nichts anfangen konnte. Also man muss sich wirklich darauf einlassen, dass es eine komplett andere Art der Kommunikation ist. Ja, ja. Und wenn man Facebook so benutzt, wie es benutzbar ist, zum Beispiel, was man oft hört, dass Leute sagen, ja, und ich will aber nicht immer alles lesen wollen und ich möchte vielleicht, also so das Killer-Argument, ich möchte irgendwie Leuten folgen können, ohne dass ich alles von denen mitkriege, aber wenn ich es da mal sehen will, dann da auch alles lesen können und so. Also das sind alles Funktionen, die Facebook seit Ewigkeiten hat. Also wenn man will, dann kann man es genauso benutzen wie Twitter, was ich mittlerweile auch mache. Es funktioniert sogar vollautomatisch. Also Leute, mit denen ich nicht interagiere, die werden mit der Zeit automatisch ausgeblendet, mehr oder weniger. Ja, also ich bin auch durchaus in der Lage, Facebook so zu benutzen, wie es gemeint ist. Aber das, ich brauch's halt tatsächlich nicht. Also weil ich weiß nicht, also mein Kommunizieren ist halt im Wesentlichen irgendwie mein Stream of Consciousness irgendwo rauszublasen. Mhm. Und ansonsten kann man mich ja gerne hier anrufen und mit mir quatschen. Ja, bei Facebook, ich fühle mich von Facebook, also Facebook wirkt auf mich immer so ein bisschen übergriffig. Also bei Facebook habe ich das Problem, dass ich fühle mich immer so, als würde das Ding irgendwas von mir erwarten und ich würde die Erwartungen nicht erfüllen. Die, weißt du, der kleine rote Knopf gib, App. Also genau, das Ding sagt zu mir, gib. Und ich will aber nicht geben. Und bei Twitter habe ich das Gefühl, dass es das nicht sagt, sondern da kann ich halt machen, wie ich lustig bin. Ja. Also ist so einfach vom Gefühl her. Und, ja, und das ist, also ansonsten ist mir Facebook auch tatsächlich zu umfangreich. So Twitter verstehe ich, weißt du, da tue ich 140 Zeichen rein und manchmal ein Bild. So, das kapiere ich. Und bei Facebook gibt es so ganz viele so Funktionen und so, die ich irgendwie noch nicht ergründet habe und wo jedes Mal, wenn ich es versuche, ich mir denke, ach nee. Ja. Und so benutze ich Facebook ausschließlich als Kanal, um meine Sendungen zu verbreiten, also darauf hinzuweisen, dass es eine neue Sendung gibt. Und wenn ich Informationen an Leute verteilen will, von denen ich weiß, dass ich sie nur da erreiche. Also praktisch fast alle Medienschaffenden. Ja, also das einzige Problem, was ich habe, zum Beispiel, wo ich Facebook jederzeit Twitter vorziehen würde, ist, dass halt die Informationen auf Twitter so unglaublich schnell weg sind. Ja. Also so, man kann sich ja, wenn man jetzt irgendwie mal Lust drauf hat, also die Suche ist zum Beispiel totaler Scheiß. Ja, absolut. Das ist aber irgendwie bei allen sozialen Netzwerken so. Ich habe da irgendwie neulich mal drüber gelesen, dass man irgendwie nicht so viel Angst vor der Datenkrake haben sollte, solange sie nicht durchsuchbar ist. Und ich habe bei Twitter so das Problem, also dass ich es mit meinen spärlichen Followern nicht wirklich mehr mitbekomme, wenn mir irgendwie mal drei Leute geschrieben haben, dass es einfach völlig an einem vorbeigeht. Ja. Und dass man also so runterscrollen, irgendwie zum Beispiel wie bei Facebook, so von wegen so, ja, was war denn heute bei den Leuten los? Das ist halt, das ist halt eine komplett andere Art und Weise der Kommunikation. Ja, ja. Das ist richtig. Also das ist, finde ich, sehr irritierend an Twitter. Ja. Auch so ganz simple Sachen, dass irgendwie die direkte Kommunikation zwischen Leuten da irgendwie so grottig gelöst ist. Also wenn ich auf einen Tweet klicke, kann ich nicht alle Antworten drauf sehen, sondern nur, wie Twitter gerade Lust hat. Manchmal sind es 2, manchmal 3 von 50. Oder eine Konversation entwickelt sich unter einem Tweet. Vor allen Dingen, dass du auch nur Direktnachrichten an Leute schicken kannst, denen du auch folgst. Ja, genau. Nee, die dir auch folgen, das finde ich auch etwas nervtötend, weil es passiert häufig, dass du einfach jemandem, der dir eine geschickt hat oder sowas, eine Antwort schicken willst, aber es geht halt nicht. Er muss dir erst folgen. Und ich kenne genug Leute, die keinen Bock haben, mir zu folgen, weil ich einfach zu viel, zu aggro, zu sonst wie bin, aber trotzdem ab und zu mal Kommunikationsbedarf haben. Trotzdem. Ja, ja, eben. Was dann auch wieder so ein Problem bei Twitter ist gar nicht so sehr Kommunikation. Ja, ja, ist also Nachrichtenverbreitung. Genau, Twitter ist Distribution. Ja. Aber also das finde ich unglaublich störend. Also dass, wenn sich irgendwie so ein Gespräch unter so einem Tweet entwickelt oder so, dass man da nicht irgendwie so, weiß ich, nachlesen kann. Also es gibt Clients, mit denen geht das sehr gut, ne? Mit welchem denn? Hast du ein iPhone? Ich habe ein iPhone, da habe ich die Tweetbot habe ich drauf, aber da fehlt auch immer die Hälfte. Echt? Also ja, ich habe mich damit auch mal, also zum Beispiel jemand, du twitterst irgendwas. Ja. So, jemand antwortet drauf. Ja. Das kann ich vielleicht noch sehen. Du antwortest ihm da drauf, was er geantwortet hat. Ja, du musst immer da geht die Chance auf 1%. Du musst immer den neuesten Tweet des ganzen Verlaufs musst du haben. Dann kannst du sehen, was alles davor passiert ist. Ja, aber das ist doch scheiß. Ja, das nervt. Also dass man irgendwie Kommunikation, also ich habe schon x-mal irgendwie Leute gesehen, die haben über irgendwas geredet, fand ich interessant und habe nie rausgefunden, worüber sie eigentlich geredet haben. ja, dafür ist Twitter dann tatsächlich nicht da, sondern wird versehentlich dazu benutzt. Ja, aber das finde ich schade. Also das wäre ja kein Problem, dass man das irgendwie mal löst. Ja. Da wird ja auch keiner dran kaputt gehen oder das wird ja auch nichts irgendwie verändern. Aber so ganz simple Sachen, wo man sich fragt, okay, merken Sie es nicht? Also diese DM-Geschichte ist auch so eine Sache. Und warum kann ich in eine DM auch nur 140 Zeichen tun? Gute Frage eigentlich. So, wenn dann jeder einfach, wenn es irgendwie mehr ist, dann eine zweite hinterher schickt. Ja, genau. Also das erinnert mich so ein bisschen früher an die SMS, wo irgendwie nur 160 Zeichen gingen auf den alten Nokia-Knochen, wo dann die Leute angefangen haben, Wörter absurd abzukürzen, Leerzeichen rauszulassen und was weiß ich. Ja, das Erste, was stirbt, ist die Interpunktion. Ja, HDGDL und so. Genau. Schön, also der Chat sagt gerade, was bei Facebook das Problem ist, keiner hat eine Ahnung, wer was sieht. Das habe ich auch oft. Ich denke, wem schreibe ich das jetzt eigentlich gerade? Wo schreibe ich das jetzt? Und was ich bei Facebook richtig krass finde, dass du, mich kann einfach irgendwer in irgendeine schwachsinnige Gruppe hinzufügen. Bei Twitter auch. Ich kann dich auch in die Liste mir bekannte Nazis stecken. Ja, aber da bist du erstmal per Default drin. Das ist aber deine Liste. Und bei Facebook sieht's halt so aus, als wäre ich in diese Liste eingetreten. Ja, also das ist. Ja, das mag natürlich auch daran liegen, dass ich das bei Twitter nicht mitkriege, wenn du mich in die Liste mir bekannte Nazis packst. Ja, eben. Aber also da finde ich, das ist durchaus vergleichbar. Also ich wurde ja auch mal in irgendeine Liste gepackt. Und damit wollte ich aber nicht verknüpft sein. Und dann war das erstmal Arbeit für mich rauszufinden, wie ich da wieder rauskomme. Mhm. Also zum Beispiel, ich möchte nicht auf der Liste Menschen mit zwei Füßen sein, weil ich da nicht gefunden werden will. Weil ich damit nicht verknüpft sein will, dann ist das erstmal Arbeit, da wieder rauszukommen. Und das ist eigentlich genau das Gleiche wie auf Facebook. Geht das überhaupt, da wieder rauszukommen? Also durch Eigeninitiative oder musst du dann denjenigen, der dich auf die Liste gepackt hat, bitten? Ich habe ihn angeschrieben. Ich weiß es nicht, ob das überhaupt gehen würde. Und dann ist es ja relativ egal erstmal, ob da irgendwie hintersteht Liste von sowieso. Weil bei Facebook ja auch steht, die Gruppe gehört sowieso. Deswegen. Also das finde ich immer ist ein Argument, was sehr zweischneidig ist. Zumindest wenn man dann Twitter verteidigt im gleichen Satz. Weil es da eigentlich genau die gleiche Problematik gibt. Ich finde das auch blöd. Das, weil es ja nichts leichter wäre, als wie das zum Beispiel bei einer Veranstaltung zu machen. Ja, dass man irgendwie da so einen kleinen Blöb kriegt, der sagt, hier, Hans Klaus hat dich eingeladen in die Gruppe Menschen mit Socken an den Füßen einzutreten. Möchtest du? Ja, nein. So, das ist ja gar kein Problem. Also, ja, dass man per Default erstmal drin ist, sobald der einen hinzufügt, finde ich auch scheiße. Aber das Problem ist auf Twitter das gleiche. Ja. Ja. Ja. Fällt mir nicht mehr viel ein. Außer mich zu wiederholen, zu sagen, ich weiß mit Facebook nicht genug anzufangen. Die Art und Weise der Kommunikation, da ist nicht. Nee, da muss auch der Freundeskreis drauf ausgelegt sein. Das kommt noch dazu, genau. Also das ist ganz simpel. Also ich benutze es, weil es bei mir jeder benutzt. Ich kann selbst meinen Vater vernünftig über Facebook erreichen. Ja, soweit ist meiner noch nicht. Da bin ich mal gespannt, ob das noch passiert irgendwann. Mein Vater hat jetzt sogar WhatsApp. Ah ja, wo dann erstmal dein komplettes Adressbuch inklusive der Telefonnummern, von denen du das nicht möchtest, zu einem ominösen, ja, Laden hochgeladen wird. Was mir aber relativ bums war, weil ich weiß, dass es schon relativ viele Freunde von mir haben. Ja, dann kannst du ja auch. Damit war es dann auch zu spät. Also kommt halt drauf an, wessen Telefonnummern du da so drin hast bei dir im Telefonbuch. Aber vielleicht sollte man einfach die Nummern von den Leuten, von denen man nicht möchte, dass sie irgendwo abgeschnorchelt werden, dann auch wieder wie früher auf den Zettel schreiben. Ja, ist mein Vater auch zu übergegangen. Ja. Also der hat auch Angst davor gehabt. Also der ist selbstständig, hatte ein bisschen Angst davor, dass er, wenn er sein Handy verliert, vielleicht ein paar Kunden weniger hat. Ja. Und ja, der ist dazu tatsächlich übergegangen, hat das jetzt alles wieder in seinem Notizbüchlein. Ja, ist sinnvoll. Also ich druck's halt aus, allerdings viel zu selten. Ja, also, ja gut, aber das ist ja dann wahrscheinlich auch eher Backup, oder? Genau, ja. Ja. Naja. Ja, auswendig kann ich keine Nummer. Ich weiß noch nicht mal meine Festnetznummer auswendig. Ich konnte das als Kind. Als Kind konnte ich total super Telefonnummern auswendig lernen. Ja. Vielleicht habe ich da auch keine Lust mehr drauf oder es gab einfach weniger Telefonnummern. Wahrscheinlich gab es weniger und du warst halt auch gezwungen, weil du musstest ja tippen, wenn du irgendwen anrufen wolltest. Jetzt musst du ja noch nicht mal mehr eine Nummer eintippen. Das stimmt. Gut. So, Luis, dann spiele ich jetzt eine Musik. Ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Ach, bei dir kommt wieder keine an. Warte mal, ich drehe mal hier dein Dings auf. Dann spiele ich nämlich jetzt eine Musik, damit es nicht gerade so rumpelt und knirscht, wenn ich den Nächsten anrufe. Ja. Und danke für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Tschüss. Wenn ich alles richtig gemacht habe, ist jetzt der Peter dran. Richtig. Peter, hallo. Aus Österreich, ja. Peter aus Österreich. Wo aus Österreich? Zwischen Wien und St. Pölten. Wirst du kennen, St. Pölten wahrscheinlich. St. Pölten kenne ich. In St. Pölten hat ein sehr eng mit mir befreundetes Pärchen mal gewohnt. Und in St. Pölten bin ich in einer Pizzeria mal. Da haben wir, das ist wieder so eine Drogengeschichte jetzt. Also in St. Pölten lagen wir mal bekifft rum und haben uns dann Pizza bestellt und sind die abholen gegangen. Und da saßen drei Typen mit Dreadlocks in der Pizzeria, wahrscheinlich gibt es in St. Pölten nur eine, und haben gefragt, als wir da mit blutunterlaufenden Augen standen, na, haben wir an Hunger bekommen? Das fand ich sehr lustig. Das ist über zehn Jahre her und ich habe es mir gemerkt. Na bitte, bleibender Eindruck von St. Pölten. Aber hallo, wie groß ist St. Pölten? Schwer zu sagen. Keine Ahnung. 15.000 Einwohner? Ah, okay. Ich weiß es nicht. Die haben sich damals furchtbar aufgeregt, weil sie meinten, egal wo man hin will, von St. Pölten aus ist alles eine Stunde entfernt, selbst Wien. Richtig. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Und ich bin ziemlich genau in der Mitte. Ziemlich genau. Wie heißt das? Eichgraben. Nee, kann ich mich nicht daran erinnern, das mal gesehen zu haben. Wirst du auch nicht kennen, das sind... Also vor 10 Jahren, wenn du da warst, waren es vielleicht 2000 Einwohner. Wenn es eine Autobahnabfahrt hat, hat es. Dann hätte es ja sein können, dass ich das gesehen habe, habe ich aber nicht. Sankt Bölken, fragt der Chat. Ja, ihr Pölten. Seid rumgekommen, Freunde, ne? Pölten, genau. Du wolltest über Energieeffizienz sprechen. Ich möchte einiges klarstellen von der letzten Sendung, wenn du dich noch erinnern kannst. Das war diese Geschichte mit den Solarzellen und Sonnenkollektoren und warum die so ineffizient sind. Genau. Und warum das alles nichts bringt. Genau. Wo wir dann irgendwann aufgegeben haben, beziehungsweise ich zur Aufgabe geblasen habe, weil so viele Zahlen darin vorkamen, richtig, dass es sowieso keiner mehr verstanden hat. Und ich habe dir extra in den einbeinigen Automaten reingeschrieben. Einarmiger Bandit, ja, sehr schön. Genau, der, dass ich keine Zahlen nennen werde. Okay, falls du das doch musst, kannst du das ruhig machen, nur halt nicht so viele. Zu Beginn möchte ich einmal gleich klarstellen, es gibt ja zwei Dinge. Es gibt Solarzellen und Sonnenkollektoren. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem bekannt ist. Ja, Sonnenkollektoren machen warm Wasser und Solarzellen machen Strom. Ausgezeichnet, ja. Ja. Und Solarzellen darf man zum Beispiel nicht ins Dach hinein montieren. Weil da verlieren sie nämlich an Wirkungsgrad. Ach, warum? Weil Solarzellen aus Silizium bestehen und wenn sie im Dach montiert sind, so wie Sonnenkollektoren, werden sie warm. Wenn sie warm werden, haben sie einen höheren Innenwiderstand und damit verlieren sie an Wirkungsgrad. Ah, das heißt, wenn sie gekühlt sind, also je kälter sie sind, desto besser funktionieren sie. Richtig. Ach, und das ist das Problem bei unseren Breitengraden. Wenn die Sonne drauf scheint, wird es warm. Wenn es warm wird, verlieren sie an Wirkungsgrad. Und diese ganzen Wirkungsgradangaben, die man in diesen Prospekten sieht, die sind unter Laborbedingungen. Da steht unten ganz klein gedruckt, bei 20 Grad Raumtemperatur mit kaltem Licht, also mit einer Neonröhre bestrahlt. Inwiefern unterscheidet sich kaltes Licht von warmem Licht? Es heizt sich die Oberfläche nicht auf. Der Infrarotanteil wurde herausgefiltert. Und der Infrarotanteil ist nicht das, was den Strom hinterher macht? Nein, nur die Helligkeit. Das heißt, eine Solarzelle wirkt am optimalsten unter bedeckten Himmel oder auf, keine Ahnung, auf einem Gletscher über 3000 Meter, wo es wirklich kalt ist. Da sind Solarzellen absolut günstig und da liefern sie auch den besten Wirkungsgrad. Moment, bei bedecktem Himmel habe ich mehr Strom, als wenn die Sonne direkt... Weil es kälter ist. Klar, weil sie kälter aufwärmen. Also am besten, aber das sollte möglichst dann möglichst hell bedeckter Himmel sein natürlich. Natürlich, ja. Nur kein direktes Sonnenlicht, weil sonst im Sommer, wenn es direkt Sonne drauf strahlt durch das Glas, dann würden sie sich aufheizen und damit... an Wirkungsgrad verlieren. Wobei das mit der Wirkungsgrad, das ist eine sehr theoretische Sache, Sonne ist gratis. Also 20% Wirkungsgrad von gratis ist noch immer gratis. Klar, das stimmt schon. Kann man ungefähr sagen, wie viel so ein Sommertag, also wenn diese Dinger sich auf 50 Grad und mehr aufheizen, wie viel vom Wirkungsgrad die dann verlieren? Im Vergleich zu 5%. 5%? 10%, je nachdem, wie warm sie werden. Okay, das geht ja noch. Aber also das ist auch noch gar nicht das grundlegende Problem von diesen Solarzellen. Ja. Im Normalfall, wenn du jetzt ein Haus baust und dir Solarzellen aufs Dach gibst, dann weiß dein Energieversorger davon ja gar nichts. Ja. Wir gehen jetzt davon aus, eine kleine Gemeinde, eine kleine Stadt, alles Neubauten, neu aufgeschlossene Gemeinde, alle machen sich Solarzellen aufs Dach, weil es so schön ist. Gibt es mein Fertighaus mit, machen alle Solarzellen drauf. Ja. Jetzt kommt in diesem Bereich die Sonne raus. Was würde passieren? Solarzellen liefern Strom, und zwar, aber das Energieversorgungsunternehmen weiß davon nichts. Ja. Das heißt, du hast ein Überangebot an Strom in dieser Stadt. Ja. Das ist genau ein Problem. Das senkt logischerweise in Realität den Wirkungsgrad. Wenn du hast zwar Strom, kannst du ihn nicht nützen. Na gut, aber deswegen man speist ihn ja deswegen ein. So habe ich das jedenfalls verstanden. Dass ja, aber Strom in Europa, unsere Stromnetze sind weitgehend noch Einbahnstraßen. Ja. Das geht nur innerhalb eines gewissen Bereiches bis zum Umspannwerk. Das Umspannwerk regelt runter von der 10 kV-Leitung, die bekannte, auf normale 230 Volt Haushaltsstrom. Ja. Andersrum geht's nicht. Das heißt, wenn jetzt mein Ort, meine Gemeinde, extrem viele Solarzellen hätte und irrsinnig viel Strom produziert, weil gerade ein schöner Tag ist, dann geht's nicht in die andere Richtung. Und vor allem das Energieversorgungsunternehmen bekommt das nicht mit. Die sitzen, nehmen wir als Beispiel, in Österreich haben wir es nicht, aber in Deutschland nehmen wir ein Atomkraftwerk. Der bekommt das nicht mit, der speist seinen, der hat bei sich lokal einen Stromzähler, ein Messgerät, sagt, ich muss so und so viel Strom einspeisen, weil das wird gerade benötigt. Ja. Aber er bekommt nicht mit, wenn jetzt irgendwelche Gemeinden, irgendwelche Städte, irgendwelche Bereiche Sonnenstrom erzeugen und dadurch eigentlich abgedeckt wären. Ja. Damit habe ich jetzt Sonnenstrom, kann ihn aber nicht nützen. Moment, das habe ich wirklich noch nicht ganz verstanden. Also ich kenne das nur vom Nachbarn von meinen Eltern. Der produziert Strom mit dem Ding auf seinem Dach. Und speist es ein. Und speist es ein. Und das richtig. Geht nur bis zum Umspannwerk? Genau. Ach. Das Umspannwerk regelt von 10 kV, also von der Starkstromleitung hinunter auf normalen Haushaltsstrom. Ja. Aber nicht in die andere Richtung. Okay. Das heißt jetzt, wenn dein Nachbar oder bei deinen Eltern die Nachbarn eine Solarzelle haben, dann funktioniert das, dann können sie innerhalb dieses Bereiches den Strom nutzen. Wenn jetzt aber alle deine Nachbarn Solarzellen hätten und bei allen gleichzeitig die Sonne logischerweise rauskommt, dann würde das nicht mehr funktionieren. Mhm. Deswegen gibt es Bereiche, ich weiß es in Österreich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland genauso ist, wo man zum Beispiel keine Genehmigungen mehr bekommt für Einspeisung. Interessant. Was machen die stattdessen? Verpuffen lassen? Verpuffen lassen, ja. Ja, aber das ist doch auch, also das ist doch auch Scheiß. Ich meine, da kann man. Richtig. Es gibt doch genug Speichermöglichkeiten, die man dann trotzdem benutzen kann oder lohnt sich. Speichermöglichkeit macht keinen Sinn. Also Speichermöglichkeit mit Akku und allem drum und dran, das ist sehr ineffizient. Wo eher der Sinn liegt, ist, ich weiß nicht, ob du das Wort Smart Grid schon mal gehört hast. Ja, das war das Internet für Strom oder so ähnlich. Ja, so ähnlich. Smart Grid ist eigentlich das intelligente Stromnetz. Ja. Besagt, du hast einen Stromzähler, der eben dem Energieversorgungsunternehmen oder halt dem Internet mitteilt, du erzeugst jetzt Strom. Ja. Und diesen Strom gleich vor Ort nützen. Du hast Stromverbraucher, dein Laptop, dein Licht, dein Fernseher, was auch immer. Mhm. Das sind Stromverbraucher, die brauchen Strom zeitnah. Das heißt, wenn ich den aufdrehe, möchte ich, dass er läuft. Genau. Dann hast du aber Stromverbraucher, die nicht zeitnah laufen. Zum Beispiel dein Kühlschrank. Ja. Der schaltet sich alle Viertelstunden ein, je nachdem. Der hat eine Einschalt- und eine Ausschalttemperatur. Wenn er zu warm wird, schaltet er sich ein, kühlt wieder hinunter bis zu seiner Ausschalttemperatur und dreht er sich wieder ab. Genau. Genauso wie eine Tiefkühltruhe oder ein Warmwasserboiler. Und nehmen wir mal an, du hast jetzt ein intelligentes Stromnetz und du hast ein Smart Home mit Hausbus und allem drum und dran oder mehrere Leute haben das, dann könntest du jetzt, wenn jetzt in diesem Bereich, in deinem Ort die Sonne rauskommt und du hast ein Überangebot an Strom, dann könnte ich alle nicht zeitkritischen Stromverbraucher einschalten. Ja. Ich drehe dann einfach in diesem Bereich, in diesem Ortsteil, alle Kühlschränke auf. Damit habe ich den Strom bestmöglich genutzt. Und dazu das muss dazu verlustfrei. Dazu muss aber der Kühlschrank unmittelbar angeschlossen sein. Oder reicht es, wenn der Kühlschrank an einen zentralen Zähler in der Wohnung geht und der meldet dann, ich brauche jetzt, 2 Kilowattstunden? Nein, du bräuchtest dann wirklich ein Hausbussystem mit Smart Home und den ganzen drumherum. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ist schon eine Zeit lang her, habe ich mal bei der Vrindheit die Frage gestellt, warum sich Smart Home nicht durchsetzt. Und da war deine Antwort, weil es keiner braucht. Echt? Echt, ja. Ah, warte mal. Und ja, da habe ich natürlich von deinen Eltern mit den Rollläden erzählt. Genau, da habe ich ein völlig falsches Bild von Smart Home gehabt, ne? Naja, aber Smart Home, bei mir hat es auch angefangen mit Rollläden. Aber es gehört einfach wesentlich mehr dazu. Rollläden gehen mehr Richtung Komfort und Sicherheit. Ja. Küchengeräte und Haushaltsgeräte und diese ganze Steuerung ist halt mehr Richtung Energieeffizienz. Anderes Beispiel wäre eine Waschmaschine. Wenn ich Sonnenkollektoren habe, die Warmwasser produzieren, könnte ich meine Waschmaschine über einen Hausbus steuern, dass die Waschmaschine das Warmwasser von den Sonnenkollektoren nimmt. Soweit habe ich tatsächlich nie gedacht. Also das meine intensivste Erfahrung mit Smart Home ist eben, dass ich die Rolle viele, deiner viele Jahre, ja und es ist viele Jahre her. Da hat man irgendwie, ich glaube, das war auch damals die Telekom hier in Berlin so ein Haus, so das intelligente Haus hingestellt und das war halt dann Scheiß. Ja, weil da waren eben elektrische Rollladen, die du dann über irgendeine Fernbedienung per IP steuern konntest, aber mehr war das halt nicht. Aber dass es natürlich auch zur Energieeffizienz genutzt werden kann, war mir überhaupt nicht klar. Smart Home setzt sich im Prinzip aus mehreren zusammen. Das ist Energieeffizienz, das ist Komfort, eben diese Rollläden, die man auch zeitgesteuert und lichtgesteuert und weiß nicht, was alles machen kann. Entertainment, du hast ja selber ein Apple TV. Ja. Fällt im entferntesten Sinne genauso unter Smart Home. Oder vor ein paar Wochen hast du mit einem, ich glaube, ein Professor war das, mit dem du über IP-Radios gesprochen hast. Ja, mein Prof. Hm? Wenn man das jetzt alles zusammenzählt in ein Hausbussystem, dann wäre das Smart Home. Was ist ein Hausbussystem? Ein Hausbussystem ist das, was du im Auto hast, dieses wunderschöne Display in der Mitte, das all deine Verbraucher, all deine Gewerke steuert und da halt über ein Bussystem. Und ein Bussystem war eine Niederstromleitung, die einfach nur Telegramme schickt und dann irgendwas tut. Mhm. Und ein Bussystem, was das war, hat mir Tim schon mal erklärt und ich habe es schon wieder vergessen. Verdammt. Ein Bussystem ist einfach nur das. Ich habe meinen Schalter nicht direkt am Licht hängen, sondern mein Schalter schickt ein Telegramm Licht aufdrehen und irgendein Relais, irgendein Akteur reagiert darauf. Aber dieses Telegramm kann ich einerseits vom Schalter schicken, das kann ich automatisiert schicken, das kann ich von meinem iPhone schicken oder was auch immer. Ah, okay. Das macht der Bus. Oder ich kann es zeitgesteuert über Sonnenaufgang oder was auch immer. Kann ich einfach alles dann, also kann ich Telegramme in meinem Haus herumschicken, so wie ein Netzwerk, kann man sich das vorstellen. Mhm, ein Netzwerk von zwischen PCs ist genauso ein Bus wie ein Netzwerk zwischen Schaltern und Akteuren. Du hast gesagt, bei dir hätte es auch mit Rollladen angefangen. Baust du dir gerade ein Smart Home oder wie verstehe ich das? Nein, wir haben vor, das ist jetzt schon einige Zeit her, 2005 haben wir begonnen zu bauen, ein Familienhaus und wir haben elektrische Rollläden. Und wie bei deinen Eltern hat es eben angefangen, ich möchte nicht von Raum zu Raum gehen und meine Rollläden hinunterlassen und habe nach einer zentralen Steuerung gesucht und habe dann mich dazu entschlossen, ein Bussystem einzubauen. Und das ist jetzt mittlerweile so weit gewachsen. Ich habe Feuermelder, habe Bewegungsmelder, sogar mein Radiowecker wird vom Hausbus gesteuert. Muss ich kurz warten, du lachst? Ja, genau. Ja, nee, das ist, weil ich erkläre da gleich warum. Wie hast du das, entschuldige, du hast die Wände aufgestemmt und Kabel verlegt, oder? Oder hast du das drahtlos? Fast. Nein, ist alles verkabelt. Aber es ist eben ein Neubau, da war der Aufwand relativ moderat. Ich habe überall schon Kabel vorgesehen für Netzwerkleitungen und Hausbussysteme. Ja. Und das ist halt dann im Laufe der Zeit gewachsen. Wie gesagt, eben von den Rollläden und dann kommt dazu mit zentraler Lichtsteuerung, dass man eben eine Anwesenheit simulieren kann, was du auch schon festgestellt hast mit den Rollläden, dass es eben ein Sicherheitsplus ist, wenn ich nicht zu Hause bin, dass meine Lichter genauso auf und abgedreht werden, wie wenn ich da wäre. Ich habe einen Verdacht, dein Radiowecker ist in der Lage, die Rollläden hochzufahren, wenn du geweckt wirst. Fast. Nicht mein Radio fährt es hoch, sondern es gibt einen klitzig kleinen PC, das ist ein Industrie-PC, der mein ganzes Haus steuert und der hat zum Beispiel ein Aufstehprogramm. Das ist, mein Radiowecker wird vom Haus gesteuert, wird in der Früh wunderbar Musik gespielt und dann zu Sonnenaufgang, sofern der Sonnenaufgang nicht vor 6.30 Uhr ist, werden die Rollläden hochgefahren. Geil. Wenn er nach 6.30 Uhr ist, also im Winter, würde ich sonst nicht aus dem Bett kommen und drehe einfach das Innenlicht auf. Ist das cool. Wie viel, also abgesehen von der ganzen Verkabelung und so weiter, wie viel Arbeit war das dir, das Ding überhaupt zu programmieren? Weil sowas gibt's ja nicht, das kaufst du ja nicht im Laden, oder? Doch, kann man theoretisch, aber ich bin Softwareentwickler und habe selber gemacht. Das ist gewachsen. Das ist im Laufe der Zeit wirklich über die letzten Jahre hinweg gewachsen. Es sind immer mehr und mehr und mehr Dinge dazugekommen. Das fängt dann an, man macht sich eine Wetterstation aufs Dach, dann mit Windsensor, dass die Markise mit einfährt, mit Regensensor, dass die Dachflächenfenster zugehen. Ja, und so weiter und so weiter. Das bei mir ist es über die Jahre hinweg gewachsen. Aber theoretisch, wenn man jetzt neu baut, kann man sich genauso eine Wunschliste machen, was hätte ich gerne, so wie beim Auto, elektrische Fensterheber, keine Ahnung, Rückspiegel, die sich automatisch einklappen und, kann man da alles ganz genauso machen. Was mich allerdings stört, oder mich stört es persönlich jetzt nicht, aber was mir auffällt, ist, dass eben da die Akzeptanz relativ gering ist und dass eben die Leute nicht dran denken, sowas zu machen. Ich habe jetzt letzte Woche mit Bekannten von mir gesprochen, die auch gerade jetzt Haus bauen. Und ich bin halt ein bisschen Enthusiast in dem Thema und habe sie gefragt, ob sie ein Hausbussystem vorgesehen haben. Sagt, nein, viel zu kompliziert. Und eigentlich aus Spaß habe ich dann gemeint, aber die Farbe der Fliesen habt ihr schon ausgesucht. Ja, das haben wir. Das hat mir wieder gezeigt, wenn jemand Haus baut, ist ihm die Farbe der Fliesen wichtiger als ein intelligentes Energiemanagement, nennen wir es mal so. Naja, weil sich das niemand vorstellen kann. Also die Leute werden wahrscheinlich alle so unterwegs sein wie ich und sagen, ja, mein Gott, elektrische Rollladen. Ja, aber du wirst das früher oder später brauchen. Du wirst auch in Österreich oder Deutschland wirst du nicht daran vorbeikommen, so etwas zu bauen. Du musst es haben. Wenn man zum Beispiel noch ein bisschen weiter nach Süden schaut, Italien ist es nicht so weit weg, da ist es teilweise schon verpflichtend. Ah, was? Aus dem einfachen Grund, in Österreich und Deutschland sind unsere Stromnetze auf Maximallast ausgerichtet. Ja. Das heißt, jede Wohnung und jedes Haus darf die maximal ihm zugeordnete Leistung immer verbrauchen. Wenn du jetzt eine Sicherung hast mit 40 Ampere, darfst du rund um die Uhr 40 Ampere verbrauchen. Und das jeder, nicht nur du, sondern dein Nachbar und der daneben und alle. Mhm. Das würde unser Stromnetz verkraften. Noch. Wenn die Bevölkerung steigt, so wie in Italien, da halten es die Stromnetze nicht aus, da ist das Stromnetz auf Durchschnitt ausgelegt. Das heißt, du wirst in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, Waschmaschine und, keine Ahnung, Geschirrspüler gleichzeitig zu bedienen. Da müssen die miteinander reden. Oder wobei, die sind beide nicht zeitkritisch, aber sagen wir mal, Waschmaschine und Bügeleisen. Wenn du jetzt ein Bügeleisen aufdrehst, muss ich deine Waschmaschine abdrehen für diese Zeit. Ja. Und das ist in Italien schon vorgeschrieben. Du hast in Italien verpflichtend intelligente Stromzähler, die eine gewisse Menge an Strom, also eine gewisse Ampereanzahl durchlassen. Wenn du diese überschreitest, fast wie eine Sicherung, dreht dir das Energieversorgungsunternehmen den Strom einfach ab. Und dann ist es nicht so getan, wie ich gebe eine Sicherung hinein, sondern muss ich dort anrufen, muss begründen, warum ich mehr Strom verbraucht habe und dann gegen Kosten, das wird es wieder aufgedreht. Ich meine, die bundesdeutsche Bevölkerung wächst ja nun nicht. Obwohl, na, wir die Haushalte, wir kriegen immer mehr Haushalte. Der Stromverbrauch wächst. Wenn wir jetzt einmal in die Zukunft gehen mit Elektroauto und allem drum und dran, dann muss das irgendwie gemanagt werden. Ja. Einfaches Beispiel, 5 Uhr am Abend, alle kommen nach Hause und stecken ihr Elektroauto an. Ja. Dann wird unser Stromnetz in die Knie gehen. Das kann nicht sein. Dann flackern überall die Lichter und das Stromnetz geht ein. Würdest du eine Prognose wagen? Nein. Nicht? Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, Elektroautos werden sich nicht durchsetzen. Glaube ich auch. Aber Prognose ist da schwer. Das ist wirklich schwer zu sagen. Warum glaubst du, dass sich Elektroautos nicht durchsetzen? Und das würde ich gerne mal hören, weil ich habe totale Probleme, irgendwen zu finden, der derselben Meinung ist wie ich. Weil ich glaube nämlich auch, dass sie sich nicht durchsetzen werden. Diese ganze Argumentation, ein Elektroauto reicht für 80% des Verkehrs. Ja, das mag schon sein. Ich kann 80% meiner Tätigkeiten oder meiner Wege mit dem Elektroauto fahren. Ja, und die 20%, die ich nicht mit dem fahren kann, brauche ich erst recht wieder ein Benzinauto. Das heißt, ein Elektroauto wäre maximal als Zweitauto ideal oder anwendbar. Wenn ich meine, ich fahre jeden Tag in die Firma, fahre in meinem Fall sind es knapp 40 Kilometer, dafür wäre ein Elektroauto ideal. Ja. Aber ich fahre im Sommer auf Urlaub. Muss ich mir jetzt extra für den Urlaub ein anderes Auto kaufen? Naja, das kann sich kein Mensch leisten. Entweder mieten oder auf andere Weise in Urlaub fahren, mit dem Zug oder sonstigen, was weiß ich, was da für Konzepte denkbar wären. Anderes Beispiel, ich fahre übers Wochenende irgendwo hin. Ja. Genau, das ist aber auch das Problem, was ich sehe. Wenn ganz Deutschland oder ganz Berlin oder irgendjemand über das schöne Wochenende irgendwo hinfahren will, gibt es nicht genügend Mietautos. Im Zweifelsfall gibt es nicht genügend Lademöglichkeiten, weil wenn ich mir überlege, hier würden alle Leute Elektroautos fahren und ich hätte überall Ladeanschlüsse, die wären halt ständig, also ich muss ja irgendwo ein Kabel zum Auto legen. Richtig, das ist mit auch ein Punkt, also dieses mit dem Aufladen. Das wird mir halt durchgeknipst nachts. Die EU verbietet Glühbirnen, weil sie so viel Strom brauchen, aber wir stellen uns Elektroautos hin, die noch mehr Strom brauchen. Das halten unsere Stromnetze nicht aus. Weiterer Punkt ist, Akkus kosten auch Geld und zwar nicht zu wenig. Ja. Die Ressourcen für Akkus sind auch nicht unbegrenzt. Aha. Also ich habe auch das Gefühl, als wäre es wesentlich simpler, das Ganze auf, weiß ich nicht, Wasserstoff oder irgendeinen, also tatsächlich wieder irgendwie so ein irgendwas, was brennt. Irgendwas also Äquivalentes, wo ich zur Zapfsäule fahre, irgendwas hineinschütte in den Tank, was immer das auch sein mag. Und mit dem weiterfahren. Rapsdiesel, Wasserstoff, keine Ahnung. Wobei ich noch dazu sagen muss, ich finde Elektroautos geil. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die nicht haben will. Ich hätte das total gerne. Ich habe schon ernsthaft überlegt, mir eines zu kaufen. Ja, ich hätte gerne so ein... Aber es ist zu teuer. Ja, genau. Das ist das Problem. Ich hätte gerne so ein, wie heißen die, Twike. Diese dreirädrigen Flachen. Und für mich macht es auch keinen Sinn. Weil wenn ich jetzt eine Solarzelle am Dach hätte, ich habe jetzt keine, aber wenn ich eine hätte, ich fahre in der Früh in die Firma, stehe irgendwo dann in Wien auf einem öffentlichen Parkplatz und bei mir zu Hause scheint die Sonne auf die Solarzelle. Das bringt ja nichts. Na, du müsstest den Strom irgendwo in einem Akku speichern und dann, wenn du nach Hause kommst, aus diesem Akku ins Auto abzapfen. Ne? Aber Akku umbauen beim Auto. Oder Akku umbauen Akku beim Auto. Das wäre natürlich. Das ist ja das ist ein Argument, was ich häufig höre. Naja, das mit dem die Reichweitenverlängerung bei einem Elektroauto, wenn der Akku leer ist, macht man einfach durch Wechselakkus. Das heißt, du hast einen Akku, fährst an die Tankstelle und kriegst da einen frisch aufgeladenen ausgehändigt. Frisch aufgeladenen. Du weißt selber, dass dein Telefon, dass dein Handy mit der Zeit nimmt die Leistung des Akkus ab. Am Anfang haltet dein Handy noch einen Tag, am Ende nur noch einen halben Tag. Ja. Das heißt, auch wenn du jetzt einen frisch aufgeladenen Akku bekommst, weißt du nicht, wie alt der ist und wie viel Energie du für dein Geld bekommst. Wenn ich tanke, wenn ich einen Liter Diesel, Benzin oder Super oder sonst was tanke, weiß ich, wie viel Energie ich dafür bekomme, weiß ich, wie weit ich komme für mein Geld. Mhm. Bei einem Akku habe ich das nicht. Kann sein, dass ich einen ganz einen frischen Akku, frisch aus der Fabrik bekomme und ich komme 100 Kilometer mit meinem Auto. Kann aber auch sein, dass ich einen Akku bekomme, der schon 3 oder 5 oder 10 Jahre alt ist und nur immer noch 30 Kilometer bekomme fürs gleiche Geld. Das heißt, weil ja die gleiche Menge Strom reingegangen ist, oder? Ja, ich miete den, ich tausche den Akku aus, zahle dafür meinen Betrag X für den Akku, aber ich weiß nicht, wie gut er ist. Also deswegen kann das meines Erachtens nicht aufgehen, das mit diesen Tauschakkus. Ja, kann gut sein. Wobei man da auch noch, also das Problem ist halt, wir gucken uns das alles so aus heutiger Sicht an. Ne? Möglich wäre es natürlich auch, dass irgendjemand hingeht und sagt, okay, wir machen ein anderes, komplett anderes Geschäftsmodell dahinter und sagen, man kann am Akku erkennen, wie weit die Reichweite mit diesem Akku noch ist und man bezahlt dann tatsächlich für Reichweite. Dann mag es sein. Also, wie gesagt, diese Prognosen sind schwer, ja, und eben. Noch sehr weit in der Zukunft. Und bis dahin muss ich auch noch bei uns einiges tun, angefangen vom Stromnetz bis hin zu Lademöglichkeiten. Weiß nicht, was alles. Was wirst du noch alles bauen bei deinem Haus? Was ist denn da so dein nächster großer Plan? Ach, ich habe jetzt einmal den Großteil meines Hauses eben mit Internetradios ausgestattet. Ich habe keine konventionellen Radios mehr. Ja, das ist sehr sinnvoll. Ja. Stehen Internetradios mit einer kleinen zentralen Festplatte. Das heißt, ich kann, egal wo ich bin im Haus, kann ich überall meine Musik hören, ich kann überall Radio hören, ganz nach Belieben. Diese Radios werden logischerweise auch vom Haus gesteuert. Das heißt, wenn Feueralarm ausgelöst werden würde, dann habe ich einerseits eine Sirene, andererseits wird das über das Radio in Sprache kundgetan, genauso wenn die Alarmanlage losgeht. Also mir fällt da noch einiges ein. Momentan bin ich gerade dabei, meine Heizung zu optimieren. Was für eine hast du? Ich habe mal eine Pelletsheizung im Keller stehen, habe Sonnenkollektoren am Dach, 23 Quadratmeter. Und nur fürs Feeling habe ich im Wohnzimmer einen Kaminofen stehen, der auch an der Zentralheizung hängt. Und alle drei unter einem Hut zu bekommen, war eine gewisse Herausforderung. Das kann ich mir vorstellen. Also die Pelletheizung und den Kollektor, das kriege ich noch gepasst irgendwie. Also weil meine Eltern haben das auch. Daher kenne ich das. Und da kann ich mir vorstellen, dass das geht. Aber jetzt noch ein Kaminofen dann noch dazu? Der Kaminofen, den zündet man manuell an und da weiß man, wann er brennt. Ja, das klar, aber wenn der an der Zentralheizung hängt, dann heizt er doch auch das Wasser für die Zentralheizung mit, oder? Natürlich, nicht? Das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Ja, eben. Weil ich muss dazu sagen, es ist ein Fertigteilhaus. Das Haus braucht 5 Kilowatt Heizlast und der Kaminofen bringt 10 kW. Das heißt, er liefert doppelt so viel Wärme, als ich fürs ganze Haus brauche. Und da wäre es im Wohnzimmer zu warm. Deswegen haben wir einen mit Zentralheizungsanschluss, damit eben die Temperatur abgeführt wird. Wie wird die abgeführt? Ganz normal wie bei einem normalen Pelletskessel. Der hat oben drinnen einen Wärmetauscher, das sieht man aber nicht. Und durch die warmen Abgase wird einfach das Wasser erwärmt und durch eine Pumpe in den Keller zur Zentralheizung geführt. Aber das größere Problem war eben der Pelletskessel. Jeder Pelletskessel ist temperaturgesteuert. Und wenn du jetzt zum Beispiel in der Früh duschen gehst und dein Warmwasser aufbrauchst, sagt der Pelletskessel, ui, muss nachheizen. Ja. Dann heizt er dein Warmwasser auf 60 Grad. Sehr logisch. Du gehst aber mittlerweile außer Haus und um 10 Uhr kommt die Sonne raus. Und die Sonnenkollektoren haben nichts mehr zu tun, weil das Wasser sowieso schon auf 60 Grad ist. Hast du das gelöst? Ja. Wie? Indem mein Haus ja weiß, wann ich zu Hause bin und wann nicht und wann er das Loch zu heizen hat und wann nicht. Und mit dieser simplen Technik habe ich mir ungefähr ein Drittel an Heizkosten erspart. Also im Grunde sagt dein Hausbus, sagt, wenn morgens um 6 der Kessel leer ist, also das warme Wasser leer ist, heiz es gar nicht erst wieder auf, weil ich bin sowieso nicht da. Um sechs schon, weil da möchte ich ja duschen. Ja, okay, dann halt um 6:30 oder sowas. Wenn es aber nachher dann auskühlt nach dem Duschen, wenn ich kein warmes Wasser mehr habe, dann fahre ich nur mehr noch auf einer ganz geringen Temperatur, die gerade noch reichen würde, wenn ich duschen wollen würde. Ja. Also ungefähr 40 Grad halte ich dann die Temperatur. Und damit kann ich nachher wesentlich mehr aufheizen fürs Warmwasser. Bei der Heizung war es komplizierter, weil ich habe überall Fußbodenheizung. Da lasse ich habe einen, weiß nicht, ob du weißt, wie Pelletskessel funktionieren. Die haben einen Pufferspeicher. Aha, nee, weiß ich nicht. Das ist quasi ein Akku aus Wasser. Ja. Das sind 1000 Liter Wasser, die ich einfach aufheize und dann benutze, weil Holz kann man nicht regeln. Eine Gasheizung kann man regeln, da kann man größer und kleiner drehen, das kann der Brenner. Ja. Bei Holz kann man das nicht. Das heißt, Pelletskesseln liefern die optimale Temperatur, den optimalen Wirkungsgrad, wenn sie auf voller Leistung laufen. War mir auch nicht klar bisher. Ja, du wirst schon mal ein Lagerfeuer gemacht haben. Ja, stimmt schon. Das kann man nicht regeln. Nee. Ja, doch, größer. Man kann es immer größer machen. Größer geht immer. Ne? Ja, aber kleiner nicht. Kleiner ist schwer, ja. Stimmt. Und deswegen macht man bei Pelletskessel oder generell bei Holzbrennöfen einen Pufferspeicher dahinter. Das bedeutet, man zündet den an, den Pelletskessel. Das kostet relativ viel Energie. Dann lässt man ihn so lange wie möglich brennen. Mhm. Und dann dreht man ihn wieder ab. Und das funktioniert so. Ich habe in meinem Fall 1000 Liter Wasser. Die heize ich auf eine gewisse Temperatur. Und dann drehe ich meinen Pelletskessel wieder ab und dann nehme ich meine Energie aus diesen 1000 Liter Wasser. Das heißt, die pumpe ich einfach die ganze Zeit im Kreis, bis sie wieder ausgekühlt sind. Mhm. Dann muss ich meinen Pelletskessel wieder aufdrehen. Wie lange dauert das, bis es einmal rund ist, also bis es ausgekühlt ist? Kommt drauf an, wie kalt es ist. Mhm. Also ich fahre mit Fußbodenheizung. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich am Abend, weil da kommt vorher wahrscheinlich die Sonne nicht mehr raus. Am Abend bis 9 Uhr dann den Pelletskessel, sollte ja nicht eh schon warm sein, auf 60 Grad aufheize. Und bis in der Früh lasse ich ihn auskühlen, also da nütze ich die Energie. Da ich eine Fußbodenheizung habe, kann ich bis ungefähr 30 Grad runtergehen. Ich wollte gerade fragen, was für eine Vorlauftemperatur du fährst. Ja. Maximal 30 Grad. Wahnsinn, super. In der Fußbodenheizung. Und damit komme ich bis auf 30 Grad runter und da komme ich die ganze Nacht durch. Und das ist genau der Vorteil, weil wenn ich jetzt auf 30 Grad fahre, kann ich meine Sonnenkollektoren ideal nützen. Selbst im Winter, sei es noch so kalt draußen, kaum kommen ein paar Sonnenstrahlen raus, muss nicht einmal die Sonne scheinen. Echt leicht bedeckter Himmel, kriege ich 40, 50 Grad am Kollektor und ich kann die bestmöglich nützen. Ja, das ist super. Fußbodenheizung, also das ist mit so niedrigen Vorlauftemperaturen ist eben einfach traumhaft. Ich hatte bisher immer nur Gasetagenheizung, also wo ich dann eben selber meine Vorlauftemperatur regeln konnte. Und da war, ich weiß gar nicht mehr, was hatte ich da? Ich glaube, unter 50 Grad ging gar nichts. Ja, so, ne? Radiatoren brauchen mindestens 50 Grad. Ja, genau. Und da war es dann auch schon frisch in der Wohnung. 70 war schöner. Na, ist ein ganz anderes Klima, wenn du Fußbodenheizung hast. Und eben beim Neubau, der finanzielle Mehraufwand war minimal. Fürs ganze Haus sind das ungefähr, keine Ahnung, 1.000 Euro waren das. Ja. 1.200 Euro. Wäre an der falschen Stelle gespart. Absolut, ja, absolut. Aber die größere Herausforderung war eben, das Ganze mittels einer Hausbussteuerung irgendwie in Einklang zu bringen. Ja, faszinierend. Jetzt würde ich mir selber gerne ein Haus bauen, aber kann ich mich leisten? Schade eigentlich. Ich kann es mir auch nicht leisten, Katheterbank. Ja gut, aber selbst so könnte ich mir das nicht leisten. Ach nee, bin ich viel zu faul dazu, einen eigenen Garten zu haben, muss ich zugeben. Also ich finde das mit Etagenwohnung schon ganz okay, zumal meine ganz oben ist und mir keiner auf dem Dach rumtrampelt. Ich dafür aber auch das Dach heize. Also, ja. Ja, es hat beides Vor- und Nachteile. Mhm. Das ist eben noch der Nachteil bei diesen Altbauwohnungen. Du kannst sowas schwer nachrüsten. Also, naja, ich könnte es halt als Wandheizung könnte ich es bauen. Also das würde noch gehen. Da müsste ich halt ein bisschen die Verrohrung ändern. Also andere Verrohrung und die Wand einmal aufstemmen und neu verputzen. Ne? Ja, steht sich das dafür? Boah, weiß ich nicht. Es ist halt ein schöneres Klima, ne? Das auf jeden Fall. Aber du musst dir unbedingt ein Hausbussystem einbauen. Ja, das würde ich dann tun. Also wenn ich hier die Wände aufstemme, dann würde ich das, glaube ich, jetzt mittlerweile, ne, hast du mich in den wenigen Minuten doch durchaus davon überzeugt, dass es eine sehr sinnvolle Geschichte ist. Ja. Nein, es macht Sinn, weil du nämlich viel mehr Dinge, viel mehr Gewerke im Haus gemeinschaftlich koordinieren kannst. Das fängt zum Beispiel jetzt an mit einem Apple TV. Du warst ganz begeistert, dass man das übers iPhone steuern kann. Ja, super. Ich kann meine Rollläden übers iPhone steuern. Ich hasse dich. Kann meine Lichter über das iPhone steuern. Sag mal, der Chat fragt gerade, ob du smarterhome.at bist. Richtig, ja, das bin alles ich. Alles klar, okay. Ja, ich habe mir das zur Aufgabe gemacht. Ich mache einen kleinen Podcast darüber, um das zu verbreiten. Ja, zu Recht. Also ich hatte mal, verdammt, wie hieß denn der? Ich habe vor vielen Jahren mal einen zu Gast gehabt bei mir in einer Radiosendung, der so bio, also ökologische und energieeffiziente Altbausanierung macht. Mit dem willst du wahrscheinlich auch mal dich zusammen irgendwie telefonieren. Natürlich, oder sonst. Niemand interessiert an sowas. Da muss ich mir überlegen, wie der hieß. Das finde ich noch raus, das finde ich sogar jetzt parallel raus. Erzähl weiter. Ein weiterer Punkt, den ich hier noch anschneiden möchte. Weiß nicht, ob das Wort Ambient Assisted Living was sagt. Bitte was? Ambient Assisted Living. Nee. Du kennst sicher diese Notrufknöpfe auf der Hand. Wenn jemand stürzt, drückt man drauf. Wie, Notrufknöpfe auf der Hand? Ja, ältere Leute haben einen Notrufknopf, Rufhilfe auf der Hand. Wenn sie stürzen, wenn sie Hilfe brauchen, drücken sie den Knopf, dann werden sie mit einer Rettungsleitstelle verbunden. Ach, wie ist denn die mit der Hand verbunden? Also einfach gar so nicht, das ist ein Taster, den man umschnallt wie eine Uhr. Ach so, alles klar, ich dachte auf der Hand, jetzt so Logan's Run mäßig. Nein, das ist wie eine Uhr, ein Taster, ein Notruftaster mit Funk, der einfach eine Notrufzentrale dann verständigt. Jetzt gibt es Initiativen, wenn man schon angenommen so ein vernetztes Haus hätte oder mit Bewegungsmeldern, zum Beispiel vom Fraunhofer Institut, Untersuchungen zu dem Ambient Assisted Living. Das bedeutet, dass dein Haus oder deine Technik dich unterstützt beim Wohnen. Ja. Dass du länger zu Hause wohnen kannst. Und zwar das Fraunhofer Institut, mit dem habe ich auch telefoniert, gibt es eine Podcast-Folge darüber, Software entwickelt, den Activity Monitor. Mhm. Das Bewegungsmelder im Haus, Speziell Pensionisten haben immer einen geregelten Tagesablauf. Stimmt. Die stehen immer um zur selben Zeit auf, gehen immer zur selben Zeit schlafen, gehen immer 30 Minuten ins Bad, 50 Minuten Frühstück essen, Zeitung lesen und solche Dinge. Und dieser Activity Monitor, wenn man alleine wohnt, kontrolliert das eben. Das hat den Vorteil, man kann länger zu Hause wohnen, ja, und wird überwacht. Das bedeutet, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen das gewohnte Schema, dieses System lernt davon, wenn ich das gewohnte Schema verlasse und jetzt länger im Bad bin oder länger beim Frühstück sitze oder was auch immer anders mache als sonst, dann würde der Activity Monitor mich fragen über das Haus, über den Fernseher oder was auch immer, ob eh alles in Ordnung ist. Und wenn dem nicht so ist, dann wird Hilfe gerufen. Das ist ein nettes Beispiel, wie solche Haustechnik das Leben für ältere Leute und benachteiligte Leute vereinfachen könnte. Stimmt. Ich habe mittlerweile übrigens gefunden, der Architekt, mit dem ich damals gesprochen hatte, heißt Dag Czafarczyk. Das brauchst du dir nicht zu merken. Die Adresse ist flusshof.de. Flusshof.de. Ah, ja. Das ist irgend so eine alte Mühle, die er als Proof of Concept irgendwie auch mit allen möglichen, also was, das war völlig faszinierend, was er damals in der Sendung erzählt hat, was sie da alles gebaut haben. Aber ich glaube, das dann über so ein Smart Home irgendwie noch abzuwickeln, das hat er noch nicht auf dem Schirm gehabt damals. Aber ist auch einige Jahre her, vielleicht weiß er es mittlerweile auch. Muss sie mal angucken. Ist wirklich ganz, ganz spannend. Werde ich machen. Ja, es gibt in Österreich auch so ein Referenzprojekt, das heißt Zukunftshaus, glaube ich, heißt das. Ja. Es wurde von einem Zukunftsforscher gebaut. Geht einerseits Richtung Architektur, wie man Architektur in Zukunft integrieren kann oder wie sich die Architektur in Zukunft ändert und auch dahin, wie man Energie und Ressourcen bestmöglich nützt. Der hat eben auch ein Elektroauto und nützt die Solarzellen für sein Elektroauto und solche Dinge. Hast du eine Möglichkeit oder hast du mal ausgerechnet, wie viel Strom du sparst, dadurch, dass du ich habe keine Solarzellen. Nein, ich meine, dass du ihn intelligent einsetzt. Ja gut, da müssen wir jetzt über Energiesparen reden, Stromsparen. Stromsparen ist sinnlos. Ach was? Ja. Warum? Geld sparen macht Sinn, das bringe ich auf eine Bank, kriege Zinsen und wenn ich es brauche, hole ich mir es wieder. Stromsparen, wie funktioniert das? Bringe ich Strom auf eine Bank und wenn ich ihn brauche, hole ich ihn wieder? Du verbrauchst halt weniger. Ja, dann wäre intelligent genützt, effizient genützt. Ja, okay, aber das ist auch semantische Spitzfindigkeiten jetzt. Nein, ist keine Spitzfindigkeit. Weil zum Beispiel eine Energiesparlampe heißt, Energiesparlampe spart aber keine Energie. Diese kompakten Neonröhren. Warum? Weil sie beim Starten mehr Strom brauchen als eine Glühbirne. Und für Kurzbeleuchtungen, wie zum Beispiel das WC, brauchen sie mehr Strom als eine Glühbirne und halten noch dazu kürzer. Wie, durch das kurze Beleuchten, also dadurch, dass... Das permanente Auf- und Abdrehen. Aha. Lässt sich das, kannst du das mit Zahlen irgendwie, anhand von Zahlen verdeutlichen? Weil ich habe nicht einfach, du kannst es auf jeder Verpackung lesen für diese Kompaktleuchtstoffröhren oder Energiesparlampen. Steht immer eine Leuchtdauer drauf, ja, wie lange sie halten. Darunter steht, oder irgendwo mit einem kleinen Stern, bei einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 8 Stunden am Tag. Ah. Steht sogar auf der Verpackung drauf. Diese Leuchtstoffröhren sind nicht konzipiert, das haben, unser eins hat das noch gelernt, Neonröhren sind nicht dafür konzipiert für permanentes Auf- und Abdrehen. Ja, stimmt. Das gilt für diese kleinen Energiesparlampen genauso. Die habe ich. Aber nochmal zurück zum Thema Strom sparen. Das ist nicht mein primärer Gedanke, weil wenn ich dir jetzt sage, bei mir läuft permanent ein PC zu Hause, auch wenn es nur ein Industrie-PC ist, der nur 5 bis 6 Watt braucht, schlagt jeder die Hände über den Kopf zusammen, Gottes Willen, ich investiere da Strom. Aber genau dieses Wort, ich investiere es, um Strom zu sparen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Heizungspumpe, die im Vergleich dazu 60 Watt braucht, abdrehe, wenn ich außer Haus gehe, dann habe ich meine Energie effizienter genützt. Aber genaue Zahlen, wie viel Strom ich jetzt, wie viel Strom ich weniger brauche, kann ich dir leider nicht sagen. Hm. Wie lange müsste man, weißt du das zufällig, wie lange müsste man so eine Energiesparlampe brennen lassen, damit sie tatsächlich weniger Strom verbraucht als eine Glühbirne? Mindestens 5 Stunden am Tag. Also so eine Energiesparlampe macht durchaus Sinn für Räume wie Wohnzimmer, keine Ahnung, Essplatz, was auch immer, wo man sich lange aufhaltet, Büros auf jeden Fall. Aber für Ganglichter, die öfters auf und ab gedreht werden, macht eine Energiesparlampe keinen Sinn. Da ist eine Glühbirne weitaus günstiger und reagier doch schneller. Ja. Braucht doch da jetzt nicht wesentlich mehr Strom, ganz im Gegenteil. Na, ich habe ja jetzt, ich habe ja kürzlich, habe ich, hier sag schnell, eine LED geschenkt gekriegt. Also so eine Glühbirne, eine Fake-Glühbirne mit LED drin. Das ist das Coolste, was mir je passiert ist. Also das wird auch die Zukunft sein. Da werde ich auch demnächst nochmal ganz fürchterlich viel Geld ausgeben und die hier überall einschrauben. Welche kaufen die überall einschrauben, weil ich das finde ich völlig toll. Es ist halt nur wahnsinnig teuer. Ne? Richtig. Aber LEDs laufen im Normalfall oder meistens mit 12 Volt. Ach echt? Und ja, das sind Niedervoltlampen. Und was passiert, wenn ich die in diese 220 Volt? Also sie haben einen Trafo mit drinnen. Ach so, ja. Natürlich passiert nicht. Die sind schon dafür konzipiert. Ja, das aber ist schon klar. Also ich habe mich nur gerade gewundert, wie die das machen. Aber klar, mit dem Trafo. Im Normalfall LEDs sind für Niedervolt konzipiert. Das heißt, das Sinnvollste, wo man LEDs einsetzen kann, wären zum Beispiel 12 Volt, diese Halogen-Scheinwerfer, ja, die man zum Beispiel in der Küche hat oder vielleicht auch manchmal im Wohnzimmer. Da machen LEDs ganz viel Sinn. Ja, da werde ich jetzt, es ist mir auch wieder eingefallen, wie der Laden hieß, wo die mir den geschenkt haben. Wenn ich den jetzt sage, ist Werbung, oder? Ist Assi. Nee, ist nicht Assi. Ist das, weiß ich wurscht, das ist bei Vrindt sowieso gesagt. Habe ich bei Vrindt gesagt? Ah, nicht bei Vrindt, bei Nordseeverwerk. Bei Nordsee, ja, Let's Go Home hießen die, was irgendwie der dämlichste Name ist überhaupt nur. Weil, ne, es ist halt total negativ konnotiert irgendwie, Let's Go Home. Ja, aber eben mit LEDs. Aber zumindest tut sich da was. Da tut sich total was. Und ich, wie gesagt, ich bin total hin und weg davon. Also, weil ich bin ein großer Freund von diesen Energiesparlampen. Was ich mache, ist, ich verschwende Strom, ja, weil ich Energiesparlampen tatsächlich lange brennen lasse, weil ich darauf stehe, in jedem Raum meiner Wohnung. Das immer macht so sogar Sinn. Ein kleines Lämpchen. Ja, so gesehen schon. Da haben sie die höchste Effizienz. Ja, stimmt auch, ja. Aber ich finde das halt total, darum habe ich, dann mache ich das Auto, aus Versehen habe ich es richtig gemacht. Weil ich habe halt überall so diese kleinen 4-Watt-Dinger dann brennen, weil ich das toll finde, wenn in jedem Raum so ein kleines Lämpchen brennt, wenn man so durch seine Wohnung läuft. Und, ich auch. Was mich aber halt immer gestört hat, ist so dieser Effekt, dass sie, ja, die so fürchterlich lange brauchen, bis sie hochfahren. Und manchmal hat man ja so, finde ich jedenfalls, man hat so sehr verinnerlicht, wenn ich auf den Schalter drücke, dann wird's heller, dass, wenn du drauf drückst und da ist eine Energiesparleuchte drin, manchmal man das Gefühl hat, als würde es erstmal dunkler werden. Weil das Gehirn irgendwie so sehr darauf geeicht ist, jetzt wird's hell, jetzt erkenne ich, was auf diesem Zettel steht. Du drückst drauf und erkennst es immer noch nicht und daraus macht das Gehirn halt, es muss dunkler geworden sein. Das finde ich einen ganz witzigen Effekt. Und der ist bei LED halt komplett weg, ne? Ja, bei LED hast du sofort das ist die, so toll. Voll verfügbare Helligkeit. Herrlich, herrlich, herrlich. Allerdings bis vor kurzem, diese Glühbirne, die du ansprichst, die hat es bis vor kurzem gar nicht gegeben. Das heißt, es hat ihnen nur LED-Spots gegeben. Ah ja. LEDs haben einen Abstrahlwinkel ungefähr von 30 Grad. Aha. Das ist ja ein Lichtkegel. Wenn du eine LED an eine Decke montierst, hast du einen Lichtkegel von einem halben Meter Durchmesser am Boden. Okay. Oder vielleicht einen Meter. Das ist nicht die Lichtstimmung, die man überall haben will. Stimmt. Das geht vielleicht im Vorraum. Das mag gehen, wenn man diese 12 Volt Spots im Wohnzimmer hat. Aber zum Beispiel gerade für Räume, wo man sich kurz aufhält, zum Beispiel das WC, ist das nicht die Lichtstimmung, die ich dort haben will. Hm. Das sieht sich sehr ungern in einem Rampenlicht. Stimmt, ja. So, jetzt bin ich auf dieser Webseite ein bisschen hängen geblieben. Entschuldigung, weil ich jetzt gerade so begeistert von LEDs war. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Dann würde ich jetzt wieder eine Musik spielen. Und smarter-home.at war das, wo man dich erreicht. Ne? Richtig. Was machst du da in deinem Podcast eigentlich? Original war geplant, dass ich mit einem zweiten Kollegen eben über die Neuigkeiten und die Thematik Smart Home generell berichte. Der ist aber leider abgesprungen. Jetzt habe ich mal momentan 4 Folgen gemacht, indem ich mich mit diversesten Leuten, die sich mit Smart Home auseinandersetzen, unterhalte. Einerseits eben in Österreich gibt es die EVN, das ist ungefähr so wie das RWE Smart Home, nur halt wesentlich, wesentlich kleiner. Aha. Letzte Woche habe ich mich mit einem Typen unterhalten, der Generalimporteur für Bussysteme in Österreich ist. Ich habe mich zum Beispiel mit dem Fraunhofer-Institut über Ambient Assisted Living, eine sehr interessante Folge, unterhalten, was eben da die Zukunft ist, wie man das unterstützen kann. Geht es jetzt über Bussysteme, über Funk oder Kabel? Quer durch die Bank. Ach, das höre ich mir mal an. Oder ist das wieder so Nerd-Talk? Nein, überhaupt nicht. Zum Beispiel das über der letzte Talk über Bussysteme, wo man eigentlich glauben könnte, dass es da jetzt auf Pilz und Beiz hinuntergeht, ist es überhaupt nicht. Wir reden darüber eben genau das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe. Was kann ein Bussystem? Ja. Wozu dient es? Fängt an bei zentraler Rollladensteuerung bis hin zur Alarmanlage, Poolsteuerung übers Handy, das heißt Lichter, Rollläden, solche Dinge. Ach super, hör ich mal rein. Warum die Architekten das vernachlässigen? Ach, warum vernachlässigen die das denn? Weil sie doof sind, dachte ich. Also ich weiß es nicht. Das ist aus Unkenntnis meines Erachtens. Genauso die Elektriker. Es ist schwer, einen Elektriker zu finden, der einem von Haus aus ein Bussystem anbietet. Du willst mit Duck reden. Der hat dasselbe Problem mit allen möglichen Baugewerken geschildert. Also der Typ mit dem Flusshof. Der sagte auch, das Problem ist, wir verbraten überall Silikon und dichten damit unsere Wände ab. Und das ist nicht gut. Viel besser ist, wenn Luft durch kann. Und erzählte, da erinnere ich mich gerade, wie du das sagst, erinnere ich mich dran. Der erzählte dann so Fliesenlegen, bla bla bla, Silikonfuge. Und da rief dann auch ein Fliesenleger an und sagte, ja, aber wie soll man denn ohne Silikonfuge, das geht doch nicht. Muss man doch die Bodenfliesen an die Wand abschließen. Und geht doch, ohne Silikonfuge kann man das nicht machen. Und dann erzählte Schafarczyk halt auch und sagte, ja nee, wieso eigentlich? Erklär mir mal, wozu du die brauchst. Das Einzige, was du hast, ist, da sammelt sich ein bisschen Staub, den kannst du raussaugen, aber ansonsten brauchst du auch keine Silikonfuge. Und der hat dann in diesem Telefonat nämlich diesen Fliesenleger so weit gehabt, dass der gesagt hat, stimmt, eigentlich hast du recht. Architekten sind da meines Erachtens noch ein bisschen veraltet. Na, die haben das so gelernt und dann bleibt man halt dabei. Wie ich mein Haus geplant habe, habe ich überall schön brav Netzwerkdosen eingebaut, die hat der Architekt alle rausgestrichen. Und jetzt, nur als kleines Beispiel, Fernseher. Ja. Wenn du jetzt einen Fernseher im Wohnzimmer hast, die meisten oder viele Fernseher haben jetzt schon einen Netzwerkanschluss, dann hast du vielleicht, wenn du ein Nerd bist, so wie ich, ein Internetradio, ist schon der zweite Netzwerkanschluss. Ja. Wenn du kein Nerd bist, hast du vielleicht eine Dreambox, ein DVD-Player, Blu-ray-Player oder sonst was, der hat einen Internetanschluss, braucht er für sein Update. Dann kommen wir zu den Spielkonsolen, Xbox, was immer es da geben mag, brauchen alle Internetanschluss. Sind wir schon bei 5 Dosen, alleine nur im Wohnzimmer, hinterm Fernseher. Ja. Über den Rest braucht man gar nicht reden. Ja. Naja, dann weiß ich, was ich zu tun habe, wenn ich hier irgendwann mal schaffen sollte, meine Wohnung richtig zu renovieren. Netzwerkdosen legen. Super. Peter, ich danke für dieses Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Gerne. Eine gute Nacht noch. Tschüss. Gute Nacht. Ich frage, was die Pausenmusik ist. Die kommt vom Kraftfutter-Mischwerk und heißt Am Wolkenberg und ist die Instrumentalversion. Und wenn ihr sie sucht, findet ihr sie auf www.kraftfuttermischwerk.de. Natürlich kostenlos und legal zum Runterladen, weil ich keinen Bock habe, irgendwie Ärger mit der GEMA zu kriegen. Wir sprechen weiter und zwar mit Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Holger. Du bist mal wieder dabei. Du hast vor, ich weiß gar nicht, ist schon wieder einige Wochen, wenn nicht sogar Monate her, weil Ferngespräche längere Zeit nicht stattgefunden haben. Du bist behindert. Genau, und wir haben uns das letzte Mal am 6. Januar gehört. Siehste, also ist das nicht unbedingt eine Schande, dass ich fast vergessen habe, worüber wir geredet haben im Einzelnen. Erzähl doch nochmal, was du hast. Goldenaar-Syndrom war das, ne? Genau, das waren diese verschiedenen Spaltenbildungen im Gesicht- und Nackenbereich und bei mir gibt es eben daraus noch eine Skoliose und ein Herzfehler. Wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben oder wollen wir einfach nochmal anfangen? Dieses Stil überlassen. Dann lass uns noch mal kurz anfangen. Also ich gehe mal einfach davon aus, dass viele gar nicht zugehört haben beim letzten Mal. Das tue ich immer, weil ich vom Radio komme. Alle, die es jetzt langweilt, könnt ihr mal ein bisschen vorspulen. Also ich habe verschiedene Spaltenbildungen. Das bedeutet, ich habe fange ich anders an. Also ich habe das Golden-Haar-Syndrom. Das ist ein Syndrom, das ein Herr Golden-Haar mit einem A definiert hat, irgendwann Mitte des letzten Jahrhunderts. Und der hat also eben Leute beobachtet, die so wie ich halt Fehlbildungen haben. Zum Beispiel habe ich nur ein Ohr und ich habe einen Riss in der rechten Iris. Ich hatte eine verdeckte Gaumenspalte. Ich hatte eine Spalte im rechten Nasenflügel und ich hatte eine Mundspalte. Hattest heißt, du hast, das ist wegoperiert worden. Genau, also so ziemlich. Von der Mundspalte sieht man halt fast nichts mehr. Die Gaumenspalte haben sie irgendwie nicht ganz zugemacht. Das scheint wohl irgendwie kompliziert zu operieren zu sein. Da kommt man schlecht hin. Die Nase, die kann man jetzt erst operieren, weil ich dafür ausgewachsen sein muss. Und die Iris-Spalte, die kann man nicht operieren. Das Auge, das ist ja schon ein wenig verkümmert, das ist schon auch so nach links weggekippt. Und da sehe ich heute nur 30%. Aber du siehst überhaupt was darauf, weil Iris-Spalte klingt für mich wie Auge kaputt. Ja, also ich sehe schon was. Umso heller es ist, umso besser. Mhm. Also wenn es dunkel ist, halt nur hell und dunkel. Und wenn die Farben hell sind, dann sehe ich auch Farben. Also genau, dann habe ich noch eine Zyste im linken Auge gehabt und Spaltbildung in der Wirbelsäule und dadurch wuchs die Wirbelsäule krumm und die hat jetzt 4 Bögen, also zum Ausgleich dieser 2 Bögen, die sie schon immer hatte, hat sie jetzt 4 Bögen und genau. Dann habe ich noch eine verkümmerte rechte Herzkammer. Spaltbildung heißt wirklich, da ist ein Spalt im Knochen. Ja, genau. Oder im Gewebe und im Gewebe. In der Haut. Halt. Eine Gaumenspalte, die nicht richtig zu ist, spürst du die auch oder ist die dann mit irgendwie Haut überwachsen? Oder? Ich kann damit pfeifen. Ich kann. Vielleicht hört man es. Hörst du das? Ja, es zwitschert so ein bisschen. Ja, also da ist halt ein winzig kleines Loch, wo wenn ich da mit dem Mund, mit dem Gaumen so Bewegungen mache, dann geht da schnell die Luft durch und dann quietscht das so ein bisschen. Wo geht die hin, die Luft? Also zwischen deiner Mundhöhle und wo? Inzwischen, also die geht in der Nasenhöhle rein und geht dann in die Mundhöhle. Ah, okay. Du sagst, man könnte es jetzt erst operieren, weil du jetzt erst ausgewachsen bist, also deine Nase. Ja, also dieser in der Nase, der irgendein Knorpel, den kann man brechen, oder der muss gebrochen werden, um das zu operieren. Und das kann man jetzt erst machen, oder beziehungsweise wenn man den verletzt, dann wächst er nicht mehr richtig nach. Und wenn man das halt so früh macht und man nochmal wächst, dann sieht es blöd aus. Und wenn man das dann als Erwachsener macht, dann macht es ja nichts mehr, weil man ja nicht mehr wächst. Ja. Wie alt bist du jetzt? Wie bitte? Wie alt bist du? Wie groß? Nee, wie alt? Ich bin jetzt 1,50. Nee, wie alt du bist, nicht wie groß. Ich bin 21. 21. Was machst du? Also gehst du noch zur Schule oder studierst du? Ich mache eine Ausbildung als technischer Zeichner. Das war's, genau. Ein Berufsbildungswerk. Wir hatten das zwar auch schon mal, aber trotzdem, wie reagieren andere Menschen auf dich? Also, weil du siehst ja wahrscheinlich, du sagst, du hast nur ein Ohr, das eine Auge kippt weg, deine Nase ist deformiert. Du siehst wahrscheinlich sehr auffällig aus. Ja, also, da gibt's verschiedene Reaktionen. So Erwachsene reagieren jetzt da nicht so besonders darauf. Da sind Kinder schon anders, so Babys sind zum Teil kritisch, aber es gibt auch welche, die mich sehr interessant finden. Und dann so Kleinkinder und Kinder so zwischen ja 4 und 9, die sind dann recht reserviert und gucken mich an wie ein Auto und was ist das Komisches und ja. Also haben die eher Schiss oder sind die eher neugierig? Das ist als ob ein Alien da ist, also so ähnlich. Hast du schon mal versucht zu sagen, bringt mich zu eurem Anführer? Nee, habe ich noch nicht. Das wäre so vielleicht mal ein offensiver Umgang mit dem. Mich aus irgendwie, ja. So, gut, ich fand das jetzt, oder das ist nicht angenehm, aber irgendwie man lebt halt damit und ich gucke halt dann nicht hin und. Abgesehen von den körperlichen Einschränkungen, die du hast, du sagst, du hast auch noch einen Fehler in der Herzkammer, das heißt, du kannst dich wahrscheinlich auch nicht sonderlich anstrengen. Ja, ja. Die rechte Herzkammer ist verkümmert. Das bedeutet, man hat mich operiert in 2 Schritten und hat den oberen und unteren Kreislauf direkt an die Lunge angeschlossen, den Blutkreislauf. Aha. Also die das verbrauchte Blut kommt vom Körper ins Herz normalerweise, in die rechte Herzkammer und wird von dort in die Lunge gepumpt. So. Da das jetzt ausfällt, hat man das direkt an die Lunge angeschlossen. Und, wie oft warst du im Krankenhaus? Pumpt halt nur die linke. Und das ist gut, dass es die linke ist und nicht die rechte, weil die linke Kammer stärker ist als die rechte. Wie oft warst du im Krankenhaus? Also, oft genug. Ja, ich sag mal. Also ich habe 3 Herz-OPen, dann habe ich, glaube ich, 3 Gesichts-OPen. Ja, so längere Aufenthalte, vielleicht 10 Mal oder auch 11. Kannst du denn eigentlich ganz normal rumlaufen? Ja, das kann ich ganz sein. Also ja, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also weil du sagst so, ja, 4-mal gekrümmte Wirbelsäule, gehst du denn gebeugt oder also? Nee, ich bin nicht so Quasimodo ähnlich. Das ist, also dadurch, dass eben das waren 2 Bögen und ich bin ziemlich krumm auf die Welt gekommen, also sichelförmig. So. Ja. Als ich dann laufen lernte, haben sich die anderen 2 Bögen entwickelt und das hat mich dann in eine Mitte gebracht. Ja. Ah, okay, also, darum sagtest du als Ausgleich. Ja. Genau, als Ausgleich. ja, ich kann normal rumlaufen. Ja. Also von hinten siehst du aus wie jeder andere auch, nur im Gesicht ja, nicht? Ja, doch schon. Also ich habe 2 Arme, 2 Beine. Ich habe einen Buckel, aber ich glaube, dass der nicht so auffällt. Ja, haben viele. Also. Ich bin halt kleiner. Ja. Ja. Ich gucke, der Chat fragte gerade was, und zwar, wie siehst du die Situation von Behinderten in Deutschland gerade? Also ich kann allgemein da relativ wenig zu sagen, weil ich nicht viele andere kenne. Aber so, was ich mitkriege, ich glaube, wir sind eine schweigende Minderheit, ja. Mhm. Und viele von unser eins, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, lassen sich halt verwalten, so vom Staat. Ja, es gibt halt viele Leute, die halt unter diesem Label Behinderter und so weiter ja, mit uns vielleicht sogar Geschäfte machen und so weiter, ja. Also, ich kann da eigentlich nur von mir erzählen, ich bin halt jetzt in einem Berufsbildungswerk und ich bin da hingekommen vom Arbeitsamt aus und ja, das Arbeitsamt guckt halt darauf, dass jeder so auf einer bestimmten Linie ist und wenn man halt nicht in diese Linien reinpasst, dann gibt es da auch wenig Alternativen, ja. Inwiefern Linie? Also, ja, man muss halt, also zum Beispiel bei mir jetzt, ich bin von der Realschule gekommen und habe dann so Eignungstests gemacht und so und das hat dann am Ende ergeben, dass ich technischer Zeichner werden kann. So. Wenn ich jetzt hingehen würde zum Arbeitsamt und sagen würde, ja, ich möchte aber was anderes werden und dann würden sie das jetzt nicht unbedingt positiv heißen, weil sie sagen halt, ja, du kriegst von uns Geld, aber halt dann nur für das, was am Ende dann tatsächlich Erfolg verspricht, ja. Machen die das mit allen so oder machen die das nur mit Behinderten so? Wahrscheinlich mit allen. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon, weil die haben ja irgendwie die Absicht, die Bücher so gut zu halten wie nur möglich, ja. Und also halt zu sagen, ja, wir haben jetzt weniger Dings, wie heißt das? Weniger Arbeitslose wie letzten Monat. Hm. Und dafür wird halt weniger so auf das Individuum geguckt, sondern so ist man halt da in eine Maschinerie eingesperrt, ja. Was hättest du denn werden wollen, wenn ich das Arbeitsamt nicht mehr oder weniger gezwungen hätte, technischer Zeichner zu werden? Gut, also ich bin da auch mit eingestiegen, also bin zum Teil selbst dran verantwortlich, dass ich das gemacht habe, aber sonst hätte ich gerne irgendwas mit dem Film gemacht. Ich film gern und finde es spannend und dann irgendwie in die Richtung Dokumentarfilm oder so. Okay, dafür hättest du dann irgendwie Abi machen müssen, um dann an irgendeine Hochschule zu gehen, oder? Ja, genau. Und ich habe mir das damals nicht so zugetraut. Heute sehe ich die Sache ein bisschen anders. Man muss halt auch Glück haben, so mehr oder weniger, oder halt immer wissen, was man will und das dann auch vor den anderen Leuten vertreten. Naja gut, hindert dich ja keiner dran, jetzt trotzdem noch irgendwie dein Abi zu machen und an eine Filmhochschule zu gehen, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich glaube eher, dass ich so, also ich würde gern durch die Welt erstmal reisen. Aha. Das finde ich erstmal interessant und so vielleicht davon berichten, also ich als Behinderter in der Ferne und wie das so funktioniert und so. Die Sicht auf die Welt von meiner Warte aus. Und das ist bestimmt extrem interessant, weil die Welt eben auch anders auf dich blickt, als auf alle anderen. Das ist halt so, normale Leute sagen halt, ja, die Behinderten, die Armen, ja, die sind so schwach oder die sind halt nicht normal, ja. Und ich sag halt, ja, ich finde das eigentlich gut, weil ich dadurch einen anderen Blick auf die Welt und auf die Dinge überhaupt habe, ja. Und diesen Blick ich dann nutzen kann, ja, um irgendwie sozusagen euch Response zu geben. Ja, so sind eure Systeme und da ist es vielleicht nicht so gut wie, diese Stellen sind vielleicht nicht so gut und also Kritik auch zu üben oder einfach Rückmeldung zu geben. Wo wäre das denn deiner Meinung nach momentan am stärksten angebracht? Also wo ist mein Blick auf die Welt so, sehr, so sehr anders, dass du ihn justieren musst? Ich habe immer so den. Ich hau eigentlich immer am liebsten auf die Leute, die am lautesten schreien. Ja. Also ist es ja, wenn irgendwie was passiert, ja. Also jetzt zum Beispiel diese Günter Grass Sache, ja. Ja. Okay, da schreibt einer ein Gedicht oder er nennt das Gedicht. Aber er ist ja am Ende dann nicht das Problem, sondern es sind ja die dann darauf reagieren irgendwie mit jeweiligen Reaktionen. Also irgendwie die Juden, die dann anfangen zu schreien und Israel wirft ihn raus. Und er hat es ja nicht so... Also er hat ja nur ein Gedicht geschrieben und er hatte das Naja, er hat ja nicht nur ein Gedicht geschrieben, sondern er hat es ja aus einem bestimmten Grund geschrieben und auch an bestimmten Stellen veröffentlicht und an anderen Stellen auch wieder nicht. Damit will er ja durchaus auch was bezwecken. Also ist ja nicht nur ein Gedicht, das einfach irgendwo steht. Aber inwiefern ist dein Blick durch deine Behinderung, also dein Blick auf dieses Gedicht, beziehungsweise auf die Reaktionen, die überall erfolgt sind auf dieses Gedicht, inwiefern ist dein Blick darauf anders, weil du behindert bist? Weil ich zum Beispiel alles langsamer wahrnehme oder ein zum Beispiel ein langsamerer Mensch bin, ja. Und ja. Dann sagen kann, Leute, erst mal dreimal drüber nachdenken und dann irgendwie eine Reaktion bringen. Ja? Erst denken, dann handeln. Und das macht dann die Welt schon mal vernünftiger. Warum bist du langsamer? Ich weiß es nicht. Also das hat auch wieder körperliche Sachen, also durch meine, also dadurch, dass ich eine andere Wahrnehmung habe, ja, also irgendwie anders sehe und anders höre, ja, habe ich eine andere Motorik und kann also zum Beispiel nicht so schnell schreiben und so Dinge und das macht mich dann langsamer und insgesamt auch bin ich langsam. Ich weiß nicht, warum das passiert ist oder wie das sich entwickelt hat. Ist einfach so. Aha. Der Chat hat sich eben darüber zerfleischt, also nicht zerfleischt, aber sie haben sich doch lautstark gefragt, wozu braucht man eigentlich einen technischen Zeichner? Das geht doch heute alles mit Computern. Was lernt ihr da eigentlich? Wir zeichnen auch alles mit Computer. Ja. Was macht dann den technischen Zeichner aus? Also weil offensichtlich wissen wir das alle nicht. Also die technischen Zeichner, beziehungsweise wir sind der letzte Jahrgang des technischen Zeichners nach uns. Also der aktuelle Jahrgang sind die technischen Produktdesigner. Die kriegen vom Ingenieur Vorgaben und setzen das dann in Zeichnung um. Also man konstruiert, die Ingenieure konstruieren eine Maschine und also irgendwie einen Motor und sagen, okay, die und die Vorgaben und jetzt technische Zeichner, mach du mal eine Zeichnung draus. Also die machen sozusagen Entwürfe oder Konzepte. Und wir müssen dann aus diesen Angaben die Bauteile zeichnen und Fertigungszeichnungen und Messzeichnungen und Prüfzeichnungen und solche Dinge bauen, zeichnen. Und das geht dann an die in die Fabrik runter, also in die zu den Arbeitern und die führen dann oder bauen diese Bauteile dann und gießen die oder bearbeiten dann das Rohmaterial, ja. Dass es dann hinterher so aussieht wie auf unseren Zeichnungen. Berufsbildungswerk ist so ja eigentlich immer so für Leute, die in richtigen Firmen, also in Firmen, die am Markt existieren, keinen Ausbildungsplatz gekriegt haben, ne? Genau. Wie sind denn deine Beschäftigungsaussichten nach der Ausbildung? Sind die denn dann wenigstens gut oder ist das ja, im Grunde also, parken die dich dann nur? Nach den Aussagen von meinem Berufsbildungswerk haben die eine sehr gute Dingquote, wie heißt das? Eine sehr gute Vermittlungsquote. Jetzt meine persönlichen Beschäftigungsaussichten sind wieder geschmälert, weil ich doch festgestellt habe, dass ich nur Teilzeit arbeiten kann und nicht Vollzeit und das wird dann halt nochmal schwieriger. Ja. Wieso kannst du nur Teilzeit arbeiten? Ganz einfach, weil ich mich nicht so lange konzentrieren kann. Hm. Das schafft mein Kreislauf nicht und ich werde dann unkonzentriert und werde wieder müde und ja. Das ist ja, also, ha. Ja. Ich überlege gerade, also das ist halt echt ätzend irgendwie, ne? Gäbe es denn irgendeinen Beruf, den du trotzdem ausüben könntest? Also einen Beruf, den du trotzdem Vollzeit machen könntest? Oder beziehungsweise, ich müsste das für mich machen und nicht für einen Auftraggeber, so mehr oder weniger. Ja, selbstständig also, sein, ja. Zeitdruck ist so halt mal nicht drin und ich müsste halt eine Halbtagsstelle irgendwo annehmen. Ja, wobei das Problem ist, dass man von Halbtagsstellen selten leben kann, ne? Meine meine Reha-Beraterin meinte, ja, dann gibt es ja noch Hartz IV, wo man beantragen kann. Ja, aber was ist halt auch eine Scheißaussicht, oder? Mit 21 zu wissen, ne, ich beantrage da mal Hartz IV, ja, bis ich mit 108 irgendwann mal das Zeitliche segne, ist doch auch scheiße. Ja. Also andererseits? Mehr oder weniger, das kann ich mir auch aussuchen, ob ich jetzt schon Hartz IV Empfänger wäre ohne Ausbildung oder hinterher mit, keine Ahnung. Naja, technischer Zeichner oder jetzt der technische Produktdesigner ist halt schon ein besserer bezahlter Job. Ja. Mhm. Also die verdienen schon irgendwie 3.000 Euro im Monat, die ganz guten, aber das minimiert sich halt dann nochmal durch Halbtagsarbeit. Klar. Ja. Wobei natürlich, was ja auch immer ganz praktisch ist, ich weiß, das ist irgendwie assi und nicht Sinn der Sache, aber so gesehen ist es ganz praktisch, dass wenn du tatsächlich auf Hartz IV bist, du durchgehend eine Begründung hast, da auch bleiben zu können und eben nicht die ganze Zeit irgendwie dich von der Arge gängeln lassen musst. Ja. Das heißt, wenn du irgendwelche Vermeidungsstrategien findest oder sowas, ich sage ja immer, das ökonomisch Klügste, was man eigentlich machen kann, ist Hartz IV und Schwarzarbeit. Ja, also, ne, ja. Ich will da jetzt natürlich niemanden zu auffordern, weil, ne, aber ja, im Zweifelsfall kannst du dich dann damit irgendwie noch rausretten. Aber ich weiß ich nicht, wie geht's dir denn, wenn du an deine Zukunft denkst? Denkst du da überhaupt dran? Kannst du da überhaupt dran denken? Weil normalerweise ist man ja mit 21 unsterblich und die Welt hat sich gefälligst einem zu beugen. Das kommt ja dann erst, wenn man so alt ist wie ich. Also irgendwann so ab 40 fällt man einem dann auf, dass man doch nicht unsterblich ist. Weil sonst würden die Schmerzen aus dem Knie nicht irgendwie da sein. Ja, irgendwie, das ist lustig. Ich, also erstmal muss ich sagen, ich habe das Ziel, 120 zu werden. Ja. Ja. Und die Schmerzen im Knie, also es ist jetzt schon schlimm und da kann es hoffentlich nicht viel schlimmer werden. Ich bin jetzt, ich habe ja immer wieder Rückenschmerzen und so weiter und ich hoffe, dass das wirklich nicht schlimmer wird. Ja. Und ja, wie sehe ich die Zukunft? Ich kann nicht wissen, was ich in 10 Jahren mache. Wer weiß das schon? Außer den Beamten. Ja, also die Beamten wissen das. Aber vielleicht kannst du das eher als ich. Ja. Nee, auch nicht. Ich habe da auch. Hast du Angst vor in 10 Jahren? Nee, ich bin Optimist. Siehst du, ich nicht. Ich habe Angst vor in 10 Jahren. Manchmal, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn ich irgendwie nämlich wieder alles deprimiert, dann sage ich auch, es wird immer alles schlechter. Aber ich weiß, die Welt wird gut und oder alles wird gut und so gehe ich halt durch die Welt. Ja. Denn ich ich habe halt die Einstellung bekommen, irgendwann also die Sachen, die ich schon erlebt habe. Ja, ich bin halt durch Dinge gegangen, wo ich gewusst habe, okay, es geht nicht mehr weiter runter. Ja. Aber ich weiß halt, es geht immer weiter, weil es hört erst dann auf, wenn ich irgendwie sterbe. Ja. Und so. Wenn du sagst, du wärst durch Dinge gegangen, wo es nicht mehr weiter runtergeht, was war denn das beispielsweise? Ja, so diese ganzen Krankenhausgeschichten. Okay. Ja, als Kleinkind da irgendwie im Krankenhaus, und das ist halt vor 20 Jahren noch ein bisschen unhumaner gewesen als heute. Ah. Ja. Also es war jetzt nicht schlimm, es war jetzt nichts, wie kann ich das jetzt sagen? Es war jetzt nichts Menschenverachtendes, aber es war halt schon für so jemand Junges traumatisierend. Oder, ich weiß das auch alles nicht mehr. Ich glaube, ich habe das alles verdrängt. Und musst du dich denn eigentlich auch mit Krankenkassen auseinandersetzen? Weil das hört man ja auch immer mal wieder, dass gerade bei Behinderten und bei chronisch Kranken die Krankenkassen sich ganz seltsam verhalten und einfach bestimmte Leistungen, Hilfsmittel nicht bezahlen wollen. Naja, also die wollten jetzt, nee, eigentlich nicht. Beziehungsweise die wollten nur meine Brillen nicht zahlen, soweit ich weiß, aber sonst und Teile meiner Zahnkorrektur, aber sonst haben die, glaube ich, immer alles gezahlt. Soweit ich weiß. Aber da darfst du mich nicht fragen. Ich habe da das macht alles die Mama und bin ich jetzt bist du involviert drin, ja. Bist du denn eigentlich auf Hilfe angewiesen? Nee, du kommst klar, oder? Also so im Alltag nicht, aber so, ich kann halt nichts Schweres tragen oder laufen. Also ich habe auch noch keinen Führerschein. Aber theoretisch einen machen könntest du. Ja, so ein Taxifahrer oder so ein Lastenträger. Alles klar. Als sonst. Aber ich war halt irgendwie ich war alle zwei Wochen irgendwie 6 Stunden mit dem Zug von hier ins Büro Bildungswerk und wieder zurück. Und das schaffe ich schon allein. Könntest du denn einen Führerschein machen oder ist dein eines kaputtes Auge, steht ihm das im Wege? Nee, ich habe das mit dem Augenarzt geklärt und der hat gesagt, ich darf das machen. Ich brauche halt jetzt so Umbauten vom Auto, also irgendwie Pedalverlängerung und so weiter und ein anderer Sitz, also ein customized Sitz sozusagen. Und das ist alles zu aufwendig, als dass ich das jetzt angegangen bin, die letzte Zeit, weil ich einfach keine Zeit hatte, wegen der Ausbildung. Aha. Wie lange machst du die noch? Letzte Weihnachten 1,5 Jahre. Okay. Ja. Ja. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen, Sebastian? Ja, ich habe das Gedicht von Günter Grass gelesen. Und ich auch. Ich bin eigentlich jemand, der gern Gedichte liest und die dann auch immer in ihrem Duktus liest, aber ich habe da keinen Duktus gefunden. Zumindest keinen Rhythmus, ne? Ja, genau, kein Rhythmus. Das ja, ging mir auch so. Kein aber Rhythmus, das ist halt, und kein Reim. Und das ist halt, was er zu sagen hatte, ohne das jetzt inhaltlich zu beurteilen. Aber was er zu sagen hatte, in Reimform, also ich glaube, sowohl in Reimform, also mit einem richtigen Rhythmus, als auch als ganz normalen Fließtext, als Aufsatz, hätte das nicht die Wirkung entfaltet. Er hätte also aber eine Kurzgeschichte zum Beispiel draus machen können oder sowas. Dann wäre es aber nur eine Geschichte gewesen. Also, weißt du, dann wäre es halt nur so eine, dann wäre es halt wieder fiktional gewesen. Also eher so eine Metaphergeschichte vielleicht. Tja. Ich bin immer Freund von Metaphern. Verstehe. Ja gut, ja. Aber das ist ja, er ist ja so schon für seine Metaphern abgestraft worden. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er noch metaphorischer geworden wäre. Ne? Ich habe auch lange drüber nachgedacht. Also ich habe eben auch gedacht, so, ach, Gedicht, das ist doch kein Gedicht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was weiß ich schon, ich bin Kulturbanause. Aber habe eben auch überlegt, warum geht er nicht einfach hin und schreibt das einfach als Fließtext? Warum schreibt er nicht einfach auf, was er sagen will? Und das hat aber, finde ich, hätte wahrscheinlich eine wesentlich schwächere Wirkung gehabt, nach wie vor. Naja, ich finde, man kann das nicht Gedicht nennen, sondern Pamphlet in Pamphlet ist gut. Versform. Ja. Deklamation oder so. Genau, Deklamation in Versform. Ja. Aber was das auch mit den Versen war und so, das, also ich habe das auch, die Struktur des Gedichts habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, also ich habe das irgendwie versucht, da was zu finden und habe eigentlich gar nicht so auf den Inhalt geguckt, aber kein Rhythmus, gar nichts, irgendwie ganz schlimm. Wie fandst du das inhaltlich? Hast du da ein Problem mit gehabt? Ich finde das irgendwie schwierig. Also diese Geschichte mit Israel, ich habe mich da zu wenig auseinandergesetzt, um da jetzt ein endgültiges Urteil zu fällen. Ja. Vorher im Chat hat einer gemeint, Israel sind nicht die Juden, und das finde ich eigentlich ein guter Satz. Ja, das ist richtig, also klar. Also ich finde... Ich fand halt auch, man so, also es hat so einige, ich weiß gar nicht mehr, welche Sachen ich das war. Es gab so einige Worte, die er benutzt und einige Wendungen, die er benutzt hat, die ich ihm gerne um die Ohren hauen würde, weil es halt sehr unnötig war. Ne? Also so zum Beispiel von einem Erstschlag zu sprechen. Weil zumindest, also ich weiß jetzt nicht, wie es in deiner Generation ist, aber in meiner Generation ist es noch so, wann immer man von einem Erstschlag spricht, meint man damit einen atomaren Erstschlag. Ja, ja. Und das sind so Sachen, die ich total unnötig finde. Was ein bisschen, und das finde ich eigentlich etwas schade, dass das so untergegangen ist in diesem Ganzen, diese Unterstellung, er sei Antisemit, und dann dieses völlig Absurde, der war ja als 17-Jähriger in der SS. Da ja, muss eben, er ja also, heute immer noch halt böse mal. Sein. Ne? Das, dann immer diese alten Kamellen rausgraben und so. Und das ist halt das unnötig. Doch genau. Nicht. Wir, genau. Wenn, dann lasst uns über das diskutieren, was er da geschrieben hat. Genau. Ja? Und, aber sonst. Das fand ich. Aber und da waren halt so einige Sachen, also ein paar, drei, vier Sachen, sag ich mal, waren dabei, die total unnötig waren, die er anders hätte formulieren können und, wie ich auch finde, anders formulieren müssen, ohne die Wirkung zu verfehlen. Weil er hat's halt wieder dem Antisemitismus-Brüllwettbewerb, dem hat das wieder leicht gemacht. Ne? Also der genau. ganz einfach, hat einfach eine Tür aufgezogen, hier habt ihr einen roten Teppichlauf drüber. Und genau das hätte er verhindern können. Ich glaube, so viel Grips hat er. Ja. Also das war halt interessant, diese Umstände zu wissen, indem er das Gedicht geschrieben hat. Also und was ob eben das tatsächlich auch von ihm gekommen ist oder ob nicht irgendjemand gesagt hat, hey, schreib doch mal was oder so. Nee, also so, ich glaube, so selbstständig ist er. Dazu ist er schon Günter Grass. Ja. Was ich auch schade finde, ist eben dadurch, dass dieses ganze Antisemitismus-Ding sofort diskutiert wurde. Es war ja das Erste, was ich überhaupt irgendwie wahrgenommen habe, war, der Grass ist jetzt auch Antisemit. Dadurch ist auch wieder hinten übergefallen, dass man auf dem Höhepunkt der Aufmerksamkeit vielleicht mal erklärt, warum Israel sich so verhält, wie Israel sich verhält, warum Israel sich möglicherweise sogar so verhalten muss, wie es sich verhält. Und diese ganzen, das ist leider alles irgendwie viel zu kurz gekommen. Ist dann immer ja, genau. Dieses, also, das meine und es ich gibt halt so viel, mehr so viel zu erklären. Und mehr genau. Substanz. Ja, so. Und es gibt so viel zu erklären. Es gibt, das ist ja nicht, das ist halt nicht mal irgendwie einfach so ein Scheiß wie Nordkorea oder so, wo einfach irgendwie so eine durchgeknallte, degenerierte Herrscherklicke, die von irgendwie einem Militär gestützt wird, da ein Volk unterjocht. Also Israel ist ja viel komplexer. Und das nochmal zu ergründen, vielleicht auch für die nachfolgende Generation oder für die jetzt die jungen Leute zu ergründen, das ist irgendwie viel zu kurz gekommen. Das finde ich sehr, sehr, sehr, sehr schade. Also, ja, genau. Ich finde, ich finde, so Israel-Geschichte, also, wir hatten das in der Schule zum Beispiel nicht. Ich habe irgendwie immer mitbekommen, okay, da schießen sich die Leute gegenseitig irgendwie tot, aber Warum, das ist jetzt mir nicht bekannt. Ich habe jetzt erst in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, so da näher drauf geblickt und gemerkt, okay, das ist echt kompliziert. Ja. Andererseits habe ich jetzt gerade so die Idee gehabt, vielleicht müssen wir auch einfach noch ein paar Jahre warten, bis genau dieser Text von Grass hergenommen wird, um in der Schule über das Palästina-Problem zu sprechen. Vielleicht, weiß ich nicht. Also ich habe da irgendwie, es ist ganz seltsam. Also ich habe bei dieser ganzen Sache habe ich irgendwie das Gefühl, als würde das am Ende gut ausgehen. Also als wäre das am Ende die gut. Die Grass-Geschichte. Als wäre das am Ende eine gute Sache, dass dieses Ding so veröffentlicht worden ist und so diskutiert worden ist, wie es diskutiert wird. Weil das so viele Facetten wiederum hat. Weißt du, ich meine, hätte es dieses der Grass ist Antisemit-Gebrüll nicht gegeben am Anfang. Ja. Hätte es dieses der Grass ist Antisemit-Gebrüll nicht am Anfang gegeben, dann weiß ich nicht, dann wären so Leute wie du und ich vielleicht gar nicht großartig darauf aufmerksam geworden, dass dieses Ding veröffentlicht wurde. Also ich bin tatsächlich darüber aufmerksam geworden, weil auf einmal irgendwie wieder unendlich viel Gebrüll. Also ich hatte wirklich wieder das Gefühl, als wäre jetzt wieder ein Antisemit-Brüll-Wettbewerb passiert. Und wäre das nicht gewesen, also wäre meine Twitter-Timeline nicht davon voll gewesen, von diesem Vorwurf, hätte ich mich nicht weiter darum gekümmert. Ja, also wenn du sagst irgendwie, hinterher nimmt man das Gedicht her, um die Lage jetzt zu erklären, ja. Und vor allem in Schulen finde ich das eigentlich nicht so gut, weil ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht mit Texten von dieser Generation von Literaten in der Schule, weil das einfach nicht unsere Zeit ist oder die Zeit der Schüler, die in die Schule gehen. Gutes Argument, so habe ich da auch noch nie drüber nachgedacht. Weil man muss es immer, also man muss es halt immer in den Kontext erstmal, wir haben im Deutschunterricht während der Schulzeit, während der Realschulzeit so Dinge von den 50er Jahren und 60er Jahren durchgenommen. So im Nachhinein finde ich das sind diese Texte ganz putzig, aber so damals habe ich das nicht ganz verstanden, weil die halt in Bildern dieser Zeit geredet haben und uns wurden diese Bilder nicht erklärt. Also vielleicht wurde auch vorausgesetzt, okay, diese Bilder sind so in unserer Gesellschaft drin, dass wir das schon verstehen. Aber ich glaube, irgendwie diese Textauswahl, die hat eher so nach meiner Einschätzung darauf beruht, so die Leute, die damals groß geworden sind, die und jetzt den Lehrplan machen oder was auch immer, halt diese Texte meinen, dass die relevant sind für die Schule, die mögen die. Ja, und aber Dinge Kindern oder Schülern zu vermitteln, geht besser, wenn man das auf ihrem Niveau macht. Naja, vor allen Dingen in ihrem historischen Kontext, ne? Weil du hast ja das Problem, dass immer wenn so ein Text kommt, der 30, 40, 50 oder sowas Jahre alt ist, musst du erstmal Zeit darauf verwenden, das Ding einzuordnen und zu erklären, in welchem historischen Kontext dieser Text überhaupt entstehen konnte. Genau. Und das ist zumindest das, was bei mir in der Schule immer wieder passiert ist. Wenn wir dann damit fertig waren, diese Einordnung vorzunehmen und eigentlich damit hätten anfangen können, uns zu fragen, was bedeutet das, was Grass geschrieben hat, eigentlich heute für mich? In dem Moment war schon keine Zeit mehr, das in aller epischer und aller notwendiger Breite und Tiefe zu machen. Das stimmt schon, guter Punkt. Ja, und also bei uns wurde diese Einordnung falsch weggelassen, zum Beispiel. Ja gut, und dann ist es noch unsinniger, weil dann kannst du dir deine eigenen Gedanken machen und wirst von alleine. Ich habe mich da sehr drüber aufgeregt. Kann ich verstehen. Ja, auch zu meiner Zeit, wo wir so diese ganzen Mediengeschichten gemacht haben in Deutsch, da war dieser Wissenschaftler, Spitzer, dieser Gehirnforscher ganz aktuell und populär. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, der Spitzer, der ist so renommiert und der sagt, das Fernsehen ist schlecht und überhaupt. Und ich habe mich so drüber aufgeregt, weil das halt an meiner Realität vorbeiging. Und dann habe ich mich später mit dem Spitzer, also habe ich den auch irgendwie mitgekriegt im Fernsehen oder wo auch immer. Und dann dachte ich, ja, eigentlich die Argumente, die er da bringt, ja, die sind schon sinnvoll, aber die wurden halt nicht sinnvoll wiedergegeben, oder? Nicht so, wie er das eigentlich meinte, sondern so eher so, ja, liebe Kinder, ihr dürft nicht so viel Fernsehen und das ist alles schlecht und so. Ja, da hat der Lehrer irgendeine Agenda gehabt und die hat er dann halt mal verbreitet. Ja. So, Sebastian. Ich würde mich dann jetzt mal mit dem nächsten Anrufer und dem letzten Anrufer verbinden. Ja, okay. Und bis dahin ein wenig Musik spielen und danke fürs Mitmachen. Bitteschön. Einen schönen Nacht Abend noch. Jo, tschüss. Tschüss. Letzte Wort der heutigen Sendung erteile ich Tobi. Hallo Tobi. Hallo Holgi. Es wird langweilig, habe ich gehört. Ja, es wird sehr, sehr langweilig. Warum wird es denn jetzt langweilig? Kannst du doch nicht machen. Du kannst nicht meine Sendung so kaputt machen ganz am Ende. Ich glaube, ich mache die gar nicht kaputt. Ja, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ja, ganz knapp. Nee, ich wollte erzählen von dem Podcast, den ich mache. Du willst meine Sendung benutzen, um Werbung, das ist eine Unverschämtheit. Was zahlst Selbstverständlich, du? Ja, natürlich. Na, ist eine Einladung. Das ist keine Werbung, eine Einladung. Sehr schön. Weil eine Produktinformation. Bei euch hört ja gerade eine ganze Menge Leute zu. Und ich dachte, vielleicht wollen die gleich ins Bett gehen. Und ich nehme gleich die nächste Episode von meinem Podcast auf und das ist der Einschlafen-Podcast. Warum heißt dein Podcast eigentlich, ich bin über den auch schon mal gestolpert, warum heißt der eigentlich Einschlafen-Podcast? Weil der so langweilig ist, dass man dazu herrlich einschlafen kann. Das heißt, es ist eine Ironie oder versuchst du wirklich die Leute runterzubringen? Das ist ernst. Jetzt hör doch mal auf. Nee, ganz im Ernst. Ich hab, also pass auf, ich bin da so drauf gekommen. Ich lese meinen Kindern, ich habe zwei Töchter, jeden Abend, also zumindest wenn ich dazu komme, was zum Einschlafen vor. Dadurch habe ich mir so eine einschläfernde Stimme antrainiert, weil da darf man ja nicht zu aufregend vorlesen dann. Und ich selber höre auch total gerne Sachen zum Einschlafen. Ich weiß nicht, machst du es auch? So ja, drei Fragezeichen hören oder so? Ja, auch Podcasts. Also was dann dazu führt, dass ich bestimmte Podcasts irgendwie 8-mal höre. Ja, genau. Weil ich immer nicht mitkriege, was da eigentlich los ist, aber ja. Ja, ich höre ganz gerne so Hörbücher von Audible, kaufe ich mir da immer welche. Oh, Werbung, ne? Magst du nicht so gern. Nee, ja, weiß ich nicht. Wenn du da kein Geld für kriegst, dass du das sagst, ist ich krieg da kein Geld für, leider. Ist auch in Ordnung. Ja, nee. Stimmt. Also eigentlich wäre cool, dann könnten wir es uns teilen, ne? Nee, und da bin ich dann irgendwie vorletztes Jahr oder schon auf die Idee gekommen, mal die Bücher, die ich den Kindern vorlese, als sie noch klein waren, da liest man immer die gleichen Bücher vor, so weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe und so. Oh Gott, das mit dem Hasen, ne? Den habe ich sogar als Stofftier. Genau. Ja. Oder Gryffalo und sowas. Das kenne ich nicht. Die wollte ich halt nochmal aufnehmen für später, falls die selber irgendwann Kinder haben. Und guck mal, Opa hat mir früher auch vorgelesen und so. Ja. Einfach als Erinnerung. Und dann dachte ich, Mensch, ja, Podcasting, damit kenne ich mich aus. Habe ich früher mit meiner Band schon mal gemacht. Und eigentlich könnte man da auch einen Podcast draus machen, so Einschlafgeschichten. das darf ich mit den Büchern natürlich nicht machen, weil die nicht gemeinfrei sind. Mhm. Da habe ich mal geguckt, was gibt's denn so an gemeinfreien und wie geht das genau? Und da habe ich halt Nils Holgersson gefunden, der ist schon gemeinfrei. Nils Holgersson ist gemeinfrei? Aber hallo, die erste Übersetzung allerdings nur. Da muss man aufpassen. Es gibt da mehrere Übersetzungen und die Übersetzerin von der ersten Übersetzung, die ist schon länger als 70 Jahre tot. Ach toll. Ja, nee, also für sie nicht, aber ich meine, so viel länger hätte sie wahrscheinlich eh nicht gelebt. Genau, also das brauchen wir jetzt nicht, also wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst. Nee, genau. Und Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft, ist ja auch total langweilig. Es ist vor allen Dingen für Kinder. Ja. Naja, also das ist jetzt nicht für Kinder. Also der Podcast ist nicht unbedingt für Kinder, sondern der ist halt für alle, die Lust haben, sich was vorlesen zu lassen zum Einschlafen. Du liest also Kants Kritik der reinen Vernunft vor? Ja, genau. Am Stück? Oder nee, das Format ist zweigeteilt. Am Anfang erzähle ich immer langweiligen Kram, der mich so am Tag bewegt hat, aber nur so halb interessant ist. Also das Ziel ist ja, die Leute durch mein Gesabbel abzulenken von ihren eigenen Gedanken. Ja. Es muss halt irgendwie interessant genug sein, dass es die ablenkt, aber nicht so interessant, dass sie unbedingt zuhören wollen. Stimmt, das heißt, zwischendurch darf niemand lachen. Es Richtig. Darf nichts Unerwartetes passieren. Genau. Es darf halt keine Unterhaltungssendung sein. Also ja. Ganz genau. Ich habe irgendwann mal angefangen mit Interviews, weil ich das so, ich meine, klar, wer kennt nicht Not Safe for Work und so ein Krams. Das fand ich dann ganz spannend, wollte auch mal Interviews machen. Aber das war dann zu interessant. Und dann gibt es eben auch mal Lacher und so und unterschiedliche Stimmen und so. Das hat teilweise gut funktioniert, aber ja, letztendlich habe ich mich davon wieder verabschiedet. Da habe ich jetzt noch ein neues Format gemacht, den Pappkameraden-Podcast. Da gibt es aber erst so 6 Episoden. Nö, und deswegen... Was macht der Pappkameraden-Podcast? Papp mit P-U-B. Ah, P-U-B. Ah, okay, kapiert. Da gibt's dann den... Sitzen, saufen, reden. Ja. Genau, das ist der Untertitel der Einschenken-Podcast. Auch nett. Im Vergleich zum Einschlafen. Auf welche Weise sorgst du denn für deinen Lebensunterhalt? Nicht mit Podcasting. Ja, davon leben können sowieso nur 2 oder 3 Leute in Deutschland, glaube ich. Ne? Ich kenne nur einen, den Tim. Naja, der kannst Timo... Kannst du davon leben? Timo Hetze? Der kann auch davon leben. Der Bits und so? Angeblich ja. Es ist, für mich ist es eins von 3 Standbeinen. Ach, 3 Standbeine, auch super. ja, also es wie spült, bei den Elefanten im Zoo, die haben auch manchmal 5 Beine. Genau, es spült so ungefähr ein Viertel meines Einkommens spült es rein. Nicht schlecht. Das ist schon sehr, sehr gut, ja. Ja. Also ich müsste noch eine komplette Woche länger in der Redaktion arbeiten. um dasselbe zu verdienen, wie das, was ich mit den Sendungen verdiene. Oder bisher verdient habe, sagen wir mal so. Und die Einnahmen kommen dann über Flatter? Die kommen im Wesentlichen über Flatter. Okay. Ich habe auch noch so auf der Webseite noch so ein Spendenkonto angegeben. Da gibt es dann ab und zu mal so kleine Einzelspenden. Okay. Und natürlich über schwarze Koffer und Umschläge, also diskrete Umschläge, von deren Inhalt man nicht sprechen kann. Ja. Aber das ist das Geringste natürlich. Cool. Ja. Ja, nee, also ich habe auch einen Flatter-Account und da kommt so pro Monat so 9 Euro, jetzt letzten Monat 12 Euro, ein neuer Highscore. Aha. Davon kann ich nicht leben. Nee, ich arbeite bei Xing. Ach du Schande, echt? Ja, klingt total langweilig. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenigstens ihr das Ding nicht Xing nennt. Also, wie sollen wir es denn sonst nennen? Crossing? Ja, ich dachte, das wäre so. Es gab mal einen Werbespot bei der Umbenennung von OpenBC nach Xing und der Hanno, mit dem ich zufällig zusammen studiert habe. Welcher Hanno? Hanno Zuller heißt der, hat da gearbeitet. Ich. Kennst du den? Na, also flüchtig, also den lese ich schon sehr, sehr lange. Und der hat irgendwann auch mal bei mir im Radio angerufen. Da war ich sehr erfreut, dass das der Hanno ist. Ja, das ist ein ganz netter Kerl, mit dem habe ich zusammen studiert. Und der hat er war der Einzige, der in diesem Werbespot Crossing gesagt hat. Ja, ich dachte, also das ärgert mich jetzt dann doch ein bisschen, weil ich mag diese ganzen komischen Business-Anbahnungsdinger nicht wirklich. Also diese Netzwerke. Zumal ich habe einen Xing-Account, der mich im Wesentlichen spammt und alle Jubeljahre fragt dann mal jemand was nach, will ein Angebot von mir haben, meldet sich dann nie mehr wieder. Das ist so meine Erfahrung damit. Und ich dachte immer, ich disse das dadurch, dass ich Xing sage, weil ihr ja eigentlich haben wollt, dass es Crossing genannt wird. Und jetzt funktioniert noch nicht mal irgendwie die kleine Rache des Holger K. Noch nicht mal das funktioniert. Nee. Also wir sagen selber Xing. Wenn wir Englisch reden, sagen wir meistens Sing. Es gibt aber definitiv keine Ansage, wie man es aussprechen soll. Ah ja. Verdient ihr Geld damit? Na, ihr müsst ja. So viel Venture Capital kann ja keiner verbrennen. Xing ist am TechDAX. Wir sind ein TechDAX-Unternehmen. Was? Ja. Echt, irgendwas ist an mir vorbeigelaufen. Xing ist seit irgendwie 4 Jahren oder 5 Jahren an der Börse. Nee. Öffentlich notiert. Und der Kurs schwankt irgendwie natürlich stark, weil irgendwie gibt nicht so viele Aktien. Aber das ist eigentlich ein großer Betrieb. 400 Angestellte oder so. Jetzt bin ich irritiert. Tja, da geht einiges. Ja, aber ja. Und jetzt. Erfreulicherweise geht der Trend bei Xing von der Nutzung her noch nicht so stark runter wie bei StudiVZ und so. Also. Na ja, gut, ihr habt auch einen ganz anderen Ansatz. Also das ist zwar sicherlich auch sehr viel Fick-Anbahnung und sowas dabei, aber prinzipiell habt ihr ja tatsächlich so einen Geschäftsbeziehungsanbahnungsansatz. Richtig. Und das funktioniert auch für viele Mitglieder ganz gut. Also es gibt 11 Millionen registrierte Mitglieder, davon sind so 2 Millionen aktiv. Das ist also deutlich kleiner als mal so ein Facebook oder ein LinkedIn oder so. Na klar, ist auch sehr, sehr fokussiert auf den deutschsprachigen Raum. Aber ja, also für viele Leute ist es halt wirklich sehr, sehr sinnvoll. Die bauen ihr Business drauf auf. Habt ihr einen Überblick darüber, wie viele Fake-Accounts da sind? Wir haben eine eigene Abteilung, die sich darum kümmert, Fake-Accounts wieder zu löschen. Ah, cool. Das ist, ja. Mir habt ihr verboten, mein Profilbild zu behalten. Das fand ich echt mies von euch. Ja, das finde ich auch ein bisschen albern. Wir haben da so eine Regelung, dass da auf den Profilbildern dürfen halt nur die Gesichter oder die Personen drauf sein und keine Werbung. Also du darfst dann nicht dein Logo reinstellen. Ach so, oder. Nee, ich hatte da, ich weiß gar nicht, war das, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für ein Profilbild ich da habe. Ich glaube, ich hatte eben dieses Mannequin, was ich überall habe, dieses South Park-Ding. Hm. Das wollt ihr, glaube ich, auch nicht, ne? Ihr wollt ein richtiges Gesicht da sehen. Nee, so Spaßkrams wollen wir da, glaube ich, nicht. Ne? Ich bin da jetzt seit einem Jahr. Ja. Seit einem guten Jahr und muss sagen, dass ich auch überrascht war, ehrlich gesagt. Also es war halt, ich habe 6 Jahre, nach der Uni habe ich 6 Jahre bei einer CMS-Firma gearbeitet, als Programmierer und hatte dann halt einfach Lust, mal was anderes zu machen, ein bisschen irgendwie fachliche Verantwortung zu übernehmen. Habe dann halt gesagt, okay, Produktmanager wäre was Cooles, so Scrum, Product Owner und habe geguckt, wo kann ich das machen? Am liebsten in Hamburg, weil wir haben hier in der Umgebung ein Haus gebaut, wollte halt nicht weg von Hamburg. Mhm. Und ja, war Xing halt irgendwie ein interessanter Arbeitgeber und die haben eine ziemlich coole Produktstrategie, also Produktorganisation. Da hat halt irgendwie jedes Team hat einen eigenen Product Owner als Produktmanager. Das verstehe ich nicht. Das geht um Softwareentwicklung. Okay, da gibt es halt mehrere Teams. Ja. Es gibt irgendwie 12 Entwicklungsteams bei Xing und für jedes Team gibt es einen Produktmanager. Und warum heißt der Product Owner? Das ist die Rollenbeschreibung. Also Produktmanager ist meine Stellenbezeichnung. Ja. Und die Rolle, die ich ausfülle in dem Team, ist Product Owner. Also ich, der Product Owner, das ist nach Scrum. Also Scrum ist so ein Vorgehensmodell, ein agiles Vorgehensmodell. Ja. Und aber da habe ich sogar, das habe ich sogar mal in einem Seminar zumindest gestreift, aber Product Owner ist mir da nicht untergekommen. Das ist eine der Kernrollen bei Scrum. Ah ja, okay. Das ist der Typ, der das Backlog organisiert. Alles klar. Und priorisiert. Mhm. Genau, und das mache ich da halt. Und das macht richtig Laune, also macht richtig Spaß. Im Chat beklagen sie sich gerade, langweilig. Ja, sehr schön. Genau, und Commander Taggart hat herausgefunden, dass ich bei Comedia gearbeitet habe. Stimmt. Das ist furchtbar, dieses Internet, oder? Du kannst machen, ja, die wissen alles für mich. Die wissen alles und irgendwann verwenden sie es gegen dich. Das finde ich okay. Findest du? Sollen sie ruhig machen. Ja, ich bin ja sogar Klarnamen-Fetischist. Ja, das bin ich im Prinzip auch. Also weil ich auch zumindest privat die Erfahrung gemacht habe, dass die Pöbelei weniger wird, wenn mit Klarnamen die Leute unterwegs sind. Also ich werde immer am schärfsten angepöbelt von Menschen, deren Identität ich nicht unmittelbar oder einfach rausfinden kann. Ja. Andere behaupten, oder was heißt behaupten, andere sagen mir, die viel in so, also auch bei Facebook unterwegs sind, sagen halt auch, ändert nichts. Also irgendwann fangen die mit Klarnamen unterwegs sind, an auch die gleiche Scheiße zu pöbeln wie jeder andere auch. Also. Ja, kann gut sein, aber ich habe irgendwie nie das Bedürfnis gehabt. Ich habe auch früher mal Pseudonyme benutzt, aber nur weil, keine Ahnung, so das war halt einfach so. Und ich habe auf Twitter, als das neu war, wann war das, 2006 oder so? Ich glaube ja. Da hatte ich zuerst ein Pseudonym und dann habe ich immer relativ schnell gewechselt auf meinen Klarnamen. Ja. So. Und warum? Also gibt es irgendeine Ideologie dahinter oder einfach nur, weil... Nee, einfach nur, weil ich denke, die sollen ruhig wissen, wer ich bin. Ja. So. Ja, schadet ja auch nicht. Wobei es genug Leute gibt, bei denen es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn man nicht weiß, wer sie sind. Aber das sind auch nicht, was ich gar nicht wissen will. Das sind halt nicht die, die dir auf Twitter oder sonst wo ans Bein pissen, sondern das sind dann eher, also ich würde das dann eher so den Whistleblowern zubilligen, nicht mit Klarnamen unterwegs sein zu müssen. Naja. Möglich. Mit was für einem Mikrofon machst du das, was du da gerade machst? Ich habe ein AKG Perception 120 USB-Mikrofon. Das ist so ein Großmembran-Kondensatormikrofon. Das klingt nämlich sehr gut. Das ist ziemlich cool, ja. Und ist auch gar nicht so teuer. Kostet 160 Euro oder so. Mhm. Und ist halt ein USB-Mikrofon. Das war für mich ganz praktisch. Ich hatte keinen Bock, hier zu Hause mit Mischpult und so ein Krams zu arbeiten. Und ja, habe dann geguckt, was gibt es für USB-Mikrofone. Einfach anstecken und fertig. Und das Ding ist echt ganz cool. Nee, klingt wirklich gut. Also ich bin begeistert. Benutze ich auch zum Podcast aufnehmen. Natürlich. Ich habe mir noch ein zweites gekauft, so ein Mobilmikrofon von Tascam. Wenn ich mal unterwegs Podcast aufnehmen will. Auch für Interviews ist das ganz praktisch. Und wo dockst du das dann an? Also an welchen Rekorder? Das Unterwegs-Mikrofon, ja. Das ist halt mit Rekorder. Ach so. Und so ein Tascam, wie heißt denn das? Hab ich vergessen. Das ist so ähnlich wie diese Zoom-Dinger, von denen die Dings immer schwärmt. Wie heißt sie jetzt gleich? Wollte jetzt gerade Angela Merkel sagen, weil das im Chat gerade vorkam. Angela Merkel schwärmt für Zoom-Rekorder? Oh Gott, das darf ich jetzt nicht sagen. Ich mag die Zooms ja nicht so. Also ich habe da irgendwie, weiß ich nicht. Es heißt Tascam DR07 Mark II. Aha. Das habe ich mir gekauft. Okay. Letztes Jahr, als ich im Krankenhaus lag, hat mein Bandkollege, ich mache so hobbymäßig Musik. Was für Musik? Rockmusik. So Gitarrenrock. Horst Blank. Könnt ihr auch mal eben googeln. Horstblank.de. Du nennst dich Horst Blank? Nein, eure Band heißt Horst Blank. Die Band heißt Horst Blank, aber keiner von uns heißt Horst, aber wir sind alle immer blank. Und ja, genau. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Weiß ich nicht. Als du im Krankenhaus lagst. Als ich im Krankenhaus lag, der Bandkollege hat mir eine so eine Sound and Music Zeitschrift gebracht und da war so ein Testbericht von dem Tascam-Mikrofon dabei. Und das hat mich so überzeugt, dass ich das gleich gekauft habe. Und das ist tatsächlich ziemlich gut. Also das klingt halt, die bauen in diese Billig-Teile, das kostet auch irgendwie, weiß nicht, 120 oder so. Welches war das, DR7? DR07 Mark II, genau. Und da bauen sie jetzt richtig gute Mikrofone ein. Die haben so einen Preiskrieg, ne? Mit Tascam und Zoom und noch ein paar Leute. Ach so? Ja. Die unterbieten sich da gegenseitig. Und Tascam hat gesagt, wir wollen aber mit Qualität punkten. Wir machen auch günstigen Kram. Aber das Ding, also benutze ich auch für Live-Mitschnitte von Konzerten. Mhm. Und zum Podcasten kann man es auch sehr gut benutzen. Klingt nicht ganz so gut wie hier dieses Großmembran. Ja, natürlich nicht. Also nur so kleine Dinger. Also Großmembran und direkt davor sitzen ist halt immer noch einer der angenehmsten Klänge überhaupt. Wahrscheinlich der angenehmste Klang überhaupt. Ja, ich habe so einen kleinen Olympus, LS11 heißt der. Und den hatte ich kürzlich dabei, also einfach zufälligerweise mitlaufen lassen, als ich mit meinem Freund Christoph originalverkorkt.de, der schreibt über Wein und trinkt über Wein und podcastet jetzt auch über Wein. Und mit dem habe ich seine erste Sendung aufgenommen und da hatten wir auch Großmembranen, die wir allerdings nicht vor unseren Mündern hatten, sondern auf dem Tisch stehen. Das heißt, wir haben über die Dinger hinweg gesprochen, in der Hoffnung, dass das gut genug klingt. Und ich habe ja im Grunde zum Spaß einfach nur mal meinen Olympus auf so einem Kamerastativ auf Kopfhöhe ungefähr mit einem Meter Abstand von uns beiden montiert und es hat eine bessere Qualität aufgezeichnet als die Großmembranen, die da rumstanden. Das war wirklich, wirklich erstaunlich. Und das Beste ist, ich habe es auch noch billiger gekriegt, weil es so bei Amazon dieses gebraucht und neu, weißt du, dann so irgendwie so ein Rückläufer halt. Irgendwie hat sich einer angeguckt, wollte es nicht haben, dann haben sie es billiger verkauft. Okay, cool. Was kostet sowas? Der ist, normalerweise ist das furchtbar teuer. 270 Euro oder so, also ist echt teuer. Und ich hatte das Glück, dass ich das für 164 oder so gekriegt habe. Okay. Also das ist auch mehr Glück als Verstand war das. Kann man machen. Ja, absolut. Ja. Aber diese Tascam-Dinger sind eigentlich auch super. Also ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe die ehrlich gesagt nie verglichen mit den anderen Herstellern. Insofern. Ich habe halt einen großen Tascam DR100, okay. Weil der Phantomspannung macht. Und wenn ich draußen unterwegs bin und dicke Mikrofone mitnehmen möchte, was ich gerne möchte, so beziehungsweise meine Ansteckmikrofone, also wenn ich mit Christopher Lauer spreche, zum Beispiel fahre ich immer zu dem ins Büro und dann haben wir so Ansteckmikrofone und die brauchen halt eine Stromversorgung. Und der Strom dafür kommt eben direkt aus dem Rekorder. Das ist echt ganz praktisch. Ja, aber jetzt zu Hause hast du wahrscheinlich ein großes Setup mit Mischpult. So, also das ist aber auch nichts Besonderes. Das ist jetzt hier irgendwie so ein, also mein Headset ist ganz geil. Das ist so ein Beyer Dynamic DT299. Das, wovon der Tim Pritlove immer so schwärmt, oder? Ja, das, was er auch hat. Also das, was er hat, schwärmen würde er wahrscheinlich von einem ganz anderen, wenn er das merkt. Es gibt von AKG, also das, was Jürgen Domian, weiß ich nicht, wenn du den mal guckst. Das höre ich nicht, nee. Das, also musst du mal im Fernsehen. Ich habe da einmal reingeschaltet, ich fand das ganz schrecklich. Und das dann wieder ausgemacht. Der ist schon, also ist schon so ein so sehr Psycho irgendwie. Na, der hat jedenfalls so ein Headset auf dem Kopf. Das ist, glaube ich, ein AKG und kostet pro Stück irgendwie, keine Ahnung, 600 € oder sowas Absurdes. Also es geht halt nicht, ne? Also geht halt gar nicht. Wenn man damit sein Geld verdient, dann ja schon. Ne? Also dann es kommt drauf an, wie viel man verdient. Also kann man sich auch Neumänner kaufen und sowas alles, wo man eben Lust zu hat. Ja gut, Neumänner würde ich mir, also ich sage ja immer, wenn die mich mal beim RBB feuern, klaue ich da ein paar Neumänner. Aber also, ne, also klar, wenn man damit sein Geld verdient, geht das sicherlich, aber ich glaube nicht. Also ich zumindest verdiene mit dem Podcasting nicht so viel Geld, dass ich mir jetzt mal schnell hier, also wenn, dann will ich auch zwei Headsets haben für Gäste und so, klar, dass ich mir jetzt mal schnell irgendwie für 1200-1500 € Mikrofonierung kaufen kann, das würde ich nicht schaffen. Nee. Also das tut dann schon sehr weh. Ist ja auch gar nicht notwendig, also mit den Beyer Dynamics hat man auch einen sehr guten Sound. Genau. Ja, und letztendlich ist es dann doch, hängt es halt doch davon ab, ob's schöne Sachen sind, die du erzählst. Man kann zwar den Klang immer weiter optimieren und sich da komplett reinnerden in die Klangoptimierung, aber wenn du ich glaube, von meinen Hörern hat das nie einer mitgekriegt, wenn ich den Tascam benutzt habe. Ich habe das dann zwar erwähnt, aber ich rendere die MP3s auch runter auf 96 Kilobit. Echt? Ich auf 64? Nee, 96. Doch, 96 Mono, ne? Ja. Nee, 64. Stimmt, damit Entschuldigung. Sind die alle glücklich. Also ja, ich tue 64 Mono und das auch, hat sich auch noch nie einer beschwert. Ja. Du sag mal, was ich dich noch fragen wollte, Xenim, oder wie spricht man das aus? Xenim, sag ich immer. Xenim. Ich habe da mal eine Mail hingeschickt, dass ich auch gerne irgendwie darüber streamen würde, wenn ich Live-Podcasts mache. Ja. Hab nie eine Antwort bekommen. Wie kommt man denn da an das Livestreaming ran? Genau so, wie du es gemacht hast. Dann schick noch mal eine Mail hin. Okay. Das ist halt auch so privates kleines Ding vom Kato. Okay. Also da kann ich dir auch nicht, also ja. Du kennst sie auch nur. Ich habe den mal kurz flüchtig kennengelernt auf dem Camp. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Hebel in der Hand hätte und sagen könnte, hier, mach mal, der darf. Nee, darum geht's ja auch gar nicht. Also bei mir hören auch noch gar nicht so viele Leute zu. Also gerade bei den Live-Podcasts, da irgendwie haben letztens mal irgendwie 100 zugehört. Da fand ich ganz beeindruckend schon. Also 100 ist doch super. Mehr habe ich doch nicht, oder? Wie viele aber sonst immer so 10. Und das ist auch in Ordnung. Und das kann ich halt auch alleine streamen, also von zu Hause. Mhm. Ich habe hier so eine VDSL-Leitung. Ja, aber ist ja schon ganz schön, wenn du irgendwie an so einem Server hängst oder Server anhängst, die das mal hochskalieren können, falls mal was ist. Aber 100 ist doch super. Ja, das war also insgesamt 100, ne? Also die haben dann im Schnitt irgendwie, weiß nicht, 10 Minuten zugehört, wenn nicht den ganzen. Keine Ahnung. Ja. Genau, Einschlafen-Podcast wollten wir eigentlich drüber reden. Genau, denn du wolltest da eigentlich drüber reden. Ich wollte darüber reden, vor allem ich. Genau, vor allem du. Ja. Nee, genau. 154. Episode kommt heute schon. 154? Ja, ich mache zweimal die Woche, ganz regelmäßig. Warum? Weil das schockt. Das ist total geil. Ja. Ich setze mich abends eine Stunde hin, nehme irgendwie eine halbe Stunde auf, lese ein bisschen vor, schneide das zurecht, schiebe das hoch und das ist halt relativ wenig Aufwand. Ja. Für mich. Also ich bereite mich jetzt auch nicht großartig vor. Manchmal mache ich mir den Tag über so ein bisschen Gedanken, worüber ich wohl reden will. Mhm. Und das ist aber dann auch schon alles. Und ich kriege dafür so viel zurück. Also halt Kohle nicht, aber E-Mails und Leute, die das auf Facebook mögen und sonst wie was, das macht einfach richtig Freude. Ich finde das halt sehr faszinierend, weil ich halt eine ganz andere Herangehensweise an das Ding habe. Was natürlich daran liegt, dass mein Beruf in Mikrofone sprechen ist seit vielen Jahren. Aber für mich ist das viel eher ein Geschäftsmodell. Also dass ich, was heißt ein Geschäftsmodell? Das klingt jetzt irgendwie so technokratisch. Aber das ist halt meine Arbeit hier. Du würdest es nicht machen, wenn da kein Geld bei rumkommt. Das weiß ich mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr. Das Problem, was ich habe, ist, wenn ich auf andere Weise Geld verdienen müsste. Also nee, sagen wir so, das Geld, was dabei rumkommt, ermöglicht es mir, die wenigen eigentlich prekären Jobs, die ich habe, dass mir die reichen. Also klar, ich als Radiomoderator verdienste gut, aber ich habe nur eine Sendung in der Woche. Okay. Und bin da auch abhängig davon, dass die Redaktionen, die daran beteiligt sind, der Meinung sind, dass ich das ordentlich mache. Ja? Wenn die irgendwann mal einen Hass auf mich entwickeln, das kriege ich erstens nicht mit. Also ich kriege es erstens nicht mit, wenn sie das tun. Und zweitens habe ich keine Chance, was dagegen zu unternehmen, sondern irgendwann wird mir gesagt, so, das war's für dich. So, das muss mich eigentlich, müsste mich das nervös machen. Ja? Der andere so, das ist bei dir also so eine Strategie, selbstständiger zu werden. So betrachte ich das. Abhängigkeit loszuwerden, ja. Das ist zufälligerweise, ist das so passiert. Also ich hatte, Tim hatte mich ja dazu gezwungen, dann hat mich ja jahrelang belabert, irgendwie Podcasts zu machen und meinte, mach mal, das ist was für dich, da kannst du auch von leben und so. Und ich habe dann halt einfach damit angefangen, habe mir gedacht, okay, dann machst du es halt mal so, keine Ahnung, einmal die Woche, das ist ja okay. Musst ja nicht von leben. So. Und das hat sich jetzt aber zu was entwickelt, wovon ich leben kann. Natürlich nicht ausschließlich, aber ist jetzt dadurch, dass es eben ungefähr ein Drittel meines Einkommens ist, schwankend, kann eben einer von den anderen beiden Jobs aufhören morgen. Und ich muss dafür keine Angst haben, dass das passiert. Und das ist eigentlich das Aberwitzige daran bei mir. Ja. Das heißt, wahrscheinlich würde ich es trotzdem machen, auch wenn ich damit kein Geld verdienen würde. Aber ich wäre halt gezwungen, meine Energie noch auf ganz andere Sachen zu lenken. Man könnte es darum nicht in diesem Regelmaß machen, sondern würde ich, was weiß ich, versuchen, da hinten, würde irgendwie versuchen, irgendwo in einem anderen Bundesland vielleicht noch eine Sendung zu machen oder sowas und dann wieder hin und her zu pendeln und hätte dann halt nicht mehr genug Energie, um mich hier abends irgendwie 3-4 Stunden mit Leuten zu unterhalten. Das strengt ja doch an. Auf jeden Fall, ja klar. Aber ich glaube, dass davon leben, also vom Podcasting leben, das gelingt halt wirklich nur einer ganz kleinen Handvoll von Leuten. Ja, das ist wie. Das können eben nicht so viele. Und ich glaube, da kommt man auch nur rein, wenn man irgendwie, du machst einen Podcast zusammen mit Tim Pritlove und Tim Pritlove ist nun mal irgendwie der Oberpodcaster in Deutschland. Ja, wobei da glaube ich, dass ich 12 Jahre normales Radio mache, glaube ich, noch zuträglicher ist. Also ich glaube, die Bugwelle, die ich da aus dem UKW mitnehme oder die Welle, auf der ich das surfe, weil ich aus dem UKW komme, die ist, glaube ich, hauptsächlich dafür verantwortlich, dass ich so ein hohes Maß an Aufmerksamkeit auch haben. Ich weiß das gar nicht so. Also ich war einmal im Interview bei Fritz. Ja. Ne, das kennst du ja auch. Doch. Und da dachte ich so, wow, toll, ich bin da interviewt und dann kommt irgendwie ein Peak irgendwie von Leuten, die mich dann auch hören wollen. Das war aber deutlich weniger als der Höreranstieg, den ich hatte, als der Raumzeit-Podcast mich retweetet hat. Okay. Das fand ich ganz beeindruckend. Ja, wobei, das meine ich auch anders. Es ist einfach dadurch, dass ich seit über 10 Jahren im Radio zu hören bin, gibt es einfach meine technische Reichweite sozusagen oder meine theoretische Reichweite ist einfach schon sehr groß, weil es ganz, ganz viele Leute gibt, die mich irgendwie eigentlich schon kennen. Und ich glaube, ich habe es da ziemlich leicht natürlich. Was okay, allerdings, wenn man schon 12 Jahre im Radio war, dann ist es natürlich, ja. Was allerdings auch man immer wieder sagen muss, ist, wenn ich hier Scheiße machen würde, dann wären die auch ganz schnell wieder weg alle. Ne? Im Chat ist gerade eine Umfrage, woher die Leute dich kennen. Genau. Tim. Da einer Fritz. Na immerhin. Ja. Na, es ist schon ganz spannend. Also was ich mit Amüsement und nach wie vor irritiert zur Kenntnis nehme, ist, dass immer wieder, mindestens einmal im Monat, und das ist viel für so Radioverhältnisse, mindestens einmal im Monat irgendjemand mir entweder eine Mail schickt oder sich irgendwie bei mir meldet oder auch anruft abends in der Sendung und sagt, ich kenne dich durch die Podcasts und nur deshalb bin ich jetzt wieder dazu gekommen, Radio zu hören. Das ist ja cool. Ich wusste, das ist tatsächlich was ich jetzt schon echt mehrfach gehört habe und zwar zigfach gehört habe. Podcasts retten Radio. Also mir war überhaupt nicht klar, dass es noch Radio gibt, in dem gesprochen wird. Und seit ich das im Podcast gehört habe, höre ich mir wieder Radio. Das ist echt toll. Nicht schlecht, ja. Das ist echt, also da können wir noch was tun für die deutsche Radioszene. Genau. Wobei noch. Also wenn dann irgendwann mal IP richtig verbreitet ist, dann gehen die alle baden, alle. Hm. Davon gehe ich schwer aus, weil dann kann man nämlich die Hörerzahlen exakt messen. Stimmt, ja, das ist natürlich ein Nachteil. Dann wird rauskommen, dass die Hörerzahlen, die der Rundfunk bisher so veröffentlicht, Voodoo-Zahlen sind. Ja, wie messen Sie das überhaupt jetzt? Telefonumfragen. Ach so, ja, okay. Also die rufen Leute an, natürlich zufällig ausgewählte Leute, auf dem Festnetz und fragen, welchen Sender haben Sie gestern gehört? Und das ist... Die meisten sagen, ich höre kein Radio, ich habe kein Radio, ich habe keinen Fernseher und nee, stimmt von der Du erreichst halt nur die Leute, die überhaupt erstmal Festnetz haben. Dann die zu Hause sind. Ja. Und dann kannst du mal schwer davon ausgehen, dass sie nicht darauf antworten werden, was sie gestern für einen Sender gehört haben, sondern welchen Sender sie zuletzt wahrgenommen haben. Und guck dir einfach mal die Städte an. Ne? Zweimal im Jahr ist diese Umfragewelle. Und dann sind eben auch unsere Städte mit Plakaten von Radiosendern gepflastert. Damit, damit den Leuten überhaupt irgendein Radiosender einfällt. Genau. Genau. Ja. Und das ist, und das finde ich äußerst fragwürdig, zumindest wieder operiert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass sobald IP da ist, sich da der Kuchen neu verteilt. Ich muss jetzt zugeben, ich höre gerne Radio, aber ja, nur im Auto. Ich auch gerne zu Hause. Also nur, ich höre ausschließlich im Auto Radio und dann ausschließlich NDR 4, also NDR Info heißt der jetzt, oder Deutschlandfunk. Der Deutschlandfunk dudelt bei mir auch durch. Laberradio. Ja, finde ich ganz angenehm. Und worauf ich jetzt zufälligerweise, was heißt ja doch mehr oder weniger zufälligerweise gestoßen bin, ist Detektor FM. Das kenne ich nicht. Das ist nur IP, also sie machen nur IP-Radio, also Detektor.fm. Mhm. Disclaimer. Einer der Chefs von Detektor FM ist einer meiner Dozenten an der Uni. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof, aber egal. Ich höre es halt mittlerweile wirklich gern. Also, weil die machen leider Gottes nur 3 Stunden am Tag Live-Programm. Und zwar nachmittags zwischen 4 und 7, glaube ich, ist es. Da machen sie dann richtig so ein Magazin, eine richtige Magazinsendung mit Musik und Interviews und Beiträgen und sowas. Und das aber total engagiert. Und du hörst halt da auch angenehme Musik und nicht diesen Kack, der sonst überall läuft. Und die nehmen sich halt Zeit. Das ist echt total angenehm. Ja. Also ich meine, eigentlich machen die das, was sonst so im Radio immer alle vermissen. So ein bisschen Anspruch, ein bisschen Intellektualität vielleicht auch. Das ist wirklich sehr schön. Ja, nee, das gibt es bei mir im Podcast nicht. Intellektualität? Nee, ich rede immer nur Quatsch. Und dann lese ich vor. Ich meine, Kant ist natürlich intellektuell hochtragend. Kant ist krass. Da kriege ich auch immer irgendwie Nachrichten von wegen Entschuldigung, aber das nervt, dass er immer irgendwie immer die gleichen Wörter benutzt, die halt irgendwie intellektuell klingen und so weiter und so fort. Ja. Nee, aber also das ist halt für mich der Grund, ne? Nachrichten kriegen, irgendwie ja. Feedback kriegen, Lob kriegen, auch mal irgendwie kritisches Feedback bekommen. Das baut mich auf. Ich habe da irgendwie im iTunes Store habe ich ganz viele Rezensionen bekommen. Was natürlich ganz super ist, um da irgendwie auch da in den Charts hochzukommen und Sichtbarkeit zu kriegen, ja. Um irgendwie mehr Hörer zu haben. Ich will ja nur deshalb mehr Hörer haben, weil ich dann mehr Feedback kriege. Ja, ist ganz interessant. Also ich weiß nicht, vielleicht komme ich irgendwann auch mal dahin, dass ich irgendwie einen normalen Job mache wie du und nicht ohnehin schon von Aufmerksamkeit existiere. Mal gucken, wie es dann wird. Oder ja. Vielleicht wird es ganz anders. Ist natürlich anstrengend, ne? Also ich habe einen 40-Stunden-Job bei Xing. Ja. Bin irgendwie 60 Stunden die Woche außer Haus, weil mit Anfahrtweg, ich wohne halt ein bisschen außerhalb. Stunde hin, Stunde zurück, bin ich halt einfach irgendwie 12 Stunden am Tag außer Haus. Da ist nicht mehr viel Energie übrig. Also was so sagt deine Frau Podcast. Dazu? Ja, es ist halt zweimal die Woche abends, dass ich nochmal eine Stunde hier im Büro sitze. Ja. Und sie guckt halt in der Zeit Fernsehen. Also sie guckt ganz gerne so Serien und CSI und so ein Kram. Und da interessiert mich ein Bruchteil. Also bei Bones kann ich ab und zu mal zugucken, die ist ja ganz witzig so. Aber es reizt mich überhaupt nicht, das jetzt regelmäßig zu gucken. Und das Einzige, was wir gemeinsam regelmäßig gucken, ist Dr. House, den finde ich super. Ja. aber ansonsten gucke ich halt kein Fernsehen. Und ob ich jetzt hier im Büro sitze und irgendwie im Web surfe oder sonst wie was mich ablenke, während im Fernsehen nur Quatsch läuft, kann ich auch Podcast aufnehmen. Also das ja, stimmt. Stört die gar nicht. Ich finde das ganz witzig. Also sie hört den Podcast selber gar nicht. Ja. Misst du deine Downloads, deine Downloadzahlen? Na klar, das ist ja auch Feedback. Stimmt, das ist auch Feedback. Ist mir auch wichtig. Wie misst du das? Mit Feedburner. Ach so. Ja gut, ich habe das, ja, ich habe irgendwie, ja, über Feedburner kriege ich nicht alle, die runterladen. Das stimmt, also die Downloads von der Webseite, das weiß ich nicht, wie viele das sind. Ja, und ich habe auch vor allen Dingen, habe ich auch erst viel zu spät mit Feedburner angefangen. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wer jetzt was abonniert hat von irgendwo. Also weil irgendwie auf Feedburner, also was ich auf Feedburner sehe, ist irgendwie um den Faktor 10 weniger als, noch nicht mal, sondern eher um den, warte mal. Das ist teilweise um den Faktor 25 weniger als Dateigröße durch Traffic. Nee, Traffic durch Dateigröße auswirft. Das stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen, dass da irgendwie in den Webserver-Logs, dass da irgendwie ganz viele Zugriffe sind. Aber ich glaube, das sind halt auch ständig abgebrochene Downloads von irgendwelchen. Ja gut, wenn ich die rauslasse, also da hat der Frank, der mir den halbautomatischen Einbeinigen geschrieben hat. Okay. Der hat mir was gebastelt, das misst pro IP-Adresse nur einen Download. Das heißt, das Ding wirft irgendwie aus Downloads, ne, so mehrfach auch von einer IP-Adresse und dann irgendwie von einer IP-Adresse. Und das ist so ungefähr ein Verhältnis von 1:2.5. Also ich habe relativ wenig Traffic auf der Homepage zum Podcast. Aha. Da sind so pro Tag 100 Page-Views oder so. Mhm. Wenn ich mal eine Live-Episode mache und irgendwie ein bisschen Werbung mache, dann kommen auch mal 400 oder 500 Page-Views, aber das ist nicht so viel. Ich habe, Feedburner spricht von irgendwie 1000 bis 2000 Downloads pro Tag. Ja. Und das ist halt deutlich mehr als Zugriff auf die Webseite. Deswegen denke ich schon, dass die meisten meiner Hörer das über den iTunes Store irgendwie abonniert haben. Achso, da kann man auch gucken, also weil das heißt, die Zahl, also wenn das Subscribers steht, das ist was anderes als... Genau, weil Feedburner ich habe das ja nie richtig angeguckt. Mir hat nur mal irgendwer gesagt, nimm mal Feedburner und ja. Feedburner spuckt 4 Metriken aus. Ach. Oder mindestens so. Pro Tag gibt es eine Circulation, das ist die Anzahl der Subscriber. Ja. Und einen Reach, wo er irgendwie angibt, wie viele Leute an dem Tag mit dem Feed überhaupt erreicht worden sind. Also Echt? Ich muss mir das nochmal angucken. Einzelne Leute? Ich sehe da immer nur diese eine Zahl, 947 Subscribers steht hier. Aber mehr. Und, das sind aber beides geratene, also oder geschätzte Werte von Feedburner. Die echten Zahlen sind die Hits und die Downloads. Das können Sie halt. Denn bin ich wirklich doof? Sehen. Da musst du schon auf Feedburner Google kommen, direkt gehen. Ja, ja, bin ich. Aber wo stehen denn die, warte mal, Analyze, Optimize, also bei Analyze, ne? Ich gucke gerade mal. Ich gucke mal. Surfen vor Publikum, auch schön. Surfen vor Publikum. Es gibt da so einen XML-Dienst, die Awareness API von Feedburner, wo man sich so für den aktuellen Tag kann man sich dann so ein kleines XML-Schnipselchen holen. Ach du Scheiße. Wo eben nur diese 4 Werte drinstehen. Da habe ich sogar mal eine Android-App für gebastelt, die mir das immer holt, weil ich das einfach geil finde, zu gucken, wie viele Leute an dem Tag runtergehen. Ja, ja. So, und jetzt hast du aber gesagt, du willst wissen, wo das über die Web-Frontend-Geschichte geht. Ne? Services. Guck ich mal eben. Nee, nicht Services. Da muss man klicken auf... Oh Gott, ich muss mich erstmal einloggen bei Google. Das ist ja alles furchtbar hier. Ich kann das nicht. Ja. Jetzt wird uns schon vorgeworfen, wir würden Pritloven, genau. Pritloven? Ja, während der Sendung im Internet, also es nervt halt total, weil irgendwie die anderen, die das hören können, damit halt exakt mal nichts anfangen. Stimmt. Und das ist halt total anstrengend und lästig. Und es bringt so nichts, weil es ist so, es reicht ja, dass wir ohnehin schon um uns selber kreisen. Der Tim Pritloven hat das schon zu einem eigenen Verb gebracht, ja? Ja, wahrscheinlich. Mann. Also weiß ich nicht, zumindest sagte der Chat das. Ich habe da noch kein Verb für, also das habe ich noch nicht. Jetzt will Google schon wieder meine Handynummer wissen. Weißt du, warum ich weiß gar nicht, was soll das? Lockt sich da ein. Klicken Sie hier, um das hinzufügen. Nein, ich will es wirklich überspringen. Ja. Google, ey. Warum finden die Leute Facebook eigentlich böse und Google lieb? Das verstehe ich nicht. Weil Google übersichtlicher ist. Weil Google nützlicher ist. Keine Ahnung. Weil Google Plus sieht natürlich irgendwie vertrauenswürdiger aus als Facebook. Stimmt, es sieht vertrauenswürdiger aus. Wahrscheinlich ist das der Trick. Und Facebook ist natürlich auch so cool, die machen ja ständig irgendwie deine Privatsphäre-Einstellung wieder platt. Das ist auch, ich habe auch echt aufgehört, das zu verstehen, was da passiert. Ich habe einfach aufgehört, private Sachen auf Facebook zu machen. Also ja, ich habe das mal nie ganz getan, abgesehen. Ja. Sondern ich mache da halt auch nur Werbung für die Podcasts und für meine Band und so und mache so belanglosen Kram. Also das, was ich auch im Podcast erzähle, dass ich halt irgendwie St. Pauli-Fan bin und bla bla bla. So, ne? Das darf ruhig jeder wissen. Ja. So private Fotos irgendwie. Ja, nee, überhaupt nicht. Geh weg. Niemals da tun. Ich finde das schlimm genug schon, dass andere mich da auf Fotos markieren können, die sie gemacht haben, ohne dass ich es gemerkt habe. Das finde ich eigentlich schon unangenehm, weil ich tue ja auch viel raus, also bin ich ja auch durchs Radio gewohnt, relativ viel von mir preiszugeben. Aber was ich zum Beispiel sehr ungern mache, ist aktuell zu sagen, wo ich mich aufhalte. Keine Ahnung warum. Aber da habe ich halt keinen Bock drauf. Also ich finde, es geht niemandem was an, wann ich wo war und was ich da gemacht habe. Und das finde ich auf Fotos immer so unangenehm. Also dann wirst du auf dem Foto markiert, wo du irgendwo warst. Mhm. Und dann wissen auf einmal alle, dass du da warst. Und ich finde, das geht sich halt nichts an. Keine Ahnung, was da bei mir kaputt ist im Kopf. Ja, da gibt es ja auch mal diese Befürchtung, wenn man sich bei Foursquare oder Facebook irgendwo eincheckt, dass man dann die ganze Welt weiß, dass du nicht zu Hause bist. Please, so alle Einbrecher der Welt werden sofort kommen. Gibt es auch eine Webseite, oder? PleaseRobMe.com oder ja, so? Ja, genau. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ja. Und weiß ich nicht, also als ob irgendwie Einbrecher keine besseren Methoden hätten, als irgendwie Foursquare anzuzapfen. Vor allem, ich lebe halt nicht alleine, ne? Ja. Wir haben ja ein Einfamilienhaus, klar, aber meine Frau ist halt ständig zu Hause. Und wenn ich in der Mittagspause mich irgendwie im Restaurant einchecke, damit irgendwie meine Kollegen sehen können, wo ich gerade essen gehe, vielleicht dazukommen können oder so, dann kommt doch kein Einbrecher auf die Idee, dass wahrscheinlich meine Frau auch nicht zu Hause ist und dass sie jetzt einbrechen können. Ist doch Quatsch. Also, in der Tat, ja. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, welche Methoden Einbrecher anwenden, um rauszufinden, ob da jemand zu Hause ist oder nicht. Aber das wäre wirklich mal interessant, ne? Was für Methoden wenden die an? Aber das sagt dir dann wahrscheinlich wieder bei der Polizei niemand, weil die wollen ja keine Anleitung geben oder so. Aber das mit Foursquare, ich glaube, das ist ein Bild-Zeitungs-Hoax. Das sind so diese Boulevardmedien, die stützen sich da drauf. So, oh, das böse, böse Internet, geil, genau. Schlachten wir aus und dann gibt es eine große Schlagzeile. Und ja, dann lesen das alle und glauben das. Ist halt eine schöne Verschwörungstheorie, weil klingt halt plausibel. So. Ja. Klingt halt super plausibel, also wird es auch stimmen. Tja, keine Ahnung. Also ich habe da nicht so das Problem. Ich habe sogar irgendwie vor unserem letzten Urlaub im Podcast erwähnt, dass ich in Urlaub fahre. Das war natürlich ein bisschen blöd, weil im Urlaub fahren wir natürlich alle zusammen. Stimmt. Ja. Ist bei euch eingebrochen also worden? Nö. Na dann. Alle meine Podcast-Hörer sind keine Einbrecher. Zumindest hatten sie keinen Bock dafür. Alle deine Hörer sind faul. Faul oder eingeschlafen. Genau, oder eingeschlafen, stimmt, könnte sein. Kriegst du denn auch Rückmeldungen darüber, wie viele wirklich eingeschlafen sind? Also ja, tatsächlich. Also die meisten schreiben mir, dass sie damit wirklich einschlafen. Es gibt ganz wenige, die sagen, sie schlafen dazu nicht ein, sondern hören das beim Zeichnen oder hören das irgendwie im Auto oder so. Das schläft man natürlich eher nicht ein. Also am Steuer. Und es gibt wirklich viele Leute, die schreiben mir, dass sie halt Einschlafprobleme haben. Da wollte ich dich auch mal fragen, ob du vielleicht Einschlafprobleme hast, weil in der letzten Episode hast du, glaube ich, gesagt, du schläfst zu wenig. Ich habe ganz schreckliche Einschlafprobleme. Ich habe Einschlafprobleme und durchschlafen geht meistens noch. Ich habe ganz furchtbare Einschlafprobleme, ja. Und zum Beispiel Leute mit Krankheiten, ich habe irgendwie letztens gehört von jemandem, ich habe deinen Podcast meiner Mutter empfohlen, weil die Krebs hat und durch die Chemotherapie so Einschlafprobleme hat und dadurch kann sie besser einschlafen. Wow. Es geht natürlich runter wie Öl. Also, ja, super. Das macht mich schon sehr glücklich. Und ich muss das echt mal ausprobieren. Vielleicht ist dein Ding genau das Ding, was ich auch brauche. Weil was bei mir eben wirklich funktioniert, ist, wenn ich irgendwas höre, was aber so leise auch ist, dass ich nicht wirklich höre, also dass ich inhaltlich nicht genug mitkriege. Weil sobald ich was inhaltlich mitkriege, konzentriere ich mich drauf und dann bin ich wieder wach. Nicht bei mir, das ist so langweilig, dann konzentriere ich mich nicht drauf. Wobei vielleicht schon, also es gibt immer wieder Themen, die ich anspreche, wo mir dann hinterher auch Leute schreiben, ey, dazu konnte ich nicht einschlafen, das hat mich so aufgeregt. Weiß nicht, wenn ich zum Beispiel über Gutenberg gelästert habe oder so, das irgendwie, man trifft ja doch immer mal Sachen, die mich eigentlich nicht so sehr interessieren oder so sehr bewegen, die einen dann aber so auf die Palme bringen, dass man dazu nicht einschlafen kann. Das kenne ich, ja. Das ist bei dir übrigens auch. Ich habe mal versucht, so ein Not Safe for Work einzuschlafen. Mhm. Das ging nicht, weil... weil es zwischendurch auch einfach laut wird. Es wird laut, genau, das, aber auch irgendwie... du polterst da ja schon ganz schön rum. Ich habe auch hinterher gelästert über dich in meinem Podcast. Echt? Muss ich dir Was hast du gesagt? Dass du mir zu anstrengend bist. Es ist furchtbar. Ich bin total anstrengend. Du lästerst ja doch sehr viel dann auch. Ich mache mich über alles lustig. Über die meisten Dinge mache ich mich lustig, tatsächlich. Ja. Über Christen hattest du dich lustig gemacht. Und, die sind das einfachste Opfer. Ja. Das sind sie auf jeden Fall. Aber ich bezeichne mich selbst auch als Christ. Mhm. Ist nicht als Hardcore-Christ, sonst wie was, aber ich bin halt christlich erzogen worden. Deswegen bin ich natürlich dann auch irgendwann zu den Atheisten übergegangen und habe gesagt, Gott ist scheiße und Gott ist tot und so. Aber irgendwann bin ich davon wieder runtergekommen und habe überlegt, was hat mir das denn eigentlich gegeben? Ich glaube nicht an die Wiederauferstehung und irgendwie dieses ganze Kokolores, das kann mir gestohlen bleiben. Aber gehört das nicht dazu? Nee, das geht auch ohne. Das ist ganz geil. Unser Pastor hier im Ort, der weiß das, dass ich auch das Glaubensbekenntnis nicht mitbete und so und dass mir das, was in der Bibel steht, eigentlich größtenteils egal ist. Und er hat mich trotzdem gefragt, ob ich nicht für den Kirchenvorstand kandidieren will. Ich meine, die haben natürlich auch Probleme und wenig Kandidaten und so. Aber wenn du mit dem ganzen Klimbim nichts zu tun hast, wieso bist du dann noch Christ? Also inwiefern bist du dann noch Christ? Also erstens ist es ja ähnlich wie bei den Juden, das hattest du ja auch vorhin das Thema, man kommt da nicht so einfach raus. Mhm. Also wenn du getauft bist, bist du Christ, das ist zumindest deren Einstellung. Und zweitens habe ich irgendwann gelernt oder festgestellt, meine Eltern haben mich halt, also meine Eltern waren beide tiefgläubige Christen, also meine Mutter ist es noch, die ist noch nicht gestorben. Und die haben mich halt einfach so erzogen. Und das, deren Erziehung basierte halt zu einem großen Teil auf ihrem christlichen Glauben. Mhm. Und ich habe daraus ganz viel Werte mitgenommen, wie zum Beispiel Nächstenliebe und vergib deinem Nächsten und so weiter und so fort. Okay, das heißt, dein Wertekanon ist der, den auch die Christen haben. Genau. Aber das macht dich doch nicht automatisch zum Christen. Also das ist doch eigentlich... Das haben natürlich viele andere auch, die sich nicht Christen nennen. Die haben einen ähnlichen Wertekanon wie ich. Ich habe einen guten Freund, der ist irgendwie sehr antichristlich. Also er findet Christentum scheiße, weil es halt für sehr viel Leid auf der Welt verantwortlich ist. Mhm. Und er meint halt, wenn du dich öffentlich als Christ bezeichnest, dann bietest du diesem Krams ja ein Medium. Dann denken die Leute, aha, der ist Christ und der ist ja eigentlich ganz nett, dann muss das Christentum ja was Gutes sein und rutschen dann halt in die Kriegstreiberei von dem George Bush zum Beispiel rein. Der hat sich ja auch als Christ bezeichnet, aber irgendwie 1000 Kriege vom Zaun gebrochen. Ist was dran an der Kritik? Trotzdem... Ja. Ist halt insofern auch ein Problem, als du natürlich in dem Moment, wo du dich hinstellst und dich als Christ bezeichnest, die Leute legitimierst, die behaupten, die Deutungshoheit darüber zu haben, was Christen sind und was nicht. Genau. Und das ist eigentlich das Problematische daran, ne? Also zumindest finde ich das. Ja. Und ich bin aber auch nicht Katholik. Ich glaube, bei denen ist es noch ein bisschen schwieriger, weil da gibt es halt irgendwie einen Menschen, der sagen kann, das, was ich sage, ist aber der Glaube, den ihr machen müsst, weil den Papst. Genau. Und damit würde ich, glaube ich, nicht zurechtkommen. Und da kommt man da auch wirklich nur noch mit einer kognitiven Dissonanz raus. Ne? Weil wenn ich sage, ich bin Katholik, also ich muss doch als Katholik den Papst anerkennen als Oberhaupt. Richtig, genau. Sonst wäre ich ja kein Katholik. Also das ist das ist eh so ein Problem. Es hängt halt alles miteinander zusammen. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich habe mit Kirche nichts am Hut, aber ich bin trotzdem Christ. Wo ich dann auch immer sage, naja, die Kirche hat's erfunden. Das heißt, man kann das nicht einfach so trennen. Moment mal. Die Kirche hat es nicht erfunden, sondern die Kirche hat sich um den Glauben herum gebildet. Da gab es irgendwie zu der Zeit, wo Jesus gelebt haben soll, ob der nun wirklich gelebt hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Die meisten Historiker glauben ja, dass es ihn wirklich gegeben hat. Gab es letztens ein ganz interessantes Buch, ich habe es noch nicht gelesen, aber der meinte, wahrscheinlich hat die Figur Jesus tatsächlich irgendwie 100 Jahre vor dem Jahre Null quasi gelebt. Um den Umstand herum, dass da eine Bewegung entstanden ist, hat sich natürlich eine Kirche gebildet, die sich das zu Nutzen machen will. So. Okay, ja, so kann man es argumentieren. Aber die Kirche, die heute bestimmt, was Christentum ist und auch über die letzten 1500 Jahre definiert hat, was Christentum ist, hat es im Grunde ja in ihrem Sinne erfunden. Dann irgendwann im 4. und 5. Jahrhundert, wann ist die Bibel kanonisiert worden? Da bin ich auch nicht fest genug. Und in dem Moment, also das ist ja auch zum Beispiel mein großes Problem mit der Bibel. Wir wissen, dass Teile der Bibel einfach Hirngespinste sind, also dass die da rein redigiert worden sind. Jungfrau Maria steht da ja gar nicht drin eigentlich. Ja, wir wissen aber nicht, und das ist eben das Problem, woran wir erkennen, welche das sind und welche das nicht sind. Wir wissen es nur von einigen. Und in dem Moment, wo ich nicht weiß, wie ich rausfinden soll, welche historisch korrekt sind und welche nur erfunden sind, um ein Herrschaftssystem zu stützen oder zu legitimieren. In dem Moment muss ich ja davon ausgehen, dass alles erfunden wurde. Das ist so das Problem, was ich mit der Bibel habe. Aber das ist noch was anderes. Ja. Also ja, genau. Also ich benutze die Bibel so, dass ich halt irgendwie mir überlege, was kann mir dieser Text geben? Also für jeden Text einzeln. Und wenn er mir was gibt, dann ist schön. Und wenn nicht, dann eben nicht. Finde ich nicht so schlimm. Bei der evangelischen Kirche ist es ja auch so, dass man da einen sehr freien Umgang mit hat, wie man sich den Glauben schnitzt. Da gibt es halt nicht die Ansage, dein Glaube muss so sein, sonst gehörst du nicht dazu, sondern da gibt es ja auch eine ganz große Laienbewegung. Ja. Also die halt nicht Religion studiert haben oder sonst wie was, sondern die halt einfach aus ihrem Interesse und aus ihrem Glauben heraus sich einbringen und selber Einfluss auf auf das Christsein haben wollen. Also ganz speziell meine ich jetzt die Kirchentage. Deutscher Evangelischer Kirchentag ist so eine Veranstaltung alle 2 Jahre, wird irgendeine Stadt überfallen. Ja. Und von zählig grinsenden Jugendlichen. Genau, die saufen und kiffen sich natürlich den Arsch. Der heilige Harz auch gemacht. Ja. Und der Sinn vom Kirchentag ist aber, dass eben nicht christlich, nicht kirchlich organisierte Leute, sondern Leute, die sich irgendwie Christen nennen, zusammenfinden können und gucken können, ja, was bedeutet Christentum denn heute, was bedeutet Glauben denn heute? Und das ist eigentlich ganz spannend so. Mhm, glaube ich. Ja. Naja, wie aber auch wie immer. Gesagt, ich habe also ich finde, man muss sich also da nicht unbedingt drüber lustig machen, dass es Leute gibt, die sich trotzdem noch als gläubig bezeichnen. Mache ich das? Ich glaube nicht, oder? Worüber ich mich lustig mache, ist die Kirche. Und wo ich extrem Gegendruck aufbaue, ist, wenn jemand versucht, aus seinem Glauben heraus oder aus seiner Religion heraus zu rechtfertigen, dass er über mich verfügen darf. Um Himmels Willen, ja. Das, nee. Ne, und das sind auch bei so Kleinigkeiten, da ist so dieses, hatten wir gerade, Tanzverbot, ist da natürlich ein ganz frappierendes Ding, genau, kein Freitag, also überhaupt stille Feiertage, gibt's ja noch mehr von. Ja. Das ist halt so ein ganz frappierendes Ding. Da ist also eine Organisation, die nicht demokratisch legitimiert ist. Ja? Also der Einfluss der Kirche ist niemals in Frage gestellt worden, sondern der ist so mitgekommen über die Jahrhunderte, notwendigerweise natürlich, gar keine Frage. Die bestimmen jetzt, dass ich, obwohl ich mit Kirche und Religion überhaupt nichts zu tun habe, dass ich bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen soll, beziehungsweise Verhaltensweisen unterlassen soll. Ja. Und begründen das ausschließlich mit ihrer Religion. Und da werde ich sehr kiebig. Finde ich auch Quatsch. Und das ist natürlich, wenn dann, das fand ich auch dann wieder so albern, das Tanzverbot ist, niemand beschwert sich darüber, dass er da nicht tanzen darf, ist ja albern. Alle tanzen halt einfach. Davon mal abgesehen. Sondern worüber sich beklagt wird, und da ist das ein sehr schönes, griffiges Bild. Das zugrunde liegende Prinzip ist das, was den Leuten auf den Keks geht. Und bei sowas werde ich sehr, sehr allergisch, weil ich denke, ey, nicht doch. Eine Organisation, die über Jahrhunderte hinweg absurd Gewalt ausüben musste, um sich zu legitimieren, durch Angst zu legitimieren. Das ist ja wirklich, das ist ja nicht mal Herrschaft, das ist ja Macht, was die ausgeübt haben. Ja, ja. Also glaub mal lieber, was der Pfarrer sagt, sonst wirst du angezündet. So, also ne, vor oder genau. wie hieß ein Pfarrer im 15. Jahrhundert? Priester. Damit habe ich ein Riesenproblem. Ansonsten, ich würde einen Teufel tun, mich über Glauben lustig zu machen, solange er religiös ist. Okay, cool. Da habe ich das vielleicht falsch verstanden. Nein, das mag sein, dass ich da missverstanden habe. Da reagiere ich dann allergisch drauf. Absolut, kann ich nicht zu Recht. Nein, glaub an, was du willst. Also glaub an, was du willst, solange es Religion ist. Ja? Wenn du natürlich hergehst und sagst so, ja, Anthroposophen sind so eine Clique. Anthroposophie ist im Grunde ist das eine Religion. Ja? Ist eine Religion, ein Herrschaftssystem, ein quasi religiöses Herrschaftssystem, kürze ich jetzt mal ab. Tut aber so, als wäre das irgendwie wissenschaftlich fundiert. Und da kriege ich dann einen Föhn. Und darum reite ich zum Beispiel auf Leuten rum, die sagen, naja, aber so, ne, hier mein Lieblingsding, Homöopathie. Da muss man ja nur dran glauben, dann hilft das halt Quatsch. Und es hat halt mit Glauben nichts zu tun. Ne? Ja. Und da werde ich dann laut. Aber wenn du sagst, ich glaube an Gott, ja, dann kann ich dann, ich nehme das Kopfschütteln zur Kenntnis, gebe ich wirklich zu. Weil mir dieses Konzept Gott komplett abgeht. Also es ist komplett. Das ist, da habe ich überhaupt keinen, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ja, glaubst du denn an irgendeine Nein. Macht, Nein. Die du nicht erklären kannst? Nein. Ich glaube daran, dass meine Eltern mich nicht bescheißen. Aber auch das ist nur Vertrauen und auch das richtet sich eben auf Personen und diese Personen sind real. Aber so dieses Transzendente, das ist mir so fremd, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Also, beziehungsweise das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin noch nicht mehr in der Lage, mich da rein zu versetzen, was du empfindest, wenn du glaubst. Also da vorweg, ich glaube nicht an einen Gott, der außerhalb von mir selbst oder von dir ist. Also Gott als externe Person, die nicht in uns Menschen drin ist, glaube ich auch nicht dran. Sondern ich glaube an eine Kraft, die in uns selbst wohnt. Namentlich Liebe. Oh, jetzt wird's aber hier sehr persönlich. Aber ja, kompliziert, ne? Liebe. Ja, kompliziert. Also Liebe, genau, ist halt auch kompliziert. Und kennst du die Kunst des Liebens, das Buch von Nein. Dingsbums? Kennst du über die Liebe? Norbert Schramm wollte ich gerade sagen, aber das ist bestimmt falsch. Nee, das ist bestimmt falsch. Jetzt muss ich doch mal eben gucken, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Macht nichts. Kunst des Liebens, wahrscheinlich sind die im Chat schneller als ich. Aber die. Da musst du dann aber auch wieder, das Problem ist halt, der Chat sagt Erich Fromm. Genau, Erich Fromm. Musst du dann aber doch auch wieder in der Lage sein, Liebe so zu beschreiben, dass es eine allgemeingültige Beschreibung ist. Weil immerhin leitest du daraus Gemeinschaft ab. Also Und das muss doch dann in jedem, für jeden innerhalb dieser Gemeinschaft irgendwie zumindest konsensfähig sein, die Beschreibung, oder nicht? ja, wahrscheinlich schon. Genau. Aber also letztendlich bezeichne ich die Liebe, die uns Menschen dazu führt, einander zu vergeben und gemeinsam leben zu können und einander zu vertrauen, das ist eine Kraft, die ich nicht unter Kontrolle habe, also die ich auch nicht durchdringend verstehen kann und die man, glaube ich, auch nicht wissenschaftlich analysieren kann, auch wenn der Erich Fromm das natürlich in seinem Buch versucht hat anzugehen, aber im Buch selber auch das zugibt, dass er das nicht komplett, also ja, er hat da zwar irgendwie von der Theorie der Liebe gesprochen, aber also ganz durchdringen kann man das halt nicht. Mag sein. Ne? Ich bin der festen Überzeugung, dass das irgendwann passieren wird. Irgendwann. Und wahrscheinlich nicht, solange ich lebe. Das Problem, was ich da habe, ist, ja, soweit kann ich dir folgen, soweit kann ich dir sogar zustimmen, aber dazu brauche ich doch keine Propheten. Also dazu brauche ich doch niemanden, der sich hinstellt und dazu brauche ich nicht Kirche beispielsweise. Richtig, dazu brauche ich nicht Religion. Was sondern, auch nicht. Will ich dir auch gar nicht aufzwängen. Also, nein, kannst du auch gar nicht. So war das auch nicht gemeint. Nee. Und da gebe ich dir natürlich recht. Also wenn Leute versuchen, dir das aufzuzwingen und du musst jetzt aber dieser Glaubensgemeinschaft angehören, sonst hast du das nicht, sonst kannst du nicht lieben, das sind natürlich Verbrecher. Nee, noch viel schlimmer, du bist weniger wert, weil du das ja noch nicht mal empfinden kannst, empfinde. Also das ist ja was häufig kommt. Von Leuten, deren missionarischer Eifer auch mit ihnen durchgeht. Ja. Und was ich halt nicht nachvollziehen kann, ist eben dieses daraus Religion zu machen. Also ne, was ja dann wirklich so ein institutionalisiertes Ding fast schon ist, also so ein Überbau irgendwie. Also ich verstehe Religion nicht als Institutionalisierung, sondern also das ist halt für mich Kirche dann, ne? Wenn es das Institut gibt. Mhm. Das ist dann die Kirche und das ist auf jeden Fall kritisch zu betrachten. Auch wenn ich mich selber in der Kirche beteilige. Ich bin Lektor in der Kirche und lese das tatsächlich immer aus dem Märchenbuch vor. Ach, cool. Ja, weil ich halt einfach gerne vorlese. Und weil ich auch finde, einige der Geschichten, die geben halt echt was her. Ne? So Bergpredigt, wo irgendwie Jesus gesagt hat, seid mal alle lieb zueinander. Da kann man schon viel draus ziehen. So. Klar, aber das brauche ich halt nicht, um lieb zu jemandem zu sein. Richtig, genau. Das ist so dieses, ne? Und ja. Das ist auch, also ich habe eben, ja, wie du schon sagtest, also diese größere Macht, also die Psychologie beschreibt das ja auch gerne, also wenn es irgendwas, was da ist, als Emergenz, ne? Es gibt ja so eine Emergenz, wenn viele Menschen zusammen sind, also etwas, das was überindividuelles, also so, ne, also es entsteht immer, es gibt der Volksmund nennt das immer also mehr als die Summe seiner Teile oder was anderes als die Summe seiner Teile, also das, ne, selbst ich habe dieses Gefühl auch nicht, dass da was ist, weißt du? Das ist irgendwie, ist halt völlig weg. Also ich meine, und trotzdem, und das ist auch immer was man dann dazu sagen muss, trotzdem finde ich einen Sonnenuntergang total geil. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie der totale, völlig gefühllose Technokrat wäre oder so. Das überhaupt nicht. Also ich freue mich auch, wenn ich nachts meine Freundin beim Schlafen angucken kann und so. Ja. Und da empfinde ich auch was bei. Aber da empfinde ich halt was bei. Punkt. Da drehe ich nichts Größeres raus. Aber mach ruhig. Also das will ich auch niemandem absprechen. Ich spreche nur jedem ab, daraus die Legitimation für Herrschaft zu formulieren. Ja. Übrigens, Karfreitag, jetzt letzte Woche hatte meine Frau Geburtstag, ist 40 geworden. Wir haben groß getanzt. Also beziehungsweise groß gefeiert. Ketzer. Sogar mit Fleisch essen und so. Ja, das habe ich auch nie verstanden. Warum gibt es denn eigentlich freitags kein Fleisch? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, einfach weil man sich... So Wüstenwanderung, Fisch verteilt und so, vielleicht sowas? Ich bin ja auch nicht bibelfest. Wie viel Fisch gibt es in der Wüste? Na, da gibt es doch irgendwie aber hier die Speisung der... Der Tausenden. Tausenden, 40.000? Nee, 40 Tage Wüste. Ich bin auch absolut nicht bibelsicher. Also ich kenne mich da... Ich habe halt irgendwie, wie gesagt, in meiner Jugend habe ich mich ganz stark gegen Kirche aufgelehnt. Mhm. Weil irgendwie, ne, wenn beide Eltern stark gläubig sind, dann macht man das als Jugendlicher so. Und habe mich dann auch nicht weiter intensiv mit dem Kram beschäftigt, weil ich halt irgendwie das alles scheiße fand. Es kam erst später irgendwann wieder. Ich weiß auch gar nicht, wodurch, ehrlich gesagt. Kann man deine religiösen Gefühle verletzen? Weil das ist sowas, was ich immer wieder als Kampfbegriff, was mir immer wieder als Kampfbegriff unterkommt. Also immer dann, wenn man sagt, hier, hört mal, ist so ein Tanzverbot nicht vielleicht eine scheiß Idee? Du verletzt meine religiösen Gefühle. Schlechtes Beispiel. Nee, du kannst meine Gefühle verletzen, wenn du mir sagst, dass mein Glaube Schwachsinn ist oder so. Ja. Das ist klar, dann bin ich verletzt. Aber das hat dann nichts mit meiner Religion zu tun. Oder keine Ahnung. Es gibt halt, ja, es gibt schon so Situationen, wo ich denke, wenn Leute über die Christenheit oder das Christentum oder den christlichen Glauben an sich lästern, und das geht Atheisten schnell mal von der Lippe, dass ich dann denke, oh Mensch, du hast dich nicht wirklich damit beschäftigt. Also die sehen dann halt den Papst und sehen irgendwie die Bibel, wo Quatsch drin steht, und denken, alle, die sich unter dieses Scheffel stellen, müssen einen an der Klatsche haben. Ich meine, haben sie wahrscheinlich. Haben sie wahrscheinlich. Allein an der Klatsche. Ich habe definitiv an der Klatsche. Also sie legitimieren halt. Ich lese im Internet was zum Einschlafen vor. Also wenn ich keinen an der Klatsche habe, wer dann? Weiß ich nicht, ist vielleicht das Klügste, was man machen kann mit dem Internet. Ein Freund von mir sagt immer, er ist ja der festen Überzeugung, dass das Internet ausschließlich dazu da ist, angenehme Dinge da reinzutun. Und leider Gottes machen das zu wenig Menschen. Weshalb er sich auch bemüßigt fühlt, unangenehm zu anderen Menschen zu sein. Vielleicht ist es auch nur eine billige Rechtfertigung, fällt mir gerade auf. Ja. Naja, wie auch immer. Wie waren wir da jetzt drauf gekommen? Achso, weiß ich nicht. Wozu man einschlafen kann. Genau, wozu man einschlafen kann. Ist das? Und ja. Wenn sich jemand aufregt, kann er nicht einschlafen. Stimmt, genau. Und ich hatte mich irgendwie über dich aufgeregt. Ja, bei mir, ich habe das immer ganz gerne mal, also ich habe auch viele Sachen vom Deutschlandradio und Deutschlandfunk im Podcast. Und höre mir da ganz gerne mal so die Hintergründe an und sowas, 20 Minuten. Was da regt man sich auch überhaupt nicht auf, oder? Ey, ich kriege da regelmäßig einen Bluthochdruck und sowas. Echt? Das ist so schlimm, also wenn so Hintergrundwirtschaft oder so, wenn dann mal wieder erzählt wird, wie viel Armut wir wirklich haben, und wie viel Reiche wir wirklich haben und wie reich die wirklich sind. Ja? Solches Zeug, also wo einfach Machtmissbrauch bringt mich zum Beispiel zur Weißglut. Aber auch das... Und zwar richtig schnell. Ja, gut, und davor bin ich natürlich auch nicht gefeit. Also ich versuche solche Themen zu meiden, wo ich schon davon ausgehen kann, dass die Leute an die Decke gehen. Und naja, so ein paar Themen habe ich jetzt, glaube ich, auch schon so weit geklärt, dass da auch Leute, die sich dafür interessieren, nicht mehr an die Decke gehen. Zum Beispiel FC St. Pauli, ne, Fußball. Gibt natürlich dann auch HSV-Fans, die den Podcast hören. Und die gehen eigentlich schon an die Decke, wenn sie nur den Begriff FC St. Pauli hören. Aber die wissen, sind die so verspannt? Ja, da gibt es ganz viele verspannte Typen. Gibt es auch bei St. Pauli. Das ist ja Stadtrivalität und so. Ja, man darf sowieso, also bei Fußballwitze, das auch so was ist, das lerne ich jedes Mal wieder neu, dass man darüber eigentlich keine Scherze machen darf. Weil, obwohl das ja eigentlich ein Spaß ist, wird das extrem ernst genommen. Also ich betrachte so Fußball als Spaß. Das ja, hat ich auch. Spiel, Spaß und Spiel. Macht auch riesig Spaß. Selber spielen kann ich nicht, bin ich irgendwie zu. Habe ich früher mal gemacht, ich stand im Tor in der F-Jugend, weil ich so groß war, war ich im Tor. Wie groß bist du? Ich bin 1,97. Das ist groß. Also damals noch nicht, in der F-Jugend war ich noch nicht, aber ich war schon immer halt einer der längsten aus meinem Jahr. Spielst du Basketball, fragen wir mal. Nee, aber das hat dann ein unrühmliches Ende genommen, als ich mir während des Trainings den Arm gebrochen habe. Und dann, während ich verletzt war, hat sich die Mannschaft einen neuen Torwart gesucht. Und als ich dann wieder fit war, jetzt haben wir zwei, wer steht denn jetzt im Tor? Mal Elfmeterschießen machen und wer mehr hält, der ist dann Torwart. So, hallo, ich war gerade ein halbes Jahr verletzt und der andere war halt gut trainiert. Scheiße. Es gibt aber auch immer noch Schlimmeres bei uns. Bei mir war es halt immer so, okay, wir nehmen Holger, dafür müsst ihr dann die Mädchen nehmen. Zum Sportunterricht. Weil die Mädchen so viel besser waren als du, oder? Ja. Obwohl, Volleyball konnte ich ganz gut. Warst du gut im Sport? Nein, ich bin fett. Und ich war schon immer, vielleicht nicht so fett wie heute, weil das wird ja über die Jahre mehr. Aber nee, ich war nie gut im Sport. Schwimmen konnte ich immer gut. Schwimmen war ich immer der Beste. Oder einer der Besten. Und hab da auch regelmäßig die echten Cracks an die Wand geschwommen. Also die dann irgendwie Leichtathletik super waren oder so, die haben es halt nicht hingekriegt, ordentlich zu atmen und sind irgendwie viel zu lange im Kopf schwimmen unter Wasser. Ist auch schwer. Also schwimmen kann ich richtig gut. Ja, also da bin ich auch regelmäßig verzweifelt an der Technik. Dann irgendwie mal irgendwie, ja, den Kopf unter Wasser zu nehmen und nur zum Atmen hochzunehmen, das habe ich nie hingekriegt. Und dann war ich halt einfach immer viel zu schnell K.O. Ja. Also ich kann laufen, ich bin mal Marathon gelaufen. Oh. Das geht. Das ist auch gar nicht so schwer übrigens. Muss man sich halt nur mal irgendwie ein bisschen zusammenreißen und 2-3 Mal die Woche laufen gehen. dann schaffen das, ich glaube, irgendwie 90% der Bevölkerung könnte einen Marathon laufen, wenn sie sich die Mühe machen, sich darauf vorzubereiten. Ja gut, da bin ich ziemlich sicher. Also so, man muss es halt aber durchhalten. Aber Schwimmen ist halt einfach deutlich schwieriger als Laufen. Finde ich nicht. Aber gut, ich bin halt wirklich sehr schwer. Ich weiß nicht, wie schwer. Ich habe keine Waage. Ich kaufe meine Klamotten halt im Übergrößengeschäft. Ja. Und bin nur 1,80 Meter groß. Das heißt, also für mich kommt Laufen auch überhaupt nicht in Frage. Weil das eine solche Belastung für meine Knochen und Gelenke ist. Aber jeder normale Mensch, der nicht so heftiges Übergewicht hat, klar, der soll laufen, klar. Dazu sind wir ja auch gemacht, glaube ich, ne? Ja, ja. Hat sich, glaube ich, ganz gut so entwickelt. Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Ja, nee, aber also Schwimmen, da habe ich nie die Muße gehabt, um mir die Technik anzueignen. Da habe ich einfach immer Vollgas gegeben und war irgendwie nach einer Bahn K.O. Genau. Ja. Und dann stellt man fest, hey, Moment mal, man kann ja sogar im Wasser schwitzen. Ja, und langsam schwimmen, also so, dass man nicht irgendwie mit Volldampf schwimmt, das habe ich nie hingekriegt. Das kann ich mit dem Fahrrad nicht. Also zumindest sobald ich auf einem Fahrrad sitze, auf dem man sich nach vorne lehnt, was ja heutzutage doch sehr modern ist an Fahrrädern. Also entweder sind es halt Rennräder oder so diese Hipster-Fahrräder. Mountainbikes und so. Ja, es gibt auch noch so, ich habe so ein Hipster-Rad. Das ist im Grunde, also ein bisschen wie ein Mountainbike, aber mit dünnen Reifen. Also und ziemlich kurz und sehr schnell und wendig für eine Innenstadt. Also eigentlich total klasse. Das Problem ist da nur, dadurch, dass ich mich sehr weit nach vorne lehnen muss, habe ich das Gefühl, ich müsste immer schneller werden. Und das macht mich so fertig. Und egal, wo ich hinfahre, ich komme immer völlig geschafft und erschöpft und außer Atem an, weil ich es nicht schaffe, mal entspannt mit dem Ding einfach vor mich hin zu gondeln. Das habe ich mir abgewöhnt. Nächste Woche kaufe ich mir ein Herrenrad, habe ich mir vorgenommen. Ja, nee, das habe ich mir abgewöhnt, als ich hier rausgezogen bin aufs Land. Ich muss halt so 10 Minuten zum Bahnhof fahren mit dem Fahrrad. Das ist ja nicht lang. Aber wenn man dann hier zu Hause noch irgendwie den Kindern die Schuhe zubindet und hier und da und auf einmal wird es dann doch hektisch, dann hat man es auf einmal wieder eilig. Und wenn ich dann verschwitzt nach 10 Minuten Fahrradfahren im Zug sitze, der Zug heißt halt Zug, weil es da zugig ist. Und ich bin halt immer krank geworden. Einfach nur, weil ich irgendwie auf dem Fahrrad irgendwie mir einen abgestrampelt habe. Und dann habe ich halt explizit trainiert, langsam zum Bahnhof zu fahren. Und jetzt kann ich das. Also das kann man üben. Langsam fahren. Auch auf sich. Ich bin auch ziemlich weit nach vorne gebeugt. Echt? Ich kriege das nicht. Also ich hole mir jetzt ein Herrenrad. Also ich würde, eigentlich müsste ich diesen City-Flitzer, ich glaube, so wird dieses Ding bezeichnet, müsste ich eigentlich verkaufen, aber ich bring's nicht übers Herz. Weil irgendwie ist ja schon cool, weißt du, so weißes, also es ist schneeweiß mit schwarzem Lenker und schwarzen Rädern. Okay. Sieht halt auch total cool aus irgendwie. Was der Hauptgrund auch ist, warum ich mir das gekauft habe. Ja. Ich hätte ja gern so ein, wie heißt noch die Dinger, wo man sich draufstellt und dann nach vorne lehnt und dann fährt das? Segway. Segway, genau, so einen hätte ich ja gerne. Ja, nee, ich... Ach, das ist doch geil. Nee. Bin ich einmal gefahren im Urlaub, war irgendwie so eine asphaltierte Fläche neben dem Spielplatz und meine Kinder waren auf dem Spielplatz und haben gespielt und ich habe halt darüber geguckt und auf dieser asphaltierten Fläche war halt so ein Typ mit zwei Segways. Mhm. Und habe die halt so minutenweise vermietet und dann für 5 Mark oder 5 Euro konnte man da irgendwie in 10 Minuten Segway fahren. Ich kann ausprobieren. Das ist super geil. Echt? Gefahren bin ich. Ich bin das noch nie gefahren, weil ich finde immer, das sieht immer so ein bisschen komisch aus, die Leute, die da drauf sind. Es sieht bescheuert aus, aber du stellst dich drauf und du kannst es sofort, weil es halt echt, ne, du lehnst dich nach vorne und es fährt nach vorne. So, und wenn dir das unangenehm ist, dann lehnst du dich halt automatisch zurück und dann hält er an. So. Ich wohne ja hier in Tempelhof direkt am Flughafen, an dem, den sie zugemacht haben. Da ist auch so ein Segway-Feller. Vielleicht probiere ich das mal aus. Einfach mal ausprobieren für 10 Minuten oder so. Das kann nicht teuer sein. Ja. Weil es einfach echt witzig ist. Und da war da so ein Parcours aufgebaut. Irgendwie konnte man dann irgendwie im Kreis fahren. Und da bin ich dann irgendwie zweimal irgendwie alleine rum. Dann konnte ich das. Und der Typ, der das halt verliest hat, der war irgendwie, keine Ahnung, so 20 oder so. Ich war, keine Ahnung, dann irgendwie 30. Und dann habe ich ihn gefragt, komm hier, du hast eh gerade nichts zu tun, lass mal irgendwie zusammenfahren, Rennen fahren. Er konnte das natürlich viel besser als ich, aber ich bin halt schon ziemlich dicht hinterhergekommen so und das hat einfach tierisch Laune gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Was kostet so ein Ding? Sind die teuer? Wahrscheinlich, ja. Ne? Also ich habe mal auf eBay geguckt, ich glaube 6.000 oder so. Alter! Ja. Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, naja, vielleicht 2.000 oder so, also 6.000. Nee, dann hole ich mir lieber wieder eine Solex. Ich hätte ja gerne, ich hatte mal eine Solex, kennst du die? Velo Solex? Nee. Echt nicht? Kenne ich nicht. Was ist das? Das ist ein Fahrrad mit Hilfsmotor. das ist so ein Fahrrad mit, ich glaube, sind so 24 Zoll Räder. Und das hat ein, lass mich nicht lügen, ich glaube, so ein 0,3 oder 0,5 Liter Hubraum. Ich muss mich korrigieren, 3600. Okay, das ist trotzdem noch furchtbar. Ja, ja. Naja, und die Solex hat, ich weiß gar nicht, was das für ein, der hat extrem wenig Hubraum, ein Motor, der per Reibrolle das Vorderrad antreibt. Und du hast dann also praktisch so ein, wie groß ist denn der Motor? Aha. Also, das ist, hast du Internet an? Hm. Velo Solex, guck's dir mal an. Das ist, hast das ist, du Internet an? Ja, hallo? Ja, ich bin's, die Bärbelhöhen. Ah ja, genau, wir machen ja hier gerade. Das ist jetzt der Punkt, wo alle aufwachen. Ne? Ja, ich habe den ganzen Einschlafen-Hörern habe ich gesagt, hört mal hier bei Wind rein, da bin ich jetzt erstmal, bevor ich den Einschlafen-Podcast gleich noch aufnehme. Echt, wann hast du das gesagt? Vielleicht kann man das an Hörerzahlen sehen. Nee, das ist nichts passiert. Naja, sind ja auch nicht so viele. Also in dem Chat sind jetzt irgendwie 10, 9. Ah. Und also, aber die Hälfte davon ist aus dem Car-Leitung-Chat rübergekommen. Okay. Die Velo Solex ist, das ist so ein Frankreich 1950 ist es irgendwie entwickelt und erfunden worden und so. Und du hast halt diesen winzig kleinen Verbrennungsmotor vorne, das ist ein Mofa. Und wenn du fahren willst, also du trampelst halt mit dem Fahrrad, bis du schnell genug bist, und dann hast du einen dicken Hebel, und mit diesem Hebel lässt du dann diesen Motor vorne, kippst du den so aufs Vorderrad. Geil. Und die Reibrolle macht dann tunk, tunk, tunk, und dann macht's. Und dann fährt dieses Ding und er zwar gibt's echt... Gibt's 1,5? Ja, ja, ich weiß. Ich hätte so gern so eins, aber ich habe keine Garage und nix. Hab ich noch nie gehört. Das ist toll. Sowas hatte ich mal. Ist mir geklaut worden damals. Witzig. Das ist so super. Weil das, also nicht das geklaut werden, aber das, ja, Ding ist witzig. Schon klar. Das zieht natürlich keinen Hering vom Teller, das Teil, ne? Das kannst du halt vergessen. Also, ist halt, aber das ist so herrlich. Und es ist so super sympathisch. Ja, das sieht ganz gemütlich, ja, aus. Und damals gab es dann irgendwie schon Helmpflicht. Das erste Jahr Mofa fahren bei mir war noch ohne Helmpflicht. Und irgendwann gab es dann die Helmpflicht, und ich bin auf der Solex immer ohne Helm gefahren. Und die Polizisten haben halt, die fanden das halt okay. Weil das, du wirst halt ständig von Rentnern auf Fahrrädern überholt und so. Also es fuhr halt 20 oder so. Aber es war halt super entspannt, und hast dann irgendwie immer so dieses Gefühl, ja, jetzt noch ein Baguette unterm Arm und selbst gedrehte Zigaretten. Aha. Wo bist du denn aufgewachsen? In der Nähe von Köln, 20 Kilometer von Köln entfernt. Okay. Das ist ja fast Frankreich. Von hier aus gesehen. Ja, nee. Ja gut, von hier aus gesehen. Wo wohnst du? Hamburg war das, ne? In der Nähe von Hamburg, ja. Ein bisschen südlich von Hamburg. Die Hamburger sagen immer, wenn man über die Elbe rüberfährt, dann ist man schon in Italien. Was steht auf deinem Kennzeichen? WL. Ah, okay. Wilder Landwirt wird das immer gesagt. Wilder Landwirt. Nein, ich weiß nur, Pinneberg ist ja eigentlich das Böse, ne? GI ist auch böse, genau. Ja. Weil ich aber als Hamburger haben eine ganz merkwürdige Einstellung zu Leuten, die auf dem Land leben. Das haben doch alle, die in der Stadt leben, oder nicht? Wahrscheinlich. Aber, also, ich meine, Harburg ist ein Stadtteil von Hamburg. Ja. Auch ein nicht kleiner Stadtteil. Da gehört zum Beispiel der ganze Hafen dazu. Mhm. Das ist halt auch über die Elbe rüber. Und wenn ich mit meiner Band ein Konzert spiele und das ist in Harburg, dann sagen die ganzen Hamburger, oh Gott, nein, das ist mir zu weit. Das ist halt 13 Minuten mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof. Das ist irgendwie, ja, ganz merkwürdig. Die Leute haben eine merkwürdige mentale Barriere, über die Elbe rüberzufahren. Das ist ja hier in Berlin doch auch. Das ist im Osten, oder? Nee. Das ist einfach mal... Weil irgendwas in, keine Ahnung, Pankow stattfindet und wir halt irgendwo in der Nähe oder rund um Kreuzberg-Schöneberg irgendwo wohnen. Boah, nee, jetzt noch in den Osten? Nee. Das ist halt auch total gaga irgendwie. Über die Mauer rüber. Genau, über die Mauer. Nee, nicht nach drüben. Ich hatte tatsächlich einen Freund, der ist mittlerweile verstorben. Der ist in Berlin-Steglitz geboren, aufgewachsen und verstorben. Und der hat sich sein Leben lang geweigert. Der hat sich sein Leben lang geweigert, mit dem Auto nach Ost-Berlin zu fahren. Also selbst, wann ist Christoph verstorben? Das war, weiß ich gar nicht. Also kurz nach der Jahrtausendwende, irgendwie 2003 oder so. Und der ist bis dahin nicht mit dem Auto nach Ost-Berlin, also ins ehemalige Ost-Berlin gefahren. Gesagt, nee, ich fahre nicht in den Osten. Den musstest du zwingen. Also entweder musstest du den mitnehmen oder irgendwie, es ging nicht anders. Also, ja. Sehr schön. Ich fahre nicht in den Osten. 1989 war übrigens Kirchentag in Berlin. Ach was. Ja. Jetzt bilden die sich auch noch ein, sie hätten die Mauer hier zum Einsturz gebracht. Nee, das nicht. Aber ich kann mich halt irgendwie noch so schön dran erinnern, dass ich als, wie alt war ich, 89? Ich bin 74 geboren, so, ja, keine Ahnung, 15, 16, 15? Kann ich rechnen. Und stand halt als Jugendlicher dann irgendwie noch vor der Mauer und habe darüber geguckt. Ich war 89, Ostern 89 war ich in West-Berlin. Ja. 2 Wochen Urlaub. Ja, Kirchentag ist immer so ein paar Wochen nach Ostern. Ja. Nee, also von daher fand ich das dann hinterher, also Jahre später. Ich kann mich heute nicht dran erinnern, was ich gemacht habe, als die Mauer fiel. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Echt? Ich bin aus der Schule gekommen und meine Eltern saßen schon vor dem Fernseher und wir haben das dann auch auf VHS-Videokassetten aufgenommen. Cool. Und es war sehr aufregend, ja. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also das ist komplett weg. Ich kann mich sowieso an sehr wenig erinnern aus meiner Jugend, Pubertät, sowas irgendwie. Also welcher Jahrgang bist du? 69. Ja. Also ich war damals noch Schüler, also ich habe sehr spät Abi gemacht. Ich habe 1991 erst mein Abi gemacht. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, was ich gemacht habe, als die Mauer fiel. Also so 1-2 Tage später weiß ich noch. Also da war sowieso, was dann erstmal, waren überall Trabis. Hm. Selbst in Köln, also selbst so weit westlich, habe ich dann auch gedacht, so, man merkt schon, dass die Mauer gefallen ist, weil hier fahren verstärkt Trabis rum, die siehst du sonst nicht. Aber so dieses konkrete, die Mauer fällt, kann ich mich nicht daran erinnern. Doch, das war ziemlich krass. Wir waren auch relativ häufig in Ludwigslust. Und auch in Ost-Berlin, weil wir da so Halbverwandtschaft bekommen haben. Ja, okay. Hatten wir gar nicht. Also ich habe überhaupt keine Beziehung. Doch, ich habe das auch noch ganz klar im Kopf, wie das war, über die Grenze rüber zu fahren. Und meine Eltern hatten tierisch Schiss, dass ich irgendwas Falsches sage und die Volkspolizisten uns dann irgendwie richtig filzen und so. Das war echt heftig. Also DDR habe ich noch immer tief in mein Hirn gebrannt. Nee, da kenne ich nur die Transitstrecke. Also sind damals mit der Transit, war das 89 oder war es 88? Lass mich nicht lügen. Nee, 89 war das. 88 war ich Ostern in Berlin, 89 auch. Ja. Und 89 sind wir mit dem Wagen von meinem Vater gefahren und eben über die Transitstrecke. Und die Westpropaganda hat halt so, also die Westpropaganda über die DDR hat halt so gut verfangen bei uns, dass wir komplett paranoid, wirklich, hoffentlich erwischen die uns nicht. Weißt du, so. Irgendwie die ganze Zeit auf der Transitstrecke immer rechts gefahren, immer peinlich genau die Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten, während wir dann irgendwie von so Mercedesen mit Berliner Kennzeichen mit 160 überholt wurden und wir fuhren so 60, 80. Und so, das war ganz schlimm. Also wir haben echt gedacht, wir kommen in den Knast, wenn wir was Falsches sagen. Ich habe erst viele Jahre nach dem Mauerfall, also ich glaube, das war erst 10 Jahre nach dem Mauerfall, habe ich gelernt, dass mein Vater tatsächlich in den 60er Jahren mal eine Person aus dem Osten rübergeschmuggelt hat. Cool. Im Auto. Das ist cool. Da hat er nie drüber gesprochen, weil er halt auch Angst hatte. Aber auch nach dem Mauerfall nicht, weil das dann halt auch schon zu lange her war. Die Mutter von einer Freundin von mir ist durch diesen berühmten Tunnel gekommen. Krass. Mhm. In Berlin. Ja, genau. Ja. Da wo es auch so gab's irgendwie, gibt es immer wieder Dokumentarfilme drüber, genau. Und ihr Onkel wird dann auch immer wieder interviewt. Also auf Phoenix und so. Ne, die Mutter und ihre große Schwester, die sind da durchgekommen. Sie ist dann irgendwie später erst geboren worden, im Westen. Ja. Weißt du noch, was du gemacht hast, als die Flugzeuge in die Twin Towers geflogen sind? Ja, World Trade Center? Ja, das weiß ich noch. Das war ein einschneidenderes Erlebnis. Das war, in jedem Fall war das ein einschneidenderes. Naja, zumindest, ich erinnere mich zumindest dran. Ich weiß gar nicht, ob es so einschneidender war. Also da war ich zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob ich frei hatte. Also ich weiß, das war zu der Zeit, habe ich Morningshow moderiert bei Fritz. Mhm. Das heißt, ich wäre sowieso zu Hause gewesen, als das passiert ist. Weil das war ja, glaube ich, Ortszeit 15 Uhr oder sowas, ne? Ungefähr. Ja, ja. Ich meine aber, ich müsste eigentlich frei gehabt haben. weil ich nämlich, ich weiß noch, mehr oder weniger mit meinem Frühstückskaffee sozusagen, bei mir im Wohnzimmer stand und das gesehen habe im Fernsehen und dachte eben, was ist das für ein Idiot, wieso fliegt denn der Flugzeug da rein, die dumme Sau? Und dann flog das zweite rein, oder kurz danach, nee, das zweite habe ich live gesehen, genau. Und dann dachte ich, was ist denn das für ein komischer Winkel, wo haben sie denn da noch eine Kamera hingestellt? Also ich habe erst gar nicht begriffen, dass es zwei Türme sind. Dann habe ich mir das angeguckt und gedacht, ach du dicke Scheiße, ja so ein Mist, das gibt Krieg oder irgendwie sowas. Ja. Und dann habe ich meine Schuhe angezogen, bin gefahren. Und zwar ins BCC, also ins Kongresszentrum hier in Berlin, weil da nämlich gerade der Tim und jede Menge Hacker dabei waren, die Blinkenlights aufzubauen. Ah, cool, ja. Ja, und da bin ich eben hingefahren und Ich glaube, ich war auch der Erste, der dann irgendwie Tim erzählt hat, hier kaputt. Oder wahrscheinlich habe ich das nicht als Erster erzählt. Die haben dann da irgendwie noch, ich glaube, da standen auch Fernseher oder sowas. Aber das hat mich so sehr nicht mitgenommen. Also, dass das dann tatsächlich dazu führt, dass die Welt sich so massiv ändert. Also mit all diesem Überwachungsscheiß und dieser ganzen Paranoia und dieser impliziten Verdächtigung aller Moslems weltweit. Ja, ja. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir so, nee, wie sollte man so ein, darauf kommen, ein, ja, einen so riesigen zivilisatorischen Rückschritt machen würden im Nachgang davon. Das hätte ich nie gedacht. Ja. Nee, ich komme da nur drauf, weil wir gerade über was hast du getan als gesprochen hatten. Ja. Und meine Tochter hat heute Abend erzählt, dass sie heute in der Schule irgendein Bild hatten im Kunstunterricht, wo halt so zwei hohe Türme waren, wo Flugzeuge reingeflogen sind. Also irgendein Künstler hat das halt irgendwie gemalt und dann irgendwie verwischt. Und davon hatte sie halt erzählt. Und da, in dem Moment kam das alles so wieder bei mir hoch. Das war voll krass. Hast du denn irgendeine Beziehung dazu gehabt? Weil ich habe zu den USA überhaupt keine großartige Beziehung. Ich war da nie im Urlaub oder sowas. Also für mich hat das World Trade Center ohnehin nur im Film bzw. im Fernsehen existiert. Ich war tatsächlich noch nie in New York. Mhm. Allerdings war ich kurz vorher mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen. Also wir kennen uns schon viel länger, aber da waren wir dann ein Paar. Und sie hatte gerade eine Reise gebucht, im Dezember nach New York zu fliegen. Und da habe ich natürlich schon irgendwie Schiss gekriegt. Ja, klar. Nee, ansonsten, ich habe tatsächlich im ersten Moment, ich hatte gerade mit Christian, mit meinem Kumpel, den Bandraum aufgeräumt. Mhm. Und wir saßen im Auto und telefonierten mit seiner Frau und die erzählte das. Und im ersten Moment habe ich tatsächlich einen Witz gemacht. Ich habe gesagt, ich war es nicht. Ja, das ist auch. Weil ich die Zeit vorher irgendwie relativ häufig Witze darüber gemacht hatte, dass Terroristen alle doof sind. die können gar nicht richtig Terror, sondern die machen was kaputt, aber dann hat auch keiner Angst. Also das, viel terroristischer wäre es doch, Angst und Schrecken zu verbreiten und nicht Schmerzen. So, also Anschläge androhen. Ja, so. Ja, ja. Und dann mit Angst halt die Leute zu bringen, eben nichts zu tun. Tja. Und weiß nicht, ich habe halt irgendwie so getan, als würde ich terroristische Pläne schmieden. Wie gefährlich das war, habe ich dann halt auch erst hinterher gemerkt. Also aber hat super einer von denen, ne, kam ja auch aus Harburg. Also der wohnte zwei Straßen weiter von mir. Gott. Atta, oder wer war das? Ja, Mohammed Atta, genau. Der wohnte in Harburg. Aber es hat funktioniert, ne? Ein Riesending, also ein so ein riesiges Symbol, und das reicht, um uns bis heute in Angst und Schrecken zu versetzen. Also wir dulden alles, was unsere Regierung... Ja, ich habe jetzt Angst und Schrecken vor, na, wir vor immerhin, Bush. Immerhin dulden wir, was unsere Regierungen mit uns veranstalten und wie sie uns die Bürgerrechte beschneiden. Und das, ja, würden wir nicht dulden, wenn wir nicht doch irgendwie Angst hätten. Ja klar. Also man ich fühlte mich auch dann, also nachdem ich begriffen hatte, was tatsächlich passiert ist, man fühlt sich ja doch sehr hilflos. Also du kannst ja nichts dagegen machen. Ich habe auch gedacht, so ja, in Hamburg irgendwie mit dem Flugzeug, okay, wir haben kein so hohes Haus, vielleicht irgendwie das CCH oder so. Ja, das habe ich aber auch überlegt. Was total sind, einfach möglich. Was sind eigentlich so die anschlagsrelevanten Ziele bei uns? Das habe ich sehr, sehr häufig überlegt danach. Zum Glück ist Hamburg nicht so relevant. Man weiß es halt nicht. Berlin ist natürlich, ne, Berlin ist im Grunde Volltreffer geeignet. Ne? Ja. Du hast halt, das ist eigentlich sollte man schreiend weglaufen, und zwar sofort, weil du hast eben wirklich die US-Botschaft, den Reichstag, das, ja, Holocaust-Mahnmal, also alles irgendwie so. Ja gut, das Holocaust-Mahnmal, das ist eh kaputt. Nein, aber für so einen Islamisten-Idioten, weißt du? Ist das, ja, das ist doch irgendwie ein gefundenes Fressen. Also so gesehen bin ich auch froh, dass entweder unsere Geheimdienste tatsächlich gute Arbeit leisten, oder dass sie nicht so, dass die terroristische Bedrohung doch nicht so groß ist, wie immer wieder behauptet wird. Wobei ich glaube, Karkensdorf ist sicher. Was? Karkensdorf ist sicher. Hier wohnen nur 1300 Leute. Ja, wer weiß, da gab es ja diesen bekloppten Kieler Taliban. Der hat ja auch gesagt, also ganz Deutschland außer Kiel. Kiel wird verschont bleiben. Das ist ja auch nicht weit von hier. Siehste? Kann ich mal hinfahren. Fahre ich im Sommer wieder hin. Von Kiel geht die Fähre nach Schweden, wo wir immer nach Schweden fahren. Schweden war ja noch nie. Das ist geil. Glaube ich. Von Kiel geht eine Fähre nach Göteborg. Die fährt abends um 6 los. Und dann pennst du auf der Fähre und bist morgens um 9 in Göteborg. Super entspannt. Und auf der Fähre gibt es billigen Whisky. Okay, ja, darum wäre es mir jetzt nicht gegangen für Schweden. Nee, für Schweden. Ich war übrigens, was übrigens sehr cool ist, fällt mir gerade ein, als die USA dann den Irak überfallen haben 2003, das ist während meiner Sendung passiert. Und mein Gast bei dieser Sendung war, und zwar eigentlich aus einem völlig anderen Grund, der Deutschland-Korrespondent von Al Jazeera. Krass. Das war abgefahren. Das glaube ich. Ja. Ich wollte gerade sagen, der hat das auf Twitter gelesen, aber Twitter gab es da noch nicht. Nee, das war total heftig. Also ich hatte den irgendwann mal angehauen, so hier, lass uns doch mal, weil ne, war natürlich die Araber, die Bösen, alle in aller Munde nach 9-11. Ich habe dem gesagt, hier, wie wär's denn? Also hab den irgendwo auf einem anderen Sender gehört, hab dem eine Mail geschickt, hab gesagt, hier, wie wär's denn? Lass doch mal, komm doch mal vorbei und erzähl mal, wie die Araber so drauf sind, weil was wissen wir schon über die Araber? Ne? Nix. Meinte, ja, coole Idee, machen wir. Und dann hatten wir uns eben auf den Termin geeinigt, dann habe ich ihn irgendwann abgeholt. Meinte, ja, kann sein, dass ich dann irgendwie zwischendurch auch nochmal einen Aufsager machen muss oder so. Also müssen wir mal gucken. Und dann fuhren wir wirklich, wo habe ich den denn aufgesammelt eigentlich? Irgendwo in Mitte habe ich den aufgesammelt. Und wir fuhren wirklich 150 Meter oder sowas, kriegt dann einen Anruf, bellt irgendwas auf Arabisch in sein Telefon und sagt, kannst du mich nochmal hier rauslassen? Ich komme nachher mit dem Taxi hinterher. Ja, und das war genau der Moment, in dem die Amerikaner angegriffen haben. Dann hat er eben seinen Aufsager gemacht. Ich habe die Sendung ohne den angefangen. Und 20 Minuten nach Sendebeginn oder so kam er dann. Ja, und dann ging es halt um Araber und den Angriff auf den Irak. Das war echt krass. Krass. Ja, auch kein gutes Einschlafthema. Ja. Nee, überhaupt nicht. Zurück zu Skandinavien. Das ist schöner. In Skandinavien ist schöner. Da kann man gut einschlafen. Skandinavien ist einer der wenigen, also ich im Winter. Im Sommer ist da ja immer nur hell. Das macht nicht so Vorhänge zu. Beziehungsweise bist halt irgendwann so erschöpft, dass du einfach umfällst. So ging mir das halt immer. Also ich habe eine Freundin in Nordnorwegen. Cool. Also sehr weit nördlich. 100 Kilometer vom Nordkap. Und die habe ich häufig besucht. War jetzt 2 Jahre schon nicht da. Weil ich zeitlich nicht hingekriegt habe. Aber das waren auch so die wenigen Tage im Leben, wo ich wirklich sehr gut einschlafen und auch sehr gut durchschlafen konnte. So in dieser absoluten Ruhe und Einöde. Ach ja, ich soll ein Topic setzen. Wie, du sollst ein Topic setzen, sagt wer? Sagt Tofu-Schwuchtel, sagt das in dem Einschlafen-Chat. Warum solltest du ein Topic setzen? Ich bin noch so ein Irk-Anfänger. Ein Topic im Irk setzen? Ach komm, ey. Ich habe zwar schon 1994 Irk benutzt, aber ich war da nie Profi. Ja, geht auch ohne Topic. Dann setz mal ein Topic. Ich muss irgendwie mal aufs Klo. Ich bin nämlich schon seit 4 Stunden am Senden hier. Da können wir eigentlich auch Feierabend machen, oder? Eigentlich hast du es dir verdient, Feierabend. Verdient habe ich ja was ganz anderes. Ich muss ja eigentlich jetzt auch gleich noch den Einschlafen-Podcast aufnehmen. Ist auch ach Gott, spät. Ja. Was gibt's denn heute? Das Stündchen. Ich habe als Thema habe ich mir für heute eigentlich Aberglauben vorgenommen, weil in der letzten Episode hatte ich ein bisschen über Glauben geschnackt und dachte, Aberglauben passt ganz gut, weil morgen ist ja Freitag der 13. Mhm. Inwiefern unterscheidet sich denn eigentlich Aberglauben von Glauben? Ist auch ja, beides Atheisten Glauben. Sagen gar nicht. Siehst du, ja, dann, ja, eben, da haben wir es dann wieder. Unterscheidet sich gar nicht. Aber also so ein bisschen so, ja, keine Ahnung. Aber es ist halt auch wirklich, ich bereite mich da nicht großartig vor. Ich lese nicht die Wikipedia-Artikel zu den Dingen, wie man es eigentlich tun sollte. Also Recherche und so mache ich halt gar nicht. Der Aberglaube ist sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass er ein Glaube ist. Das ist ja, was ich Religionen grundsätzlich auch positiv anrechne. Die wissen, dass sie eine Religion sind. Beim Aberglauben ist man sich wahrscheinlich irgendwie bewusst, dass es Quatsch ist. Also na, es gibt zum Beispiel, wenn ich zum St. Pauli Spiel gehe, dann ziehe ich ein bestimmtes Trikot an, weil ich glaube, so eine Glückssocke, ne? Weil ich glaube, das verhilft der Mannschaft zum Sieg, was natürlich totaler Quatsch ist. Ja. Also es ist offensichtlicher Quatsch. Ja. Das ist offensichtlich Aberglaube. Ja. Stimmt. Ja, aber also es gibt dann aber auch zum Aberglaube gibt es ja dann auch immer so Gerüchte. Also niemand, der halbwegs bei Verstand ist, rennt rum und behauptet, es gäbe wissenschaftliche Belege dafür, dass Gott existiert. Aber es gibt immer mal wieder so Wandersagen, die sagen, naja, aber es ist ja auch statistisch bewiesen, dass am Freitag, dem 13. viel mehr passiert als sonst. Also solche Sachen gibt es schon. Wäre mal interessant. Okay, mal recherchieren. Mal Einschlaf-Podcast hören. Vielleicht erfahren wir da was, Aberglaube. Nee, da hört ihr nur meine Meinung. Oh, der Chat, der Boomer sagt, Glaube kann konstruktiv wirken, aber Glaube nur destruktiv. Krass. Das erwähne ich gleich in meinem Podcast. Das ist ein Wahnsinns-Schlusswort. Hier, ja. Das hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, wie du ja, wir haben ewig daran gemerkt hast, dass ich eigentlich Alter, vor einer Stunde oder sowas schon aufhören wollte. Ja. Das können wir gelegentlich mal wiederholen. Gerne. Tobi. Ja. Melde ich mich mal wieder. Mach das mal wieder. Oder wir machen mal ein Interview für einen Einschlafen, für einen Pappkameraden-Podcast vielleicht. Das heißt, wir müssen einen saufen gehen. Ja, ja. Während des Podcasts saufen. Das kann man ja auch über Skype. Achso, ich wollte gerade sagen, hast du ein Gästezimmer? Max, ich habe auch ein Gästezimmer. Dann komm ich vorbei, dann hauen wir uns den Arsch zu und podcasten während. Ich habe ganz leckere Whiskys. Ich bin ja nicht mehr so ein Whisky-Freund irgendwie. Hatte ich früher stärker. Aber grundsätzlich bin ich dem nicht abgeneigt. Cola kann ich nur ertragen, wenn ich sie mit Whisky entgifte. Ja, ja, machen wir. Ja. Kein Problem. Ich danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir für. Du hast ja gar nicht angerufen, ich habe dich hier angerufen. Aber du weißt schon, wie das gemeint ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Alle wissen, wie das gemeint ist. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und tschüss, gute Nacht. Ciao. Das war der 18. Versuch, mit fast allen von euch mal gesprochen zu haben, die Ferngespräche. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Wer redet, ist nicht tot.